Hallo? Hallo René, wir sind wieder da. Wir sind wieder da, wir sind wieder da. Ja, Ricky und der Tobi von Ah. weißt du Bescheid, oder? Ja. Wie geht's dir? Ja, alles wunderbar. Da Guckst habe ich du? mich heute Abend dann so ins Bett gelegt, dann wurde ich und dann ließ mein Ruf kaufen. Ach so, hast du gestern Fußball geguckt? Ja, ich dann gucken, ja. Ah, oh, super. Und heute Nacht UFC 175. White Man gegen Machida. Bist du dabei? Oh, wann kommt das? Heute Nacht geht's los. Ich glaube, ab 0 Uhr beginnen die Prelims und die Main Card beginnt um 3 Uhr nachts. Und dann Chris Weidman, der ja Anderson Silva besiegt hat, gegen Lyoto Machida, The Dragon. Gott, nee, das ist stark, die kommt. Ja, vielleicht guckst du es morgen an. Ja, genau. Okay, ich wollte nur sagen, wir sind wieder da und ja, dann wünschen wir dir noch einen schönen Abend. Alles klar, also wenn ich ja mehr morgen mal mehr. Genau, melde dich Ja, mal. bitte. Ciao, ciao. Tschüss! Lieber Tobi, Hallo, lieber Ricky. es ist wieder soweit. Wir sitzen beieinander. Die Tobi und Ricky Show ist zurück. Anders bekomme ich dich ja auch nicht mehr zu sehen. Das Ich stimmt. muss, um dich zu sehen, mit dir einen Podcast machen. Nein, du musst eigentlich mit mir nur Alkohol trinken. Nein. So kriegst du mich nicht. Ja, also Bei mir gibt es nämlich immer Alkohol, egal ob. ja, aber du musst dazu sagen, wir hier. Wir senden ja bei MMA Radio heute, Auch für die trinken. unter 18-Jährigen. Ja. Alkohol ist ganz schön furchtbar. Fangt den Scheiß ja nicht an. Ja. Egal, was alle anderen sagen. Auch wenn sie Spaß haben und ihr lauter langweilige Nerd seid, die nur zu Hause hockt. Fangt nicht damit an, Party zu machen und Alkohol zu trinken. Das ist es nicht wert. Also ich muss jetzt erstmal dazu sagen, dass wir ja sonst hier bei MMA Radio auch jede Menge Alkohol trinken. Gerade der Chris ist dafür bekannt, sich wirklich immer mal wieder einen reinzulernen. Der wollte eigentlich auch dabei sein, aber der hat sich leider schon so abgeschossen Ah. durch den Sieg von Argentinien. Nachdem sein Lieblingsspieler Joaquin Argentinien ins Halbfinale geschossen hat, war es, glaube ich, zu viel für ihn. Ich glaube, der hat sich jetzt schon, ja. Chris ist nicht mit dabei. Was soll man da sagen? Es ist einfach nur traurig. Es ist ein Trauerspiel. Es ist auch einfach eine schlechte Leistung von ihm. Aber das macht gar nichts, denn wir haben heute natürlich uns überlegt, wir wagen es noch einmal. Wir wagen uns noch einmal ins kalte Wasser und machen so eine Tobi und Ricky Show, weil wir es, muss man auch sagen, ein bisschen genossen haben früher, wenn du ganz ehrlich bist. Ja? Ja, am Anfang schon. Ja. Naja. In der Mitte schon nicht mehr so und am Anfang, am Schluss dann gar nicht mehr und am Anfang war es dann doch auch nicht mehr so, wie es vorher war. Ach, jetzt komm, es hat ja doch auch Spaß gemacht. Immer. Also ich fand es hervorragend und deswegen habe ich dich auch überredet. Und es geht beim Tobi ganz einfach. Ich habe ihn gelockt mit rum. Mit gutem Rum. Ich Mit lasse mich nicht gut. mit jedem rumlocken. Wenn man mich locken Nein. möchte, Also rum. 18,95 drunter trinke ich keinen Rum. Du lässt dich grundsätzlich nicht rumlocken. Sehr gut Geht es kombiniert. jetzt eigentlich die ganze Zeit so weiter? Ja. Oh, da freue ich mich auch schon. Das wird eine unterhaltsame Sendung, glaube ich. Ja, wir trinken also viel Cuba Libre. Das könnte dann dahin eskalieren, dass ich irgendwann wieder nackig draußen vor der Tür Feuerwerkskörper zünde. Und ich muss alleine mit dem Im Wrestler besten telefonieren. Fall. Im besten Fall mit dem Wrestler telefonieren. Ja, und wir spielen EA Sports UFC. Habe ich noch nicht angefasst, außer die Demo habe ich mal gespielt, aber das Spiel liegt bei mir jetzt hier seit 10 Tagen. Es ist natürlich, ich habe es schon mal aufgemacht, aber ich habe es noch nie gespielt. Ich habe es noch nicht mal so vorinstalliert, oder wie man das nennt, auf der PlayStation. Nichts. Das dauert bestimmt aber eine Weile. Diese neuen Spiele brauchen ja immer eine Ewigkeit, bis man die installiert, oder? Ah, bei der PlayStation 4 geht's natürlich rucki-zucki. Es ist ja Next Gen. Ich bin noch ein alter Gen. Ja, du bist in der Hinsicht noch ein bisschen veraltet, aber das macht gar nichts. Deswegen sind wir ja bei mir und dann können wir nachher schön UFC gegeneinander spielen. Und das Tolle ist für euch, ihr könnt es bei Twitch live mitverfolgen. Es wird also praktisch über meine PlayStation auf Twitch gestreamt, was wir da spielen. Und ihr könnt das mit angucken. Und für alle, die das Ganze jetzt als Podcast hören, auch kein Problem. Das Ganze wird es auf dem Twitch-Kanal und auch bei YouTube dann zum Nachgucken geben. Das große Tobi versus Ricky UFC-Spiel. Der Schwächste fliegt. Wenn wir ein paar mehr Auswechselspieler hätten heute, dann würde ich damit einschalten. Außerdem möchte ich dich so ein bisschen heiß machen auf UFC 175. Ich werde dir alles erzählen, was du schon immer nicht wissen wolltest. Und ich freue mich auch kein bisschen drauf und irgendwie auch noch nicht. Ja, und die erste Frage, die ich dir jetzt wirklich mal stelle, weil unser Background mit dieser ganzen Sendung war ja immer Wrestling. Mhm. Jetzt frage ich dich, seit wann guckst du jetzt eigentlich schon wieder kein Wrestling mehr? Seit heute Morgen. Was? Nein, ich bin immer noch der gleiche, der sich hin und wieder auf der App rumschleicht und die Kurzvideos anschaut von den aktuellen Shows. Also ich weiß gerade, was passiert, aber... Ich weiß zum Beispiel schon nicht, wer jetzt der Heel ist oder wer der Face ist, aber das... Also ich gucke gar nicht mehr, muss ich dazu sagen. Was? Doch, ich schaue... Vor allem, ich fand ja damals schon das bisschen, was mich interessiert hat. Ich fand Roman Reigns damals schon immer groß von dem... Wie heißt The Shield. Von The Shield. Shield. Und er ist gerade so auch der Einzigste, der... Oder derjenige von den Shields, die gerade richtig nach den Stand greift. Seth Rollins hat sich übrigens... wie nennen wir das? Er ist ein Heat geworden und hat die Shield verlassen. Nein! Seth Rollins ist jetzt ein Böser. Das war ja früher ganz anders. Da hab ich dir von diesen ganzen Sachen erzählt. Heute erzählst du mir davon. Und er hat den Mann in den Bankkoffer gewonnen. Das hat mir der Christian erzählt. Der guckt ja übrigens Wrestling. Der verteufelt zwar immer wieder, aber erzählt mir dann immer, dass er es guckt. Aber er findet es total scheiße. Aber das ich zitiere dich jetzt einfach mal aus den letzten anderthalb Jahren. Ist ja auch ein dummes Schwein. Es ist halt einfach auch ein dummes Schwein, ja. Tschüss, ich mochte dich, egal was Ricky gesagt hat. Immer schon. Ja. Und davor auch für ein bisschen. Also jetzt stehe ich ja wieder hier als absoluter Boomer da. Das hat ja nicht lange gedauert. Und dabei habe ich noch gar nicht viel getrunken. Außerdem, Tobi, werden wir natürlich auch bestimmt ein bisschen über die WM reden. Denn es läuft ja das Spiel Niederlande gegen Costa Rica ab 22 Uhr. Da werden wir natürlich ein Auge drauf werfen. Immer mal wieder gucken, ob die Niederländer es nun schaffen. Die Frikandel gegen die gefüllten Hähnchenschenkel, wie ich sie auch nenne. Was ist dein Tipp? Die Frikandel werden die Schenkel... in den Hintern treten. Ich bin gespannt. Also ich kann mir ehrlich gesagt ein schöneres Viertelfinale vorstellen bei einer WM. Aber ich habe mir halt auch gedacht, gut, jetzt hier, wenn wir hier so eine Sendung haben und dann wäre so ein Knaller wie Brasilien gegen Argentinien im Viertelfinale, dann würde uns ja überhaupt niemand zuhören letzten Endes. Wahrscheinlich nicht. Und wenn, dann würden wir nicht für sie senden, weil das macht man einfach nicht. Macht man einfach nicht. Und dann habe ich mir überlegt, wenn es dann immer noch reicht, das ist einfach nur so ein Joker, den ich in der Hand habe, Wrestling Schottlandfluss muss man eigentlich auch mal wieder spielen. Es muss eigentlich mal wieder sein, dass man wieder eine Runde Wrestling Schottlandfluss spielt. War das die Überraschung, die versprochene? Nein, ich muss dazu sagen, das würde ich aber auch nur spielen, wenn ich sehr betrunken bin. Sonst macht's keinen Sinn. Da ist mir auch kreativ sein in dem Fall, wenn man betrunken ist. Ja, und da ist natürlich wichtig, dass wir dann noch einen Anrufer haben. Ich kann aber jetzt schon sagen, Tobi, du musst dir nichts ins Ohr stecken, keinen Stöpsel, gar nichts. Darauf verzichten wir in dieser Ausgabe, habe ich dir ja versprochen. Du müssen wir nicht, aber ich stopfe mir nichts ins Ohr. Er stopft sich nichts ins Ohr. Es kann sein, Körperteile. Dass wir nachher sowas machen, dass wer Bock hat, kann ja anrufen. Aber ich glaube, die Zeiten sind vorbei, wo die Leute sich trauen, hier anzurufen. Aber wir sind ja mittlerweile ganz umgänglich geworden. Tobi, musst du auch mal zugeben. Hast du eigentlich ab und zu mal ein bisschen MMA verfolgt, so die letzten Monate? Ich habe eure Kochsendungen habe ich alle mit einer hellen Freude und Begeisterung mir eingeführt. Eingeführt sogar? Ja, eingeführt sogar direkt ins Ohr. Eine der wenigen Sachen, die ich mir ins Ohr einführe, waren Kochsendungen mit dir und Chris. Ach, ins Ohr dann, Gott sei Dank. Ich muss auch sagen, ich habe schon einige Male euer Curry Erdnuss Hähnchen nachgekocht. Zwar auf eine andere Art und Weise ein bisschen, aber so im Großen und Ganzen. Bin ich durch eure... Es war also auch Curry und Erdnüsse dabei. Richtig. Und Ente. Und Ente. Und Nudeln. Und Gemüse. Na, dann war es doch eigentlich und im Endeffekt genau gleich. Ja, nur anders halt. Naja, siehste. Das ist ja wie immer. Fein. Ja, aber ansonsten hast du mit MMA nichts am Hut. Nein, ich habe es ja vorhin gesagt. James Hunt gegen... James Hunt. Gegen wen? Markant. James Hunt. Ah, James Hunt war hier da. Wer war James Hunt? So Bingelbongel. Nein, James Hunt war Niki Laudas größter Kontrahent in den 70er Jahren in der Formel 1. Ah, ja, das Rush, ist, das natürlich. War James Hunt, da hat man genau. sehen können. Nee. Mark Hunt. Mark Hunt. Bigfoot irgendjemand. Bigfoot Silver, motherfucker. Bigfoot war der letzte Kampf, den ich gesehen habe, das war im Februar oder so? Nee, es war im Dezember. Siehst du? Winter. Aber es kann sein, dass du den im Februar gesehen hast, den Kampf, weil ich habe dich ja darauf hingewiesen und möglicherweise habe ich das erst im Februar getan. Du bist mein, nimm das. MMA-Beauftragter. Richtig. Du musst eigentlich immer nur gucken, wenn wir eine Fight-Ausgabe machen, dann lohnt es sich instant, sich diese Kämpfe auch anzugucken. Ich muss sagen, die Qualität in der UFC, also der Events ist immer noch gut, aber es gibt häufiger Kämpfe, die nicht ganz so geil irgendwie rüberkommen, also nicht ganz so spektakulär sind wie noch vielleicht vor 3 Jahren oder so. Das liegt natürlich daran, dass es viel, viel mehr Kämpfe gibt mittlerweile. Ja, und an den Weigh-ins. Das haben wir ja vorhin schon gesprochen. Oh, wir haben vorhin Embedded geguckt, ich und Tobi. Wie war dein Eindruck von Embedded? Hat dir das gefallen? Ja, fand ich cool. Fand ich. Ist vor allem, wenn ich es jetzt vergleiche, ich meine, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf hier, aber mit diesen RTL-Abenden, Fight Nights mit Klitschko und Co., wenn man sich das anschaut. Kann man natürlich nicht vergleichen. Ist natürlich viel besser, das was Klitschko macht. Das Vorprogramm, was wir jetzt genossen haben, ist natürlich ein anderes, ein schöneres wie jetzt das, was man da auf RTL anschaut. Ist ja klar. Aber auch, muss man zur Ehrenrettung sagen, Tobi. Von wem? Naja, von den Klitschkos, dass die immerhin eine Styroporglocke haben. Das hatte die UFC jetzt nicht. Bis jetzt jedenfalls. Nicht gezeigt, muss man sagen. Wer ist dein Favorit? Ist einfach eine gute App. Einfach eine gute App. Eine Klingel-App. Also die haben. Sag mal, wer ist dein Favorit? Also jetzt nach, wenn du jetzt Embedded, wenn du jetzt Embedded gesehen hast, wer ist dir da am meisten so im Gedanken geblieben? Was ist der oder die Kämpferin, auf die du dich heute am meisten freust, heute Nacht? Kann ich gar nicht sagen. Ich meine, ich fand Chris Weidman relativ sympathisch. Also, Mann, ja. Also ich hab's dir auch vorhin schon gesagt, ich finde das. Oh, jetzt habe ich mir eingekackert. Fast, ich hab die Wette verloren. Ich hab gedacht, es dauert mindestens 25 Minuten bis dahin. Man muss sich mal den nächsten holen. Ja, jetzt erzähl mal vom Weidman, was dir gefallen hat. Ja, ich finde, er ist ein cooler Typ und du hast ja auch schon gesagt vorhin, die Leute, mit denen er abhängt, die Leute, mit denen er sich vorbereitet auf den Kampf und so, das ist alles so, das sieht alles sehr familiär aus, sehr, sehr cool aus, auch wie er mit seiner Family dann durch Vegas fährt und doch, mochte ich. Aber ich kann auch nicht sagen, dass mir Mike Liotta, oder wie hieß der andere? Das ist so geil. Lyoto Machida. Siehst du, meine ich doch. Mike Liotta gegen James. Wer ist denn Mike Liotta? Also ich kenne einen Schauspieler, der Liotta heißt mit Nachnamen. Aber der heißt doch mit Vornamen nicht Mike, oder? Weißt du, Mark? Ja, ich weiß es nicht. Das ist dieser, der so, hat der nicht mal einen Joker gespielt bei Batman? Es gibt Ray Liotta. Das ist Ray Liotta, genau. Von Goodfellas. Genau. Ja, den kenne ich. Persönlich. Nee, aber ich meine, Mike. Ist ja, was? Mike Yoda, oder wie heißt der? Mike Yoda, ach so. Ja, den gibt's natürlich. Das ist ein WWE-Ringrichter. Sogar der. Stimmt, jetzt, der genau. Der Chef im Ring ist das. Der hat sich um den kleinen Zwerg gekümmert, nachdem ihn Bo Dallas in einem High Gorilla Press auf den Boden geknallt hat, nach SmackDown am Donnerstag. Es gibt irgend so einen kleinen Mexikaner. Es gibt dieses mexikanische Tag Team. Sin Cara. Nein, nicht. Torero oder genau, der hat eine Maske auf mit dem Hirn, genau. Und der hat Bo Dallas in den Arsch gerammt. Und dann hat ihn gepackt, hochgenommen und knallt das. Und Mike Chioda hat sich ganz fürsorglich umgekehrt und hat ihm den Oberarm gestreichelt. Also, das ist ja ein Schwein. Also ein Dreckschwein. Auch alles ein bisschen schwul. Ein dreckiges Mistschwein ist dieser Mike Chioda. Ja. Auf jeden Fall Ray Liotta. Ja, kommt da noch was? Chioda irgendwie war mir definitiv auch sehr sympathisch. Lyoto Machida. Meine ich doch. Der Lyoto Machida ist schon ein netter Typ. Also da kann man wirklich nichts sagen. Ich persönlich freue mich natürlich wie immer auf Ronda Rousey. Der trinkt halt seinen Eigenurin. Das stimmt. Wer das nicht wusste, Lyoto Machida ist jemand, der jeden Morgen seine eigene Pisse säuft, was natürlich völliger Quatsch ist, bringt nämlich gar nichts. Weil ich trinke auch schnell leer, damit du wieder nachschenken kannst. Ich habe ja verloren mit eingekackert. Mhm. Mhm. Also Lyoto Machida trinkt jeden Morgen seine eigene Pisse und sein Vater, der ist ja Japaner und irgendwie Karate-Weltmeister, irgendwas besonders Gutes im Karate. Du kennst dich ja im Karate. Du bist ja selber früher lange Zeit Karate-Kämpfer gewesen. Shotokan oder Kata schon? Kann er schon. Also, gut. Also das ist er. Und der trinkt mehrmals sogar am Tag seine eigene Pisse. Jetzt frag ich dich! Ja, ich trinke auch meine Pisse, aber nur, wenn ich am Abend davor Schnaps getrunken habe. Echt? Hast du schon mal deine eigene Pisse getrunken? Ich habe mir schon mal aus Versehen den Mund gepinkelt. Nee, jetzt mal ganz ehrlich. Hast du schon mal deine eigene Pisse... Ich habe meinen Finger abgeschleckt. Aber das war ekelhaft, aber es könnte auch der Schweiß gewesen sein an den Fingern. Also, aber du hast de facto, hast du überhaupt schon mal Pisse getrunken? Nein. Nein, ich war, schwer zum sagen. Da, wo ich schon über war in meinem Mund, da ist schon auch mal Urin im Spiel gewesen, aber. Du gehst davon aus, dass es sauber war. Nicht bewusst, ja. Ja. Okay, ich habe auch noch nie Pisse getrunken. Aber die Vorstellung, dass man seine eigene Pisse trinkt, um besser kämpfen zu können, das kann ich nicht nachvollziehen. Kann ich nicht nachvollziehen. Naja, vielleicht ist es einfach die natürlichste Droge der Welt. Vielleicht ist es die natürlichste Droge der Welt. Das werden wir natürlich heute herausfinden, spätestens nachher beim UFC-Spiel. Irgendwann mal gucken, könnte sein, dass wir sogar noch vor dem Fußballspiel noch schnell mal eine Runde spielen. Weil wir müssen ja noch so eine Dreiviertelstunde überbrücken, bis dieses Spiel losgeht. Und vielleicht spielen wir vorher noch eine Runde. Tobi mixt jetzt erstmal gleich noch ein Cuba Libre. Könnte übrigens ein bisschen stärker sein. Die Betonung liegt auf ein bisschen stärker. Wirklich? Okay. Ein bisschen stärker. Also weil ich schmecke jetzt keinen Alkohol raus. Und eigentlich ist ja das Ziel, diesen Rum heute leer zu machen. Könnte aber auch an der toten Cola liegen, die du da drin hattest. Oder an der Qualität meines Cocktails. Weil einen guten Cocktail oder einen guten Longdrink, da schmeckt man den Alkohol nicht raus. Ja, der Tobi geht jetzt erstmal Bier holen. Das zweite Mal ingekackert, schätze ich mal, nach ungefähr 40 Minuten. Ich probier's. Ich versuche alles, was geht. Ja, dann ist natürlich noch wichtig für euch, liebe MMA-Freunde, MMA-Radio-Freunde, ihr fragt euch mit Sicherheit, Mensch, was ist denn los mit meinem Lieblingspodcast? Die senden ja gar nicht mehr. Also wir senden schon noch, aber wir haben gerade eine kleine WM-Pause. Und ja, der ein oder andere wird es mitbekommen haben, diese WM, die geht ja auch noch ein bisschen. Sprich, wir werden nächste Woche Dienstag kein Recap zu UFC 175 machen, sondern erst die Woche drauf wieder regulär senden. Denn am Dienstag spielt ja auch die deutsche Nationalmannschaft. Und sind wir mal ganz ehrlich, also mit denen wollen wir uns wirklich nicht anlegen. Deswegen gibt's die nächste MMA-Radio-Ausgabe nicht nächste Woche Dienstag, sondern übernächste Woche Dienstag. Aber ich freue mich so auf 175. Leckt mich im Arsch. Also ich habe so Bock drauf. Und dann habe ich mir gedacht, eine Pay-Per-View-Preview-Ausgabe müssen wir auf jeden Fall machen. Und natürlich habe ich das mit dem Chris ausgemacht. Und dann dachte ich mir, weißt du was, ich frage, ob der Tobi vorbeikommen möchte. Trink mal da schön ein. Und verkaufen das Ganze als Tobi und Ricky Show. Ich muss ganz ehrlich sagen, es wird wahrscheinlich heute eher so eine Tobi und Ricky Show werden, wie es ja ganz zu Beginn noch bei Kind of Personality war. Gott, ich will. Drei Moment. So. Oh. Es wird wahrscheinlich eher so werden. Ja, weil der Tobi hat natürlich recht. Also zum Schluss wurden wir letzten Endes vom Erfolg getrieben, muss man ja sagen. Es gab Fanbriefe, die gefordert haben, dass der Tobi sich endlich mal dazu bekennt. Was ist denn passiert, Tobi? Das sind die alten Cola-Flaschen, die du hast. Wieso? Die einen. Natürlich sind es nicht die einzigen Cola-Flaschen. Aber die sind doch alle auf Kühlschranktemperatur runtergekühlt. Was ist denn los? Ja, dann, wie kann denn das sein? Das sind insgesamt 4,5 Liter Cola. Ja, wie können denn das zu wenig Cola sein? Also, das ist ja... Ich will auf jeden Fall, Tobi macht ja wieder gerade Cuba Libre, ich will auf jeden Fall heute noch den Tobi dazu bekommen, dass er sich den Stöpsel ins Ohr steckt. Er hat gesagt, er steckt ihn sich nicht ins Ohr. Und ein zweiter Plan war heute eigentlich, dass wenn der Chris dabei gewesen wäre, dann wäre ich mit dem Tobi nach Stuttgart gefahren. Und der Chris hätte mich auf dem Handy angerufen und wir hätten uns total besoffen in Stuttgart. Hätten dann Weiber angesprochen mit dem Telefon. Naja, ist nichts draus geworden. Chris ist schuld. Ja, aber der Chris ist hat... Ist auch ein dummes Schwein, gell? Ist auch ein dummes Schwein, dieser Chris, ja. Du bist ja schon wieder nackt. Was? Du bist ja schon wieder nackt. Ich bin schon wieder nackt. Gibt's ja gar nicht, ich hab mich ausgezogen. Guck mal hier. Guck mal bei hier. Hier. Das nächste Cuba Libre Glas ist schon da. Ich habe jetzt einen halben Liter Cuba Libre getrunken seit Sendungsbeginn. Und erst einmal ingekackert. So, Prost. Auf Tobi und Ricky Show. Wie auf sagt Geronimo, der Mann? Auf Geronimo. Geronimo ist hier. Und auf Kakao. Ah, oh, jetzt merkt man's. Jetzt merkt man's wirklich. Ja, jetzt noch mehr Cuba wie Libre. Jetzt wird's richtig kubanisch, genau. Tobi, wie sieht's aus? Sollen wir jetzt schon eine Runde UFC spielen oder lieber noch? Wir können es ja mal installieren, wir müssen ja warten, bis das Zeug... Wir können es ja mal nebenbei installieren. Was du noch erzählen könntest? Ich will nichts erzählen. Doch, du musst, denn du bist ja der Filmfachbeauftragte fast schon. Ja, ein bisschen, nee, eigentlich nicht. Ja, okay, was willst du denn vom Wissen? Expendables 3, ja, mit Ronda Rousey im Pedo. Ja, mich hätte jetzt viel mehr interessiert, was dein letzter Film war, den du gesehen hast im Kino und wie er dir gefallen hat. Hast du zum Beispiel... den Tom Cruise-Film gesehen. Edge of Tomorrow hat es mir nicht gereicht. Ich wollte ihn letzte Woche anschauen. Letzte Woche haben sie nämlich in dem alten Kino, wo du auch mal gearbeitet hast. Wo ich gearbeitet habe. Haben sie die Kinos. Dass ich geleitet habe. Haben sie geleitet sogar. Da haben sie die Kinositze diese Woche erneuert und haben quasi als Chance den Leuten, die letzte Sendung gesehen, den letzten Film gesehen haben in dem Saal, die Möglichkeit gegeben, nach dem Film die Sitze mitzunehmen. Was hat er mitgenommen? Ich hab's nicht geschafft. Schön. Was hättest du mit dem gemacht? Ich hätte gleich 4 oder 5 mitgenommen, bei mir auf die Terrasse gestellt. So als Open-Air-Kino. Das ist aber eine schöne Idee. Wäre eine schöne Idee gewesen, aber hat halt leider nicht funktioniert. Ah. Ich stehe auf die Getränke. Was war der letzte Kinofilm, den du gesehen hast? X-Men. Oh. Und den davor auch. Also ich hole mal die PlayStation-Knüppel. Und wie war X-Men? Soll ich jetzt wirklich erzählen, wie ich X-Men fand? Ja, keine Ahnung. Zum Überbrücken. Ist das der Part, wo ich überbrücken muss? Überbrücken mal kurz. Also gut. Also wie ich schon gerade gesagt habe, X-Men war mein letzter Film und mein vorletzter Film. Das innerhalb von 3 Tagen. Und das bestimmt nicht, weil ich ihn schlecht fand. Ich fand ihn großartig. Ich fand ihn großartig, mir hat er Spaß mit. Ich mag die X-Men-Filme. Ich mag generell Comic-Verfilmungen. Schau mir eigentlich so in der Regel fast alle an. Ich glaube, der Captain America 2 oder The Last Avenger oder wie es auch immer heißt, ihr ganzen scheiß Filmnerds, die sich immer aufregen darüber, war da, glaube ich, der erste Comic-Verfilmungs-Ding halt, was ich, glaube ich, nicht gesehen habe seit Jahren. Dann schaue ich mir das eigentlich immer an. Ich mag X-Men großartig. Ich mag auch Hugh Jackman, außer in Les Miserables, eigentlich in fast jedem Film, sogar in diesem Film, wo der Vater von einem kleinen Jungen spielt und mit Robotern kämpft, wo ich nicht mehr weiß, wie Real Steel. Real Steel, genau. Selbst den mochte ich. So, jetzt geht's los. Jetzt wird hier UFC Dingsbums installiert. Das ist aber ein schönes Geräusch, was du da machst. So, es läuft schon. Wenn's scheiße ist, dann spielen wir Killzone. Dann spielen wir Killzone. Du hast einen zweiten Pad organisiert. Organisiert, den habe ich gekauft natürlich. Du verarschst mich. Ja, aber nicht extra für dich. Nix machen. Schon zu spät. Ja. Meiner leuchtet schon rot. Ja, weil du... Meiner Leute rot müssen mal in die Hand nehmen. Als Gast spielen. Wenn du dich beim PSN anmeldest, können Trophäen... will ich nicht. Oder? Jetzt los. Jetzt ist zu spät. So, du machst erstmal nix. Wie immer. Welcher Freund ist denn da eigentlich wieder online? Da könnte ich doch schon wieder fast... Guck mal hier. Also Chris hat heute keine Zeit. Er kann nämlich heute nicht in der Sendung dabei sein, weil er spielt PlayStation. Das kann ja gar nicht wahr sein. Den kannst du doch schreiben, oder? Dass er ein blödes Schwein ist. Also Leute, jetzt passiert... Chris wüsste nicht, ich mag dich trotzdem. Jetzt passiert Folgendes. Ich werde das Ganze jetzt über Twitch streamen. Jetzt wollt ihr natürlich wissen, wie man diesen Kanal erreicht. Das werde ich euch gleich erzählen. Am besten ist, ihr followt uns auf Twitter, denn da werde ich diesen Kanal gleich retweeten. Wie nennt sich das denn? @mmaradio.de, genau so heißt es. So, jetzt werden wir das hier erstmal benennen, Tobi. Das ist ja eine Wahnsinnstechnik, die es da heute gibt mit dieser PlayStation 4. So. Jetzt muss ich das hier reinschreiben. Überbrück doch mal. Was war denn dein letzter Kino? Edge of Tomorrow war dein letzter, oder? Wenn in Berlin, ja, war das letzter? War mein letzter Kinofilm. Der war besser wie Godzilla. Godzilla war mein drittletzter Film. Ja, Godzilla war fürchterlich. Nur diese letzte Szene, als Godzilla diesem Fieder so in die Fresse spuckt. Mhm. So reinrotzt da in seinen Rachen. Das fand ich geil. Das war geil gemacht. Fandst du nicht? Ich fand den Film, ich meine, muss ich ehrlich sagen, nicht viel davon erwartet, weil ich bin nicht so der große Godzilla-Fan. Aber ich habe das bekommen, was ich mir eigentlich vorgestellt habe zu sehen. Außer die einzige Sache, der überraschende Wechsel, was Hauptcharaktere in dem Film angeht, was ich jetzt mal nicht spoilern würde, weil vielleicht gibt es ja noch ein paar. Aber ich muss schon sagen, im ersten Moment war ich sehr erstaunt darüber, dass man sowas macht. Im Nachhinein dann aber irgendwie so, okay, alles, was ich nicht erwarte, finde ich dann wiederum auch gut. Also, jetzt passiert Folgendes. Ich gucke jetzt gerade unseren Twitter-Kanal ja an von 60fps.de. Das war übrigens eine Idee, da wollte ich mit dem Chris... R-E-S-P-E-C-T. Genau. Da wollte ich mit dem Chris eigentlich mal so Videos streamen, aber da hat er einfach angefangen... Wieder ein dummes Schwein zu sein. Ja, genau. Kann man so sagen. Ich nenne das jetzt hier Ricky versus Tobi. Hashtag. Kumpels nennen dich ja Todzilla, wenn wir schon wieder bei Godzilla sind. Oh, das ist aber schön. Richtig. Hashtag. Aber du darfst mich Tobi nennen. Das ist aber auch schön. So. Twittern wir das ja mal raus. Ricky versus Tobi. Also auf Twitter kann man es jetzt schon lesen. Ich werde aber dann noch, jetzt noch richtig rund, ich werde es dann noch auf Facebook stellen. Und dann könnt ihr da schon auf diesen Kanal draufhüpfen und uns gleich dabei bestaunen, wie ich den Tobi fertig mache. Verkloppe, genau. Hast du schon mal die, also ist das UFC auch jedes Jahr? Ist es UFC 15 oder so? Oder ist es jetzt, das erste Mal, dass es dieses Spiel von also ihr du hast auch von der Grundart, von der Grundbedienungstechnik keine Ahnung. Nee, ich habe wie gesagt nur die Demo einmal gespielt und sonst nichts. Nur die Demo. Okay. Also, ich ist fast Gleichberechtigung. Es ist fast Gleichberechtigung. So, jetzt müssen wir hier noch auf Facebook gehen, damit wir hier mal. Also, was man natürlich noch wirklich ansprechen muss, ich habe mir da so viel Mühe gegeben, habe ein Logo entworfen für 60fps.de. Und dann hat der Chris mich einfach wieder sitzen lassen. Das ist nämlich immer dann, wenn er jemand anders findet, mit dem er lieber sendet, dann lässt er die Leute immer im Stich. Das war letztes Jahr auch. Mittlerweile geht er sogar ins Ausland dafür. Genau. So weit geht's schon. So, das ist auch für. Gibt nämlich keine Deutschen mehr. Das ist für den Chat. Hat alle durch. Der Kanal. Das war ein Wrestler. So. Und in Thiele. Jetzt geht's los. Gehen wir schon los, also. Ja, jetzt fangen wir hier mal an. Also, wie gesagt, ihr könnt das Ganze auf Twitch mitverfolgen. Auch für alle, die das Ganze als Podcast hören, können sich das dann später auf Twitch angucken. Ich werde das dann irgendwie so benennen, dass es jeder sieht. Das Problem ist, ich bin ein bisschen zu weit weg. Man steht da jetzt, muss okay drücken, oder? Ein Update ist, ja, ist okay. Ah, es muss noch was geupdatet werden. Problem ist nur noch was für die Leute, die jetzt irgendwo in der U-Bahn oder so sitzen oder im Fitnessstudio, die jetzt gerade dafür bist du ja da, dass du das in deiner gewohnt peppigen Art den Leuten mitteilst, was wir da gerade machen. Der Peppi war übrigens im AHA-Training irgendwann mal vor 2 Wochen. Was hast denn du da gemacht? Ich war nicht, aber es wurde... Du hast deine Quellen? Ja. Warst du weiter da? Er hat mittrainiert. Ist da irgendeine Frau? Nur Männer, aber das soll ja nichts heißen, wenn man hin. Naja, also der Peppi, das muss man dazu sagen, das ist unser alter bekannter Marco P., der dafür bekannt war, dass er zum Beispiel seinen Penis gerne mal an diversen Autoscheiben platt gedrückt hat. Die nicht immer ihm gehört haben, diese Autoscheiben. Die nicht immer ihm gehört haben. Und er war ein adäquierter Uhrenhändler. Mhm, hat auch seine Freundin nie beschissen oder so. Hat er nicht gemacht. Nee. Wie findest du das eigentlich vom Chris, dass der mich da so sitzen lässt heute? Kein Kommentar. Ich mag den Chris, das dumme Schwein. Chris, ich mag dich trotzdem. Auch wenn es. Nee. Auch wenn er geschwindelt hat heute. Er hat geschwindelt heute. Man muss es einfach hier gerade, weil der ist ja hier auch, war ja auch online hier sein, der hier bis vor kurzem. Ja. Bis heute, da ist doch was im Schilde. Das ist doch eine feindliche Übernahme im Spiel. Oh, jetzt kommt die Anfangsfrequenz hier. Oh, John Jones. Mal ein bisschen lauter. John Jones führt uns in das Spiel ein. Faules Schwein. Early in the morning, which sucks. You know, to wake up to a giant swinging at your head every morning. Some days it'll be kickboxing, other days it'll be wrestling or jiu-jitsu or just all around MMA fighting. Da ist er, John Jones. Strength and conditioning. And then right back to the gym at night, I'll do some private kickboxing. Jetzt ist John Jones ein schöner Mann ist? So, yeah, my life, ja, every day, ja, doch. Schöner Mann, oder? Er hat diesen typischen Bart, den gerade alle tragen. Jetzt da gerade nicht im Kampf. Und er hat noch eigentlich relativ voll so, alle top. Jetzt üben wir erstmal. Was steuere ich denn? Mit dem Fadenkreuz oder mit dem... Moment mal, jetzt müssen wir erstmal gucken hier. Jetzt steht da, willkommen bei EA Sports. Dieses kurze Tutorial wird dir alles erklären, was nötig ist, um... Bei diesem Training musst du deine... Oh, das ist auf Deutsch, oder was? Tobi, das geht nicht. Moment. Ich kann da gar nicht mitspielen. Moment. Wo kann ich hier umstellen, dass es nicht... Damit eins klar ist, ich will nicht dabei sein, weil ich will nachher nicht, dass es heißt, Tobi ist ein Rassist. Beweg mal hier deine Steuerknüppel. Ich tue alles. Alles bin ich. Wie kann ich denn das... Das war toll. Ja, halt's Maul. Ich will das abbrechen hier. Beenden, so. Dana White hat jetzt gerade bemängelt, dass wir uns nicht die Zeit genommen haben, einfach mal dieses Tutorial durchzuspielen. Und dass uns viel Glück wünscht und dass uns... Dass wir uns ausnocken lassen. Wir müssen jetzt erstmal, das allererste, was ich jetzt machen muss, ist diese Sprache umstellen. Ich werde mit Sicherheit keinen Kampf spielen, der von irgendeinem Deutschen kommentiert wird. Uriah Faber ist wer? Uriah Faber ist a California Kid. California Love. Der kämpft halt auch gegen Alex Caceres. Sein Spitzname ist Bruce Leroy. Mann, das Blue Label. Was soll das? Ich möchte das nicht. So, jetzt müssen wir ja erstmal in Einstellungen gehen. Seiten wählen vielleicht, dass ich auch mit Audio. Moment. Übertragung. Zuschauer. Octagon. Party. Individuell. Aber kann ich das nicht auf Englisch stellen hier oder was? Das kann nicht sein. Also ich schicke das Spiel direkt zurück, wenn ich das nicht umstellen kann. Beenden. Ich muss hier nochmal ganz von vorne anfangen. Ja, ich möchte das jetzt beenden. Also wir haben bis jetzt noch nicht einen einzigen Schlag ausgeteilt. So, jetzt versuchen wir es nochmal mit anpassen, oder? Ja, passen wir die Geschichte mal an. So, jetzt gehen wir auf Anpassen, Einstellungen. Audio. Pass deine Audio-Einstellungen an. Eine tolle Musik kommt da. Welche? Also wenn irgendjemand weiß, im Chat zum Beispiel, wo ja, man... Vielleicht kommt es aber auch. Wir können es ja mal anspielen, mal gucken, ob es nicht vielleicht doch im Englischen kommt. Wie? Also Sebastian schreibt mir gerade, dass man die Konsole auf Englisch stellen muss. Die komplette Konsole. Damit man das Spiel dann auch auf Englisch spielen kann. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Also das ist ja wohl eine Frechheit. Na ja, gut, dann machen wir das einfach. Ja, logisch, das kann ich ja so nicht lassen. Also das macht riesen Spaß in der PlayStation. Ich kann es jedem empfehlen. Das ist auch sehr clever, finde ich, dass man das komplett auf Deutsch gleich hier anbietet. So, wo könnte das denn zum Beispiel gehen? Na, das ist ja ein heiterer Beginn hier mit diesem Spiel. Oh, Sound und Bildschirm oder was? Ja, Tobi, ich glaube, es dauert mir zu lange, da jetzt noch die Sprache umzustellen. Wir machen Sprache. Sprache, hätte ich dich nicht. Systemsprache oder Eingabesprache? Dann nehmen wir das mal hier, Englisch. United States auch noch. Ja. Yes, we want fortfahring. Jetzt wartet. Ich stehe da schon please wait dran. Das ist doch oh, jetzt. Wir are in English now. Wir müssen wahrscheinlich jetzt nochmal installieren, oder? Nee, ich hoffe, I hope's not. Mm. So, ich hoffe, das Ganze wird noch übertragen. Es geht jetzt also gleich los. Tobi gegen Ricky, UFC, EA Sports. Und ich habe jetzt auch meinen Cuba Libre schon wieder halb leer. Den habe ich wirklich stark gemacht diesmal. Der ist super, das ist genau die Stärke, die ich brauche. So, EA Sports is in the game. Tobi, du musst ein bisschen mitmachen hier, das ist eine Mitmachsendung. Ich überlasse es dir, ich bin eher der FIFA-Zocker. Ich auch, aber ich habe ja kein FIFA, nur als Demo. So, jetzt wollen wir aber nochmal loslegen. So, also jetzt sind wir wieder da, wo wir vorhin schon mal waren. Jetzt presse ich mal den Option-Button. Wehe, jetzt kommt wieder das Tutorial. Dann Was eine Umstellung für dich von der Xbox 360 auf die PlayStation? Na, für dich muss es ja ein Segen sein. Du hast ja eine PlayStation 3 und musst mit diesem Affendreck da auskommen. Ich find's großartig. So, was ist das jetzt? Thank you for buying EA Sports in order to... Muss ich irgendwas akzeptieren? Ich habe ja wahrscheinlich keine Wahl. Wahrscheinlich nicht. Oh, jetzt wollen sie auch noch meine E-Mail-Adresse. Oh, das kann ich echt nicht hören. Nein, sag einfach mal nein. Ja, wie denn? Geh zurück und nochmal zurück. Nochmal zurück. Wird schon weitergehen. Siehst du? Wir müssen ja keine Online-Kacke hier. Warte, wir brauchen Online. Brauchen wir Online? Nee, das ist jetzt erstmal nicht wichtig. Ich will jetzt einfach nur mal spielen. Kann das denn so schwer sein? Du willst ja unbedingt im Original spielen. Du bist genauso wie diese beschissenen Filme. Nein, das hat damit nichts zu tun. Diese deutschen Kommentare sind einfach unerträglich. Dann hätten wir einfach den Sound nur auf Octagon oder nur Zuschauer gemacht. Das stimmt, reden. Hätte man machen können. Jetzt so. Ist es zu spät. Fight now. Fight now. Darf ich jetzt hier... Select Corner. Ich bin hier. Hast du jetzt nach rechts gedrückt? Ja. Okay, jetzt können wir uns hier die Kämpfer aussuchen. Du kannst auch einen aussuchen. Wen nehme ich denn da? Also such dir einfach einen aus, dann suche ich mir auch einen aus. Tobi sucht sich zuerst einen aus. Tobi hat aktuell John Jones, ist jetzt auf Chuck Liddell. Soll ich dir mal was zu den Kämpfern sagen? Sollen wir nicht einfach gleich den Kampf von heute Abend machen? Können wir auch machen. Ist Lyoto Machida, kämpft heute, oder? Lyoto Machida kämpft heute. Ray Liotta, also dann bin ich Ray Liotta. Du bist Ray Liotta und ich suche jetzt den Champion, Chris Weidman. Wo ist denn der, Tobi? Bei W wahrscheinlich. Er ist auf jeden Fall mit dabei, das weiß ich. Jetzt kommt er gleich. Jetzt kommt TS. Er ist auf jeden Fall mit dabei. Wie komme ich denn jetzt zu Chris Weidman? Wie ist Chris Weidman nicht dabei? Doch, er ist dabei. Nein. Doch, die haben den auch in... S-S-S-T-B. Es gibt keinen Chris Weidman. Was ist denn das für ein Spiel? Alter, ist ja wo. Vielleicht, weil Lyoto, vielleicht sind wir in der falschen Gewichtsklasse. Geh nochmal zurück. Aber Lyoto und Weidman sind noch in der gleichen Gewichtsklasse. Ja, nee, der ist jetzt erst runtergegangen. Geh nochmal kurz zurück. Ach, jetzt sind wir wieder. Es ist ja ein Riesenspaß, dieses Spiel. Können wir nichts, jetzt mach mal du gar nichts hier, bitte kurz. Okay. Müssen wir mal gucken, was man da alles auswählen kann. Ah, halt, stopp. Light Heavyweight ist nämlich das Problem. Wir müssen ins Middleweight. So, jetzt kannst du nach links, rechts drücken. So, jetzt habe ich Chris Weidman, jetzt suchst du dir Lyoto Machida aus. Das kriegt man alles hin. So. Difficult ist natürlich nicht easy. Mach schwierig, mach ganz schwierig. Normal. Nee, mach hart. Nee, normal, komm. Dann 5 Runden, klar, ist ja ein Championship Fight. Ja, die Clock machen wir so. MGM, Honda Center, wo wollen wir kämpfen? Madison Square Garden. Wir sind ja in Vegas, eigentlich müssen wir ja Vegas als. MGM? Wenn MGM Vegas ist, dann MGM Grand, ne? Oh, der Twitch-Stream sehe ich gerade ist down. Da müssen wir nochmal gucken. Wir gucken nochmal, warum der Twitch-Stream down ist. Wir werden es nochmal versuchen. Wahrscheinlich sind die Zugriffe einfach zu gering für uns. Wir schalten die einfach ab. Stop Broadcasting. Ah, das ist das, was die wollten. Jetzt musst du deine E-Mail-Adresse... Passwort. Was? Original. Wird dir wohl verschiffert. Also Schiffer. Nee, ich kenne kein Passwort, Tobi. Mir san mir. Was? Ja, jetzt überbrück doch mal. Ja, okay. Auf jeden Fall X-Men fand ich großartig. Godzilla war. Und Edge of Tomorrow war echt blöd mit den Sitzen. Ich hätte mir gerne einen Sitz geholt und Chris Weidman. Oh, Ray Liotta. Tom Cruise gesehen. Ja, wie irgendwelchen anderen in den Arsch tritt. Übrigens, ich weiß nicht, Game One Plauschangriff Podcast. Interessiert keine alte Sau. Ja, gibt's auch nicht mehr. Sehr, sehr, sehr schade. Also, interessiert dich echt nicht? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich bin ein absoluter Gamer. Was wollen die denn da von mir? Warum sagen die denn immer, dass das Passwort falsch ist? Oh, ich habe übrigens heute kam mein ganz aktuelles PlayStation-Spiel, was ich für 18 Euro erworben habe. The Last of Us. Kann mir irgendjemand im Chat schreiben, ob das Spiel gut ist, ob es die 18 Euro wert war oder ob es eigentlich keine 8 Cent wert ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich würde doch gerne den Chat überwachen, aber ich bin viel zu weit weg davon. Und der mit seinem scheiß Passwort. Sind wir jetzt soweit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das ist ja mal intelligent. Also das ist, ja, also, Tobi, du musst jetzt hier mal kurz das... Muss ich schon wieder überbringen, okay? Die deutschen Kommentare sind echt grausam, schreibt Tosta. Tosta, wahrscheinlich hast du da recht. Ja. So, jetzt muss ich hier Passwort. 8, 16 Chapters... Ich muss mal kurz auf die Uhr schauen, okay? In 20 Minuten ist Anstoß, es ist 20 vor 10. Ricky läuft schon wieder halbnackt durch die Wohnung. Irgendwie kommt mir das alles sehr, sehr bekannt vor. Nur älter ist er geworden, genau wie ich. Aber schlank ist er geworden, der gute Ricky, muss ich schon sagen. Das letzte Mal hat er mehr, da hat die Couch weitaus weniger Platz gehabt. Warte mal, da war weitaus weniger, mehr Couch, weniger Couch zu sehen, als sich draufgesetzt hat. Wieso muss ich denn jetzt mich hier registrieren? Also weißt du was, wir gehen wieder zurück. Lass ich mir nicht den Spaß verderben. Machen wir nochmal neu. Last of Us, sehr gut. Okay, schreibt Toaster. Ja, wir gehen jetzt nochmal ganz... Dankeschön, Toaster. Wir machen es jetzt nochmal auf Deutsch, weil das ist mir jetzt echt zu doof hier. Also wirklich so ein Dreck. Würdest du anders sein? Ja, das ging ja vorhin. Ich habe ja bis jetzt immer über Twitch gestreamt. Kann echt nicht wahr sein. Wir machen dann einfach Audio-Lautstärke nur aufs Publikum. Das kann doch echt nicht wahr sein. Das ist doch der letzte Scheiß. Ob die Leute dann sich mehr freuen, wenn Ray heute auf die Fresse kriegt oder wenn er eher austeilt. So, ich bin ja mal gespannt, was jetzt passiert. Jetzt gehe ich wieder auf EA Sports. Es tut mir wirklich leid, wenn jetzt dieser dumme deutsche Kommentar da mit dabei ist. Ach so, jetzt schreibt der Patrick gerade, dass der Stream lief. Das ist ja ein Hin und Her. Also, ich bin ja völlig... Nervös, ja, ich mag's schon. Ja, weil ich mich so gefreut habe, dass es jetzt gleich funktioniert. Jetzt funktioniert es nicht. Ich dachte, das liegt an mir. Nee, heute nicht. So, jetzt versuchen wir das nochmal. EA Sports ist im Game, das ist schon mal nicht schlecht. Ich muss diesen Alkohol schnell leer trinken. Ich möchte nachher noch nach Stuttgart fahren. Kein Problem, die S-Bahn für die ganze Nacht. Nein, nein, mit dem Auto. Wir haben Steuer. So, jetzt pass auf, jetzt drücke ich hier auf meinen Share-Button. Spiel übertragen. Wenn es jetzt wiederkommt, dass ich mich hier irgendwo anmelden soll. Warte bitte, schreibt das Gerät. Übertragung starten. So. Ah, kann nicht wahr sein. Jetzt achten wir mal da oben. Ich muss es jetzt hier nebenbei mit überprüfen. Ob die Kacke läuft? Moment. Ja, das ist ja Wahnsinn. So. Loading the video. Spielen. Schnellkampf. Bis jetzt kommt zumindest mal Werbung. Pauletta. Nee, Paulina. Nein, wie heißt sie? So, jetzt wähl mal rechts aus. Jetzt schon? Ja, nach rechts. Ach so. Und du kannst jetzt deinen Kämpfer schon mal auswählen. Wie heißt man noch? Machida. Lyoto Machida. So, jetzt warten wir einfach mal kurz, ob jetzt der Stream endlich funktioniert oder nicht. Magst du dir, stehst du eigentlich auf diese Paul, wie heißt die Paula, wie heißt du denn? Ich kenne die nicht. Von Joko und Klaas, die rothaarige. Ach, Joko und Klaas finde ich schrecklich. Ja. Ah, guck mal, funktioniert doch. Also. Anfänger sind wir natürlich nie, wir sind normale, beschleunigt, Rundenlänge. MGM Grand oder was? Ja, natürlich. Also wir machen es jetzt auf Deutsch und es hätte wahrscheinlich auch vorne auf Englisch geklappt, aber das werden wir dann später nochmal machen. Drück mal auf deinen X-Knopf. Wir sind uns ungefähr auf 30 Sekunden hinterher, ich weiß nicht, wir spoilern sehr, wenn wir... Drück mal auf deinen X-Knopf. Ich drücke mal auf meinen X-Chromosom. Geht nicht? Dann muss man für den Knopf drücken. Also. Vielleicht nur einer. So, was passiert jetzt? Was passiert denn jetzt? Übertragen wurde. Das kann ich echt nicht wahr sein. Was ist denn jetzt wieder? Ich will das alles nicht. Ich will einfach nur spielen. Wir fahren jetzt mal an und dann gucken wir, was hier im Stream passiert, ob es kommt. Ja, aber ich will doch einfach nur jetzt loskämpfen. Hast du es? Das ist unfassbar. Na, vielleicht hättest du das doch mal anspielen sollen. Ja, aber hättest du es doch mal probieren sollen. Weil das ist ja auch mal von Arsch. Sowohl für mich jetzt hier als Gast, wie für denjenigen, der jetzt gerade sich die Mühe macht und das ihr streamen will. Für denjenigen, der immer noch in seiner U-Bahn sitzt und sie denkt, oh fuck, was habe ich denn noch für Podcasts? Also, was ich jetzt hier nicht verstehe... Oh, ausgetankt Game One Plow schon griffen, aber Gregor... Ich habe doch jetzt doch alles... Ich habe doch jetzt ja alles fertig. So, ich habe jetzt hier meinen Kämpfer ausgewählt, drücke jetzt auf weiter, drück du auch mal auf weiter, jetzt drück mal auf weiter, wählen du auch. Ja. Oh, jetzt passiert was. Yeah. Oh, jetzt geht's los. Alle, die gerade im Livestream, warte mal, die was jetzt im Livestream, die sind uns ja auch 30 Sekunden. Es ist Wahnsinn, was jetzt hier passiert. Also wir haben jetzt... Bruce Lee, bei allem, was man tut oder erreichen will, gibt es große und kleine Hindernisse. Was zählt es aber nicht, das Hindernis selbst, sondern wie man damit umgeht, hat Bruce Lee eins gesagt. Und wenn es einer weiß, dann ist es Bruce Lee. Oder Tommy Lee. Ach Gott, ist das eine schwere Geburt gewesen. Und es lädt auch wahnsinnig schnell, dieses Spiel ist ja so schnell. Ah, das ist schon bei 100%. Ab geht's! Auf! Oh, guck mal, ist Niki Lauda? Also, Niki Lauda und Roland Evers, Eisen, oder die zwei? Also wir müssen das nochmal auf Englisch stellen. Jetzt kommt da. Lyoto kommt zum Octagon. Hörst du das schon an der Musik? Da ist er. Das ist doch Chris Weidman. Der ist er nicht. Der sieht ganz anders aus. Lyoto! Du musst es auch mal sagen. Nein, der hat keinen Bart. Ray Lyoto hat einen Bart vorhin gehabt. Motherfucker. Ob er seine eigene Pisse trinkt im Ring? Er trinkt seine eigene Pisse. Im Ring, Octagon. An den New Morgens, gell? Steve Mazzagatti ist der Referee. Verdammt. Sehr schnell. Es steht auf schwarzer Gürtel im Karate und Jiu-Jitsu. Ich wollte eigentlich einen Wrestler. Und er kann sich selber die Schuhe binden. Hätte ich auch Brock Lesnar wählen können? Selbstverständlich. Es gibt als Achievement, aber nur im Cage-Fight. Und Alistair Overeem, der alte Holländer, den hätten wir ja auch nehmen können. Kämpft der noch? Also ich muss mal gucken, ob Tom Petty kommt. Tom Petty kommt? Ja, Chris Weidman kommt immer mit Tom Petty rein. Mit welchem Lied? Nicht mit dem. Und wen hat er dabei? Chris Raidman sagt er. Also ist ja super synchronisiert. Chris Raidman. Dumme Schweine. Vielleicht sagt es aber auch ihr die ganze Zeit falsch. Und ich habe nicht angehört. Kann das ja nicht sein. Jetzt heißt er Chris Raidman. Also wir können diesen einen Kampf können wir abhalten. Danach geht es natürlich sofort zum Fußball, ganz klar. Und dann? Achso, die hören gar keinen Kommentar, schreibt der Patrick. Danke, Patrick. Das ist euer Glück. Euer Glück, genau. Wir müssen diesen deutschen Kommentar ertragen. So, jetzt Chris Whiteman kommt in den Octagon. Also, pass auf. Bewegen, das weiß ich, mit dem Knopf. Cursor heißt mit, ja, ich. Mit dem bewegst du dich. Und schlagen, ich glaube, mit fast jeder Taste. Frag, probier es aus. Oh, jetzt geht's los. Jetzt kommt natürlich hier der Gegenüberstand. Geboren in Brasilien, in den USA. 30 Jahre ist Whiteman. 36 Jahre ist Leo Tomeschida. 1,88, 1,85. Und hier ist Bruce Buffer. Ich bin ja älter. It's time! The end of the evening! Oh, Eve Levine. Das ist doch Dana White. Eve Levine. Now! Jetzt müssen wir mitmachen. Inwiefern? Das zeige ich dir gleich. Also die Grafik Achtung. Ist schon sehr gut, muss ich Achtung. Sagen. Achtung! It's time! War der eigentlich auch in Berlin? Nein. Schwuchtel. Andy Freelander macht das in Deutschland oder in Europa. Und macht das auch mit It's Time oder hat das ein eigenes Ding? Nee, der sagt, jetzt geht's aber mal ab. Nein, sag doch nicht. Jetzt geht's aber mal ab. Geht's aber mal ab. Jetzt geht's aber mal ab! 1,85 Meter, Tobi. Der ist kleiner als ich und wiegt nur 24 Kilo. Aber, 84. Aber größer wie ich und 20 Kilo leichter. Ah, oh, Chris Whiteman ist Lyoto Machida ist auch ein sehr schöner Mann, muss man sagen. Aber er trinkt halt aber seine eigene Pisse. Aber das sieht er ja aus wie ein Mexikaner, wie ein Brasilianer. Oh, mein Glas ist gleich leer. Ich werde ganz hüppelig hier. Du weißt, wenn es leer ist, musst du direkt Neues machen. Nee, warte mal. Wer das Inkackern-Ding verliert, der muss holen. Ein Kack. Oh ja, das habe ich eingekackert. Oh, 40 Minuten. Oh, 40 Minuten. Oh. Ich habe gewonnen. So, Whiteman 84. Er ist so groß wie ich. 1,88. Whiteman ist gleich groß. Ja, ist doch egal. Und 84 Kilo sind auch nicht ganz. Nee, aktuell sind es 93. Aber leid. Stolze Leistung. Ich bin stolz. Ich habe mir heute neue Trainingssachen mal wieder gekauft. Ich habe mir jetzt so eine Radlerhosen zum Joggen geholt. Du hast ja das Dortmund-Trikot von 94 geholt. Ja, genau. Neongelb. Oh, Chris Whiteman ist aber so ein schöner Mann. Sollen wir heute eigentlich mal einen Puff gehen? Auf jeden Fall habe ich genug Bargeld fürs Tahiti, da muss ich nicht wieder mit Karte zahlen. Komm, dann gehen wir heute einen Puff, okay? Nein, wir gehen ins Tahiti, da ist die schöne Lolita. Ah, okay. Die schöne Slowakin. Okay, Tobi, jetzt müssen wir kurz gucken, was er zu sagen hat, der Eve Levine. Okay, protect yourself of all time. Das ist ganz wichtig, dass du dich viel protectest. Wo ist der Tiefschlag-Button? Du kannst mir den Knüppel gegen den Kopf hauen während dem Kampf. Guck mal, hinten leuchtet es. Ich bin der Rote. Geil, oder? Ich bin der Blaue. Oh, jetzt geht's los. Der erste Kampf, Tobi gegen Ricky. Jetzt geht's ab hier. Oh, gleich am Mitten haben. Kommt aber. Tobi, der weiß aber auch, welcher Knopf er tragen muss. Oh, was für ein Knie von Tobi gegen mich und ich mit einem Headkick. Tobi mit einem Headkick. Ich mit einem Headkick und eine Wahnsinnsrichte. Jetzt, oh, jetzt Tobi, jetzt hat er Probleme. Tobi hat Probleme. Und Tobi ausgenockt. Das ist ja unfassbar. Hier geht's ja direkt los. Oh, jetzt zum ersten Mal alles drücken, hier im alles Clinch. Drücken, alles im Clinch. Und wer gewinnt diesen Clinch für sich? Whiteman natürlich jetzt mit dem Vorteil. Gibt ein paar Punches ab gegen die Schläfe von Lyoto Machida, der sich aber zu helfen weiß. Er weiß sich zu helfen. Und Lyoto Machida jetzt vielleicht mit dem Takedown-Versuch. Nein, es ist Chris Whiteman, der wieder den richtigen Move macht. Und oh, was für ein Schlag von Lyoto Machida gegen Chris Whiteman. Der liegt da. Da liegt er. Das war's. Lyoto Machida gewinnt gegen Chris Whiteman. In einem unfassbaren Fight. Neuer Champion. Lyoto Machida. Schauen wir es uns nochmal an. Was für ein Uppercut von Lyoto Machida hier. Jetzt kommt. Und Whiteman ist weg. Geschoben. Whiteman hat direkt eine Todesstarre. Guckt es an. Whiteman fällt hin und fällt direkt in Todesstarre. Die Arme sind in der Luft. Er ist direkt in Todesstarre verfallen. Das ist unfassbar. Warum ist eigentlich der Ton jetzt weg? Die sind so geschockt wahrscheinlich, die Leute. Alter, ist wirklich geschockt. Ganz Vegas ist geschockt. Chris Whiteman ist gestorben. Im Kampf. Der Kameramann, der verliert auch Oscar. So, jetzt sind wir mal gespannt. Tja, Whiteman. Habe ich jetzt schon einen Tipp? Du hast jetzt gewonnen. Jetzt Ronda Rousey gegen Davis. Wie heißt Alexis. Der? Alexis Davis oder Davis Alexis? Ja, das kommt auch an, welche Promotion sie hat. Sehr gut. Sieger durch Knockout. Motherfucker! Also wenn das noch, so noch passiert. Eine Zeit für Ronda Rousey? Ronda Rousey geht noch, aber nur, wenn ich noch einen Cuba Libre kriege. Zum Anstoß. Aber jetzt machen wir erst zum hier. Zum Anstoß, okay. Also Mishida gewinnt, Tobi gewinnt seinen ersten Kampf. Und du kannst für mich aussuchen, wenn ich mix so lang. Und du mixst so lang, ich suche für ihn aus und danach spielen wir Ronda Rousey gegen Alexis Stück, Davis. Stück also ich muss sagen, dieses UFC-Spiel ist hervorragend, vor allem wenn man zu zweit spielt. Nein, es macht halt Spaß, wenn man gegen jemanden spielt. Ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn man alleine spielt. Also das dann auch Spaß macht. So, Bantamweight Frauen, das nehmen wir mal. Was? Das ist kein Dualshock? Jetzt verstehe ich's. Alles klar. Tobi muss ja auch hier so rüber. So, ich bin... Wer willst du sein? Ronda oder Alexis? Tobi ist Alexis Davis. Ich bin Ronda Rousey. Soll ich direkt durchdrücken? Jetzt kommt wieder das, dass ich nicht direkt weiterkomme. Ach, da oben, weiter zum Kampf. Ja, hätte man auch mal selber drauf kommen können, du dummes Schwein. So, also Ronda Rousey gegen Alexis Davis, der Co-Main-Event heute Abend. Wir werden natürlich nachher noch ausführlich über dieses Event sprechen, aber erst, wenn ich hacke, dicht bin. Und nachher rufe ich auch natürlich noch wieder irgendwo in Hotels an und so weiter. Tobi mag das ja gar nicht. Aber ich merke schon ein bisschen, der Rum, der ist gut. Der fällt mir der Rum. Das wird heute ein Spaß. Ich muss ja sagen, mit dem Chris könnte ich mir so viele Sachen vorstellen, aber der ist halt einfach nicht in der Lage, sich mal ordentlich zu besaufen. Ronda Rowdy Rousey, sagt er. Ronda Rowdy Rousey, der dumme Sack. Ist das richtig? Nein, natürlich nicht. Heißt sie Rousey? Rousey, da ist sie. Alexis Davis. Ja, die sieht ja schon sehr ähnlich, muss ich sagen. Also wenn man das Engie heißt Engaged, nicht Engaged. Embedded. Wie findest du die Grafik? Machst du immer dieselben Limetten rein? Ich wechsle sie nie aus, ne? Ich schnippel immer nur eine Viertellimette dazu. Wie findest du die Grafik? Ich habe ja keinen Vergleich zum UFC auf der PlayStation 3 oder Wochen. Gibt's ja nicht. Gibt's ja nicht, genau. Ich könnte das. Ich muss sagen, ich habe es mir besser vorgestellt. Ja, ich auch. Also außenrum alles wunderbar, super, nur. Ronda kommt. Die Grafik der. Shut the fuck up, motherfucker! Ronda kommt! Da kommt sie. Oh, die mal ficken, oder? Nur ganz ehrlich, jetzt willst du die mal ficken? Ja, schon, aber nur, wenn sie ihre Hände gebunden hat. Wie gebunden? Angst. Ach so, okay, alles klar. Also ich bin Ronda Rousey. Steht natürlich für mich viel auf dem Spiel. Eigentlich muss ich durch Armbar gewinnen. Schwarzer Gürtel im Judo. Ehemalige Strikeforce-Titelträgerin. Extrem schnell. Was stand bei mir? Schöne Titten. Bisschen verschobenes Gesicht und 1,50 Mark gewunden beim Penny. Gefunden natürlich. Gefunden. Beim Pfennigfuchsen gewonnen. Beim Pfennigfuchsen gewonnen. Sollen wir gleich weitermachen, damit wir das Spiel. Okay, alles klar. Drück mal X. Und los geht's hier direkt in den Kampf. Ronda Rousey gegen Alexis Davis. Es geht um den Women's Bantamweight-Titel. Und Ronda Rousey geht natürlich sofort auf Alexis Davis zu. Und Alexis Davis, die alte Drecksau, die fängt da sofort an zu boxen wie ein dummes Schwein. Du dumme Fotze. Jetzt hier. Rousey heißt die, du dummes Dreckschwein. So, und jetzt hier gibt's schöne Knie von Ronda Rousey gegen Alexis Davis. Ronda Rousey verhindert hier den Takedown von Alexis Davis. Sehr gut gemacht. Alexis Davis, Black Belt in Jiu-Jitsu. Sie wird natürlich jetzt auf was für ein Lipdot! Was für ein fucking Lipdot von Ronda Rousey! Aber sie lässt Alexis Davis aufstehen. Nein, sie lässt zu. Ja, der voll in die Fresse. Die ganze Zeit haut ihr sie in die Fresse. In die Fresse! Oh Gott, Ronda Rousey geht K.O. Durch den Bodytreffer. Und es geht weiter. Ronda Rousey ist wieder oben und versucht natürlich jetzt gegen Alexis Davis irgendwie einen Takedown zu schaffen. Schöner Takedown von Ronda Rousey. Hervorragend gemacht, muss man wirklich sagen. Ronda Rousey jetzt in der Top-Position. Hat Alexis Davis total unter Control. Und Ronda verteilt jetzt die Schläge, sammelt jetzt Punkte. Das macht Ronda Rousey clever nach diesem kurzen Knockdown, nach diesem Bodytreffer, den Alexis Davis hervorragend gesetzt hat. Ja, der Referee sagt, beide sollen wieder stehen. Und Ronda, die steht erstmal so ein bisschen rum. Oh, jetzt natürlich Alexis Davis, die sofort mit den Kicks agiert. Das macht sie hervorragend. Aber auch Ronda weiß, wie man ordentlich kickt. Auch Ronda Rousey weiß, wie man einen Kick setzt. Jetzt wieder der Clinch. Ronda geht raus aus dem Clinch. Es ist Alexis Davis, die hier definitiv die Pace macht. Und wieder einen Hoppenschlag trifft. Ronda Rousey ist kaputt. Und Ronda Rousey geht K.O. Alexis Davis gewinnt gegen Ronda Ronnie Rowdy Lidl. Wie sie heißt? Rusev. Gegen Alexander Rusev. Mit einem großen, mit einer großartigen linken, dann die rechte und dann ist Ronda eigentlich schon K.O. Dann kriegt sie nochmal die linke. Und du siehst hier Alexis Davis, die lässt sich überhaupt nicht stoppen. Die geht gerade mal in die Doggy-Style-Position. Die macht weiter. Ronda geht runter. Ronda so, ist. Genau so will ich sie haben. So will ich sie. So will ich. Und Tobi kommt zum Einlochen jetzt. Es ist unfassbar. Tobi, aber eigentlich, ich bin ganz ehrlich, ich will doch... Ronda Rousey ist eine Trainerin, die macht erstmal hinten nicht. Ich bin der Meinung, wir sollten noch eine Partie schnell spielen. Es ist ja nur die Niederlande, Tobi. Wir können das iPad hier herstellen und auf dem iPad Fußball laufen lassen. Nein? Nein. Okay, eine Partie noch. Einen Kampf noch. Ey, du gewinnst immer so schnell. Einen Kampf oder einen anderen Kampf? Wen haben wir denn noch? Wer kämpft denn noch? Also wir können es ja so machen, wir können den Chat mit einbeziehen und Twitter natürlich auch. Wenn ihr Kämpfe gerne sehen wollt, dann schreibt die uns einfach auf Twitter, @mmaradio.de oder auf Facebook, facebook.com. Aber nur Kämpfe von heute Nacht. mmaradio.de, wenn die alle dabei sind. Oder ihr schreibt es in den Chat, dann gucken wir mal, dass wir das irgendwie noch gebacken bekommen. So, jetzt gucken wir erstmal, hier gehen wir wieder auf Beenden. Also einen Kampf müssen wir noch schnell machen, Tobi. Also wenn jetzt keiner direkt einen Kampf hier postet, dann wähle ich nochmal einen Kampf für uns aus. Vielleicht einen Kampf, auf den sich alle freuen. Alexander, sag ich schon. Anderson Silva gegen Nick Diaz. Was hältst du davon? Kämpfen die heute? Die kämpfen heute nicht, aber es sind nicht alle dabei, die heute gegeneinander kämpfen. Okay. Wir könnten BJ Penn gegen... Oh, da kommt der erste Kampf. Uriah Faber gegen Alex Caceres. Wir schauen mal. Wähle mal du schon die Ecke. Ich gehe mal ins Bantamweight. Bantamweight, da haben wir es schon. Da haben wir, du bist zum Uriah Beispiel Faber. Jetzt Uriah Faber. Gegen wen? Ich muss mal gucken, ob Alex Caceres dabei ist. Mike Easton, Uriah Faber, Demetrius Johnson, Bruce Lee. Er ist natürlich nicht dabei. Nicht so richtig. Michael McDonald, Eric Perez, Brad Pickett ist mit dabei, Eddie Wineland, Hannon Barrow, Ryan Bowles, Dominic Cruz. Also komm, wir machen, das ist auch ein toller Kampf. Dominic Cruz gegen Uriah Faber. Machen wir halt das. Leute, diesen Kampf gibt's jetzt noch. Danach gucken wir so ein bisschen Fußball und betrinken uns weiter. Das wird ein hervorragender Abend. Hier muss man sagen, die beiden haben eine richtige Rivalität. Beide mögen sich gar nicht. Dominic Cruz und Uriah Faber seit Jahren Kontrahenten. Und heute kämpft nur Uriah Faber oder kämpfen beide? Heute kämpft nur Uriah Faber. Dominic Cruz seit 3 Jahren aufgrund mehrerer Kreuzbandrisse verletzt. Tobi, da war, weißt du, auch ein Lied zu singen. Der arme Mann ist schwer geplagt. Und gilt somit als bester Bantamweight. Auch wenn Hannon Barrow und Dominic Cruz diesen Rang so ein bisschen streitig gemacht haben. Nicht Dominic Cruz, Hannon Barrow und TJ Dillashaw, so ist es. So, ganz wichtig kurz. Wir machen Folgendes. Wenn nachher Fußball läuft, schickt uns eure Match-Ideen. Wir versuchen die umzusetzen. Dominic Cruz jetzt gegen Uriah Faber. Und es geht natürlich sofort los mit einem ordentlichen Slugfest. Hier gehen wir, fliegen wirklich die Fäuste. Mit, oh, schöne Kicks. Es gibt's da überhaupt nicht. Jetzt erstmal Dominic Cruz versucht hier den Takedown. Gelingt natürlich nicht gegen Uriah Faber, der einfach nur puncht. Ich weiß gar nicht, drückt Tobi immer denselben Knopf oder was? Das gibt's doch gar nicht. Es ist der langweiligste Kampf der Geschichte. Wer wird hier zuerst den Gang? Das gibt es doch gar nicht. Uriah Faber mountet jetzt hier Dominic Cruz und gewinnt. Oh nein! Es ist der 3. Kampf in Folge, den ich verliere. Ich bin im Endeffekt völlig chancenlos gegen Tobi. Auch hier, Uriah Faber mountet jetzt fast schon Dominic Cruz, der sich überhaupt nicht mehr wehrt. Weil er nicht weiß, welchen Knopf verdrücken muss. Also ich hätte wirklich das Spiel vorher mal anspielen können. Ich glaube, du kannst es abnehmen, dass ich dieses Spiel vorher auch noch nicht gespielt habe. Ja, so ein bisschen, ja. Okay, so bisschen. Alles klar. Also es ist so, dass ich aktuell überhaupt keine Chance habe gegen Tobi. Können wir jetzt umschalten? Ja, Tobi ist ja schon ganz nervös. Also ihr schickt uns eure Matchideen an Twitter und an Facebook oder in den Chat. Ich könnte das die ganze Nacht lang machen. Wir haben mal zu, wenn man irgendwie die Anladung angeschaut hat, um zu wissen, wie man mal irgendwas macht. Solange jetzt gleich Fußball kommt, werde ich dafür sorgen, dass wir, dass ich mir dieses Spiel hier drauf schaffe. Also Leute, nicht verzagen, wir werden nachher weiterspielen. Übrigens haben wir, glaube ich, 23 oder 24 Live-Zuschauer jetzt hier bei dieser Partie gehabt. Das erachte ich für gar nicht mal so schlecht. Das waren meine 15 Minuten Online-Ruhm. Das ist dein 15 Minuten, absolut. PS. Also, jetzt werden wir das hier mal kurz beenden, den ganzen Spaß. Nachher natürlich das Spiel auf Englisch spielen, weil das geht ja gar nicht auf Deutsch. So. Die PlayStation geht der vorbei. Toaster hat eine relativ coole Idee, aber ich glaube, das wird... Okay, dann erzähl doch mal, was der Toaster für eine Idee. Er sagt, wir sollten unsere Charaktere selber nachbauen und danach gegeneinander kämpfen. Oh, das wäre eine tolle Idee. Das wäre aber vor einem halben Jahr noch gegangen, weil da waren wir in der gleichen Gewichtsklasse. Jetzt mittlerweile bin ich immer noch im Schwergewicht und der gute Ricardo, Ricky, um es mit dem Namen von Jetty zu sagen, jetzt reicht's. Jetzt muss ich mal ganz ehrlich sagen, wenn du mich jetzt so anguckst, vielleicht die beste Mannschaft der Welt. Ist da eigentlich noch was dran auszusetzen an diesem Körper? Jetzt fehlen halt die Muskeln. Was? Das ist ja alles von den Muskeln gepackt hier. Also wirklich wahr. Und genau deswegen machst du das Lied auch wieder aus. Es steht 0-0! Achso. So, Leute. Ihr könnt ja nachher vielleicht beim Fußball nebenbei auch selber im Editor... Ja, das wäre natürlich eine hervorragende Idee gewesen. Das hätten wir vorhin schon machen sollen. Wir hätten es davor machen müssen. Das dauert eine Ewigkeit. Wann kaufst du deine PlayStation 4, Tobi? Sobald meine PlayStation 3 an Arsch ausgelaufen ist. Sobald sie ausläuft. Falls ich meine Flasche rum drüber ausleere oder so. Hol mir mal eine Flasche rum. Rum. Schmeckt eigentlich was von dem Vanillearoma in dem Nein, Rund? Gar nicht. Gar nicht. So, pass mal auf, nebenbei. Einen ganz leichten Touch. Also das ist beim Captain Morgan, der hat das auch. Eine Rum-Variante, wo ein Vanillearoma mit dabei ist. Kannst du dich noch dran erinnern, als wir zur EM die wahnsinnig gute Idee hatten, die Tore von den Heimmannschaften tippen zu lassen? Die Tore von den Heimmannschaften? Ja, pass mal auf. Jetzt werde ich dir jetzt vielleicht nochmal vorführen, wie ich das gemeint habe. Also, ich bin jetzt da draußen. Hello, Ryota Mishida is on the phone. Hi, how are you? I'm fine, so thank you. We are watching the World Cup match, Netherlands versus Costa Rica. Costa Rica, yes. Sir. And I have one question for you. Sure, sir. How what can I help is you? The result? What do you think? Who win this match? Sir, I obviously hope Costa Rica wins. You hope Costa Rica wins? Yes, sir. You're from the Netherlands. I am, sir. But you are rooting for Costa Rica? Indeed, sir. Yes. Oh, that's interesting. And what is your result? What do you think is the result of this game? Well, I hope 2-0 or 2-1 for Costa Rica, of course. Oh, that's interesting. Thank you very, very much. Have a good night. You're most welcome to you too. Bye. Bye, bye, sir. Die hat für Costa Rica getippt, als Holländerin. Klingt so, als hätte ich was verpasst. 2-1 oder 2-0 für Costa Rica. Wäre ich Holländer, würde ich auch für Costa Rica tippen. Also was halten wir jetzt fest? Sie hat 2-1, glaubt sie. 2-1 halten wir fest. Jetzt müssen wir in Costa Rica natürlich fragen, was die Costa Ricaner von diesem Spiel halten. Der nächste Weg. Ich glaube, hätten wir die Show gestern gemacht, wäre es das einfacher gewesen. Das 18 Uhr Spiel zumindest. Es ist natürlich schwierig, in Costa Rica das Hotel zu finden. Ich glaube, da gibt es nur Zelte. Was gibt es in Costa Rica für Städte? Gibt es San José als Stadt oder ist das eher so, ist das eine Erfindung? Nee, ich glaube, San José ist eine wunderschöne Stadt. Also ich kenne viele Leute, die in Costa Rica waren. Ein wunderschönes Land anscheinend. Werde ich mir die nächsten 3-4 Jahre auch irgendwann mal anschauen. Steht auf meiner Agenda. Ja, mir auch sag wunderschön. Sag mal das, steht auf meiner Agenda? Kommt drauf an, aus welchem Land man kommt. Okay, dann sage ich mal, steht auf meiner Agenda. So, jetzt rufe ich mal hier an in Costa Rica. Ich weiß natürlich gar nicht, ob das funktioniert hier mit diesem Skype. Da ist jetzt nachmittags. Mittagszeit, da ist gerade... Oh, dann weiß ich ja, wie ich mich gleich melden muss. Geht's eigentlich schon los? Ist Costa Rica schon on air? Hallo? Also bis jetzt geht keiner in Costa Rica... Oh, jetzt in Costa Rica klingelt das Telefon. Ich bin mal gespannt. Irgendwo am Palmenstrand in Costa Rica... Das Hotel sieht sehr schön aus auf jeden Fall. ...klingelt jetzt das Telefon... Und wir sind natürlich gespannt, ob jemand in Costa Rica auch abnimmt. Wenn Costa Rica mal im Viertelfinale steht, dann glaube ich kaum, dass da... Oh, jetzt. Yes, Mahlzeit, hier ist Leo Tomishida. How are you? Hola. Hola. Hey, we are calling from Germany and we have a radio show here ongoing. And our question is, what do you think? Who win the match, Netherlands versus your home country, Costa Rica? What is your result? What do you think? Well, I don't know. I don't like football. Nobody knows, aber you have bestimmte Pick for us. I'm sorry? What do you think? Who win this match? Your home country, Costa Rica, or the Netherlands? I don't know. I don't like football. But tell me your wish Ergebnis. 2-0 or 2-1 for Costa Rica? I'm sorry. Are you calling in... I'm drunk in your hotel. With something in our hotel or something? Yes, I'm in your hotel right now. I'm drunk in your hotel and we're lying on the floor and watching the football game and now we the soccer game and now we want to know what the reception are rooting for the Netherlands or for Costa Rica. The best one. Well, if you. It'll be Costa Rican, but they are talking in Spanish, so I don't know. And what is your game result? What do you think? My pick is 3-1 for Netherlands. And what is your pick? I don't know about football. You watching no soccer? No, I don't know. Why? I'm not. I'm working. Yeah, okay, but if you are not working, then you watch soccer? No. Oh, I don't like it. Oh, that's very interesting. But what sport do you like? I'm sorry. Why are you asking me this? I'm just kidding. I want to be friendly. No offense. No offense to you. Okay. Actually, I don't like too much sport. So. Okay. Then I accept this and I let you work. Sorry for my interrupted. Interrupting. Oh, no, don't worry. Have a good one. Thank you very much. Bye. Okay, bye-bye. Das ist ein dummes Schwein gewesen, ja, in Costa Rica. Das war eine Frau, die Fußball hasst und auch jeder andere Sport hat, was natürlich einiges aussagt über ihre Figur. Wahrscheinlich ist er fett wie ein Aal. Es ist ein dummes Schwein. Also wirklich, ich sag das ja ungern zu Sind Frauen. Sind wir jetzt dann auch für Holland, weil, also wenn man sich hier... Halt! Ich habe gerade eine E-Mail gekriegt, Tobi. Muss ich jetzt ruhig sein oder überbrücken schon wieder? Bitte bewerten Sie Ihren Einkauf. Ich habe gerade einen Schreck gekriegt. Ich habe zuerst gelesen, bitte bewerten Sie Ihren Einlauf. Aber ich habe ja gar keinen bekommen. 4 Sterne. ich hatte einen tollen 4-Sterne-Einlauf gestern. Mm. Also wir haben bis jetzt noch nicht allzu viele, wie nennt man das eigentlich, wenn welche gegeneinander kämpfen? Kämpfe? Match-Ideen bekommen, genau, du sagst es. Also was ich jetzt noch nebenbei, das Spiel ist ja so spannend, es ist ja fast, ich schwitze, bin total aufgelöst, in Feuchtigkeit. Ruf da nochmal an. In Brasilien. Wo ich jetzt mal an. Welche brasilianische Stadt interessiert dich am meisten? Guck mal, ob's in Brasilien Hotel Costa Rica gibt. Das wäre natürlich, das ist ja, also du bist ja so findig, das gibt ja, du bist ja auf Hochform, so, wenn du mal anderthalb Jahre nicht sendest. Dann oder ruf mal bei Holland an. Hotel? Bei Holland, das ist ein Mähdrescherhersteller. Costa Rica. Was er glaubt. Dein Kundendienst von Holland sagt, du bist hier auf der Wiese und dein Mähdrescher funktioniert nicht mehr. Außerdem funktioniert dein WLAN nicht mehr. Ich habe gerade das Gefühl, dass der Witz nicht gut ankommt. Doch schon, wenn man ihn richtig ausführen würde, aber ich kann sowas halt nicht. Nee, pass mal auf. Wir rufen jetzt erstmal in Brasilien. Da gibt's ja einiges abzuklären. Denn die Brasilianer haben ja diesen Ticketskandal jetzt an der Packe. An der Packe vor allen Dingen. Welche Stadt würde dich am meisten interessieren? In welchem Land? Rio de Janeiro, São Paulo, Fiorentina, Bonijá, Salvador, Fortaleza. Also ich glaube, dass du in Rio de Janeiro die größte, okay, Rio de Janeiro. Die größte Auswahl an Hotels hast. Rio de Janeiro, okay? Okay, jetzt bin ich mal gespannt, wenn ich mich jetzt mit Lyoto Machida vorstelle, ob die mich dann kennen. Ja, sind wir eigentlich zu laut? Nicht, dass mein Nachbar gleich durchdreht. Sollte sich der Nachbar also quasi im Chat melden und sagen, ja, ihr seid zu laut, oder sollte er einfach hochkommen und es sagen? Man weiß es nicht. Wenn er hochkommt, würde ich einfach sagen, wir laden ihn ein, mitzugucken. Wir sind ja im Herzen Niederländer und Costa Ricaner. Jetzt melde ich mich einfach mal brasilianisch. Boa tarde, me dá mal até um momento, por favor. Ja, bujau, sine, Lyoto Machida hier. I got one question. Boa tarde, obrigada por aguardar. Yes, yes. I'm watching the World Cup game right now. The Netherlands versus Costa Rica. And now, okay, my question is, what do you think? Who win this match? Are you sure about this, sir? Of course, Brazil. Yes, the World Cup. Yes, the World Cup wins Brazil. But this match right now, the Netherlands versus Costa Rica. Who wins this match? Okay, let me see. Costa Rica. Costa Rica versus Argentina halbfinale. And then. We never know, sir. And what is going on in Rio de Janeiro right now? Is there a party going on or a riot? Because every day, 24 hours. Party? All over the city, we have parties over here. Yes, this was my partner right now here on my side. And he asked you, what do you think about the injury of Neymar? Oh, yes, it was so sad, right? But anyway, we have more players, he's not the only one, right? Yes, absolutely. Are you a little bit afraid of Germany in the half final? I'm sorry, could you repeat, please? Are you a little bit afraid of Germany in the half final on Tuesday? Yeah, sure, why not? We prefer German than Argentina. Okay, and your pick for the World Cup winner is your home country, Brazil, right? Exactly. Your pick is Brazil. And one more question. Tonight in Las Vegas, United States, Lyoto Machida. Do you know Lyoto Machida? No, I'm not sure, sir. I'm sorry. Why? What happened? Lyoto Machida is a Brazilian MMA fighter. Do you know MMA? Anderson Silva? Yes, sir. Yes. For sure, sir. Exactly. And, for sure. What happened? Lyoto Machida fighting tonight in Las Vegas for the middleweight championship against Chris Weidman, the guy who knocks out Anderson Silva 1 year ago. Mm-hmm. What do you think win this fight? Lyoto Machida or Chris Weidman tonight in Las Vegas? The Brazilian guy, for sure. Okay, thank you very much. Was a pleasure. Okay, sir. Bye-bye. Take care. Bye-bye. Also, ich bin eine Brasilianerin, heirat. Du fühlst dich großartig aus. Also die brasilianischen Pfeiber, die sind auch... Unfassbar tolle Frauen. Es sind so tolle Frauen. Wirklich Wahnsinn. Also sie hat gesagt, Tobi, falls du es nicht verstanden hast, weil du steckst dir ja nichts ins Ohr. Also das ist der Tobi auch Eisner. Tobi steckt sich einfach nichts ins Ohr. Ich bin einfach ein Hetero, soll ich machen. Ja, sie hat gesagt, dass Brasilien wird Weltmeister. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Costa Rica zieht ins Halbfinale ein. Mhm. Und wenn ich sie richtig verstanden habe, gibt es ein Three-Way-Match zwischen Germany, Argentinien und Costa Rica. Wir haben ein Cell-Match. Ja. Wenn spielen Platz 3, oder was? Und der Brasilien-Guy wins tonight. Auf den Straßen von Belo Horizonte gibt es dann das Match. Und sie hat gesagt, every day is a party in Rio de Janeiro. Ja gut. Kannst du dir das vorstellen, Rio de Janeiro? Ich glaube wirklich, dass du da auf der Straße angebumst wurde. Hast du übrigens das Video gesehen von der Alten, die jedem einen Mallorca geblasen hat? Nein. Habe ich mir angeguckt. Gibt's ja gerade in der Bildzeitung diesen Aufschrei. Da gibt's praktisch in der Disco die Aktion, ein Mädel muss in einer bestimmten Zeit so oft wie möglich anderen, also verschiedenen Typen einen blasen. Also wirklich in so 20 Minuten so viel wie möglich Typen. Und bekommt was dafür? Was weiß ich, vielleicht ein Bier oder so. Und die strengt sich auch wirklich an. Und dieses Video könnt ihr übrigens sehen auf Live League. Gebt einfach mal Mallorca ein. Soll ich dir mal zeigen, das Video eigentlich? Du bist ja so ein geiler Typ. Ja, ich würde es mir nebenher ein bisschen anschauen, weil ich schaue gerade um den Fußball. Wir machen das folgendermaßen, dass ihr vielleicht das Ganze auch mit Ton... Ich freue mich schon übrigens darauf, in 8 Jahren dann wieder hier zu sitzen und im Katar anzurufen, zu fragen. frieren. So, jetzt gucken wir hier mal Live League. Vielleicht bekommen wir dann auch Sepp Blatter in die Show, weil ich glaube, der hat bis dahin nichts mehr zu tun, wenn er noch lebt oder nicht schon lange erschossen worden ist. Aber ich glaube, bevor sie Sepp Blatter erschießen sie den Kolumbianer, der gestern Neymar das Rückgrat gebrochen hat. So, also Tobi, jetzt muss ich das jetzt hier mal erstmal gucken. Was guckst du denn? Jetzt gucken wir hier dieses Blowjob-Video an in Mallorca. Kann man das auch im Livestream irgendwie gucken? Yes, continue. Nee, das geht natürlich nicht im Livestream, ist ja ganz klar, ist ja nur für uns. Und also es geht darum, dass sie halt so oft wie möglich einbläst. Ja, los geht's. Und die sieht gar nicht so scheiße aus, muss man sagen. Das ist Ich muss halt jetzt hier jedem mal blasen gerade. Hier ist der Nächste, hier steht der Nächste. Es ist Mallorca in der Disco. Und sie gibt sich echt Mühe. Was ist denn das hier für eine Scheiße? Jetzt ja, ich sehe es. Auch wenn so ein Pixel ist zum Teil. Also, aber... Ja, sie bläst jetzt schon wieder jemanden ein. Jetzt sucht sie jemanden, weil sie muss natürlich mehr als ihre Kontrahenten einlutschen. Da ist noch mal einer, der sein Schwanz hinhält. So, den man jetzt geht ihr die Schwänze aus. Da war noch mal jemand, der... Hier geht aus. Die Schwänze! Hier kommt der nächste Schwanz. Oh Gott. Ja, jetzt aber auch, meinst du auch einfach auf die Männertoilette gehen? Aber sie sieht schon geil aus. Der eine, muss man gucken, der hält sie richtig fest gleich. Wer ist es nicht jetzt? Oh, hier kommt der nächste. Der hält sie richtig fest. Nächste Mann stark. Hier nochmal schön in den Schwanz. Und sie macht immer die Augen zu beim Blasen. Immer automatisch macht sie sofort die Augen zu. Sofort am Geschmack liegt. Also an, ja, das ist das Video, über das die Bild-Zeitung sich in den letzten Tagen reichlich aufgeregt hat. Jetzt frage ich dich, du bist ja ein Moralapostel. Dafür bist du ja bekannt. Es gibt, glaube ich, kein Moralige. Jetzt mal ganz ehrlich, was hältst du davon, wenn Frauen in mallorquinischen Diskotheken Schwänze blasen bis zum Umfallen? Ich denke mir da in dem Fall nur, wenn sie das so machen, dann auch schon richtig. Macht sie? Naja. Ich mein, ach so, du meinst dieses zweimal rein raus, bis, das ist bis zu zum wenig. Schluss. Ich meine, es ist ja keine Herausforderung, einmal an jedem Schwanz zu lutschen. Die Herausforderung ist, innerhalb von 20 Minuten so viele unterschiedliche Samengene im Gesicht zu haben. Ich verstehe, was du meinst, kann dir aber da nicht zustimmen. Ich verstehe, was du sagst, was? Was du sagst. Ja, also übrigens bei dem Spiel Niederlande gegen Costa Rica steht es noch 0-0. Eine Überraschung für dich? Wenn man sich die bisherigen Viertelfinalspiele anschaut, Deutschland, Frankreich, Tor nach 12 Minuten, danach Brasilien gegen Kolumbien, Tor nach 7 Minuten, jetzt vorhin Argentinien gegen Belgien, Tor nach 5 Minuten. Also in allen Viertelfinalspielen zu diesem Zeitpunkt stand es schon 1-0 für eine Mannschaft. Und ich hätte schwören können, wenn man mich gefragt hätte, in welchem Spiel meine ganz andere Torfeld, Frage. Würde ich sagen, dass in dem Spiel Holland... Wenn du dir jetzt ein Land aussuchen dürftest, also von, wenn du dir jetzt eine Landsfrau aussuchen dürftest, die dir jetzt einblasen müsste, wäre das eine Holländerin oder eine Kostarikanerin? Oh, das ist schwer. Ja, das ist echt schwer. Ich glaube, das ist schwer. Wenn du mich nach Pimpern von hinten gefragt hättest, dann wäre es einfach. Aber bei Blasen, schwer zu sagen. Schwer zu sagen. Würdest du ja aber nicht, da ich generell auf Latinas stehe und Latinas Blondinen bevorzuge, würde ich, glaube ich, dann doch Holland sagen. Also ich frage mal den Philipp. Soll ich den mal fragen, ob der nachher noch mit zum Spiel was sagen will? Aber dann brauche ich ja den Knopf. Ach, der Tobi will keinen Knopf. Ich frag den Philipp an. Stimmt, wir haben genug von Philipp. Chris und Philipp werden ja zusammen einen Gaming-Podcast starten. Sind ja jetzt ein Gaming-Podcast natürlich, absolut, ganz genau. Sorry, Chris. Aber wir Philipp. Wissen ja, dass der aber Chris dann relativ schnell seine... Er verliert ja dann relativ schnell immer die Freude an seinen Mit-Podcastern. Das ist ja so. Außer sie machen praktisch eigentlich alles. Also. Mit mir wollte er auch mal einen Film-Podcast machen. Hat er schon? Hat er noch gar nicht. Okay. Wir wollten mal den großen Game One Plauschangriff Nicolas Cage Podcast machen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, Pocho wollte auch schon mal einen Film-Podcast machen. Ja. Ist das eigentlich jetzt despektierlich? Aber er hätte ja dabei sein können, hätte er ja mal was dazu sagen können. Aber er trinkt ja keinen Alkohol. So, jetzt die Niederlande mit dem Ball. Das ist definitiv mehr Ballbesitz auf holländischer Seite. Oh, hier, Patrick Kloiber. Arjen Robben wieder sehr aktiv heute. Ist er aktiv? Ja, ist schon links und rechts und vorne und hinten. Man kann links und rechts. Wie viel rum haben wir eigentlich noch? Eine halbe Flasche. Ja, und das dann? Ging aber schnell für so eine halbe Flasche. Für 19 Minuten Spielzeit. Ja. Das ging schnell. Die Costa Rica. Wenn es Verlängerung gibt, dann müssen wir noch mal den Wodka auspacken. Ja, dann müssen wir den Wodka auspacken, da gibt's gar nichts. Und du weißt ja, du hast keine Schnaps gelesen, dann müssen wir diese kleinen, Also, was ich besonders schön fand, ja, wenn ich die Sendung mal schon Revue passieren lassen darf, jetzt bereits, ist wirklich der Moment mit René Weller gewesen. Dass René Weller nochmal zu uns gesagt, bei einem. Er war relativ locker, das ist alles gleich so, ach so, ja, ihr, hi Jungs. Ja, wie hast denn du das gehört? Ich hab's an deiner Reaktion, an deinen Augen. Ja, ich sag, hier sind Tobi und Ricky, ach so, sag ich. Das ist unfassbar. Er wusste praktisch, mit wem er was zu tun hat. Also, ja, ich glaube, dass so viele Leute bei René Weller anrufen am Samstagabend immer. Ich habe jetzt in den Niederlanden angerufen, in Costa Rica und in Brasilien. Und es waren immer nette Menschen dran. Und jetzt machen wir mal. War das in Costa Rica? Warte mal, Costa Rica war doch aber diese, war die freundlich, die Freundlichkeit im Fußballschau? Die war freundlich, also das muss man aber es war ja scheißegal. Ich mache jetzt aber mal ganz einfach die Probe aufs Exempel. Gibt's denn ein brasilianisches Hotel in Deutschland? Oder ich weiß nicht, ob das Sinn macht. So, was machen wir? Du rufst auch mal einen Puff, dann ruf doch einfach mal einen Puff in Holland an. Ich rufe jetzt erstmal im Hotel in Deutschland an, um zu beweisen, dass wir Deutschen auch freundlich sein können. Bis auf irgendeinen brasilianischen Akzent. Jetzt mache ich mal einen brasilianischen Akzent. Ich kenne einen sehr guten brasilianischen Akzent. So. Du musst ja den Portugiesen auspacken, das weißt du. Du darfst natürlich jetzt nichts sagen. Ich merk's, ich sehe es doch, solange ich das so lange reden, bis da hier 0-0 steht. Ja. Steht aber immer noch 0-0. Gehen gar nicht ans Telefon. Die Deutschen, weil sie alle Costa Ricaner-Fans sind. Das ist übrigens ein berühmter Trick, den ich auch kenne. Man geht so lange nicht ans Telefon, bis es aufhört zu klingeln. Tja, und das ist jetzt der Fall. Also allein da muss ich schon sagen. Da gehen wir schon nicht mehr als ganz so freundlich. Also die Welt zu Gast bei Freunden, das war mal. Oh, die Zeiten sind schon angekommen. Hast du das Gefühl gehabt, dass die Welt wirklich zu Gast bei Freunden war? Ja. Jetzt pass auf. Riesenchance für Holland! Riesenchance für Holland! Oh, Percy scheitert am Torwart! Ist noch heiß. Und Nachschuss und wieder der Tor von Costa Rica. Nachschuss kam von Snyder. Große Chance nach 21 Minuten für Holland. Übrigens ganz, ganz großes... Hast du mich gerade angespuckt? Ja, Audioboo. Fand ich Sabine Sau. So war Sabine? Ausgerechnet Jan Klaas Hunter. Heißt er nicht Klaas Jan? Gashan? Ja, das war dann wohl. Gashan Hunter. Aber heißt er nicht Klaas Jan Hunter? Wer heißt Gashan Hunter? Gashan Hunter. Gashan Hund im Lau. Aber ich glaube, Gashan Hunter spielt heute nicht. Ne, da kommt das rein, wenn sie hinten liegen. Das ist also der, ich ruf der Davido Donko der holländischen Nationalmannschaft von 2014. Ich sehe gerade, bei den feinen Hotels in Stuttgart gibt es gar keine, keine Telefonnummern dabei. Also allein da fängt es ja schon an, dass man im Endeffekt kein Hotel findet. Wenn es irgendeiner aus Costa Rica ein Zimmer braucht, in Stuttgart ist ein Zimmer braucht und damit er Fußball gucken kann, weil... Tobi, es gibt Hoffnung. Ich habe eine Telefonnummer gefunden. Jetzt versuchen wir es nochmal. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Zeig mir mal, in welchem Hotel wir jetzt anrufen. Ob ich das kenne, ob ich da schon mal geschlafen habe. Oh, genächtigt. Das ist das Hotel Stuttgart. Oh, ich kenne das Hotel. Hello, hier Loto Machida, hello. Hallo. Hello, I'm calling from Brazil right now. I want to go to Stuttgart and I got the one question right now because we're watching the World Cup game, Netherlands versus Costa Rica. And what do you think? Who win this game? Who go into the half final at the World Cup? Hello, my name is Loto Machida. You are on the phone? Hello? Hat aufgelegt. Ja, das spricht für deutsche Freunde. Das ist unfassbar. Die Welt zu Gast bei... Es ist unfassbar. Die Welt zu Gast bei Assis. Das ist unfassbar. So, pass mal auf. Das ist das Land mit den dümmsten Schweinen. Man kann sich jetzt ganz schön in die Nesseln sitzen, würde ich sagen. Wenn du jetzt ein Land aus, so nicht Deutschland, ein Land, wo du denkst, wo die Menschen am unfreundlichsten sind, deiner Meinung nach. Oh, warte mal, lass mich das ganz kurz überlegen. Ja, da kannst du überlegen. Ich sag ganz kurz, dass Costa Rica hat einen Spieler mit der Nummer 10 und mit der Nummer 12. Ist dir ein Land eingefallen? Das ist irgendwas Arabisches auf jeden Fall. Okay. Was? Sag ein Land, wo du denkst, wo die Leute am unfreundlichsten sind. Wo die Leute am unfreundlichsten sind. Wo bin ich denn bisher am unfreundlichsten? Übrigens, wir haben noch keine Matches zugesandt bekommen, außer Uriah Faber gegen Alex Caceres. Sollen wir irgendwas bei FIFA spielen? Wie bei FIFA? Fragen wir doch irgendwas bei FIFA. Ich hab kein FIFA. Dann leihen wir uns eins aus. Kann man das nicht irgendwie online spielen? Online? Ich hab eine Demo, aber da kann man, glaube ich, noch nicht mal gegeneinander spielen. Aber man hat da nur drei Mannschaften oder so. Jetzt sag doch mal... Jetzt sag's aber erst mal ein Land, wo du glaubst, dass die Menschen am unfreundlichsten sind. Jetzt scheiß ja nicht in die Hose. Sag doch Nein, ich muss gerade überlegen, in welchem Land ich war und aus welchem Land ich glaube, dass die Leute sehr unfreundlich sind. Außerdem ist mein Glas leer. Sag mir mal ein paar Länder und ich sag dir, nee, auf keinen Fall. Oder ich sag dir... Dänemark. Kenn ich niemand. Welche Richtung jetzt so kompasstechnisch? Süden. Süden. Von Dänemark aus. Ja. Okay. Deutschland, ja. Deutschland. Riesenjob. Das ist noch nicht vorbei. Aber das ist auch, die anderen haben aufgehört zu spielen, Tobi. Nur das du heißt nicht. Gar nichts. Das heißt gar nichts. Okay, dann sage ich mal Abu Dhabi. Kenne ich niemanden. Dubai. Türkei. Saudi-Arabien. Iran. Irak. Ruf in die Türkei an. Aber du sagst jetzt gerade nicht, dass die Türkei die unfreundlichsten Menschen sind. Also meine Freundin war vorletztes Wochenende über 3-4 Tage mit ihrer Schwester und einer Freundin in Istanbul. Man und muss dazu sagen, ganz man, kurz, nein, heißt, nein, ganz kurz, nein, nein, nein, ganz kurz, nein, nein, nein, nein. Man muss dazu sagen, es heißt ja immer, dass, also böse Zungen behaupten, welche ja, Stadt in der Türkei? Istanbul, ja, Antalya. Istanbul. Die böse Zungen behaupten ja, dass die Türken ihre ganzen freundlichen Menschen behalten haben und die unfreundlichen nach Deutschland geschickt haben. Habe ich nur gehört. Ich kann es nicht bestätigen, aber sagen böse Zungen. Und meine Freundin sagt im Endeffekt, dass es doch auch sehr, sehr viel Unfreundliches. Man muss Personal sagen, in Hotels, in Restaurants, Tobis auf Straßen. Tobis Freundin ist blond, hat, und da möchte ich dir jetzt nicht zu nahe treten, aber hat eine große Brust. Ihre Freundin, ihre Schwester ist blond und hat eine große Brust. Und sehen beide gut aus. Fantasy-Kino. Und die laufen jetzt, mit durch einer, die mit Türkei. Mit einer dritten Person, wer die auch blond ist und auch eine große Brust hat. Oh. Drei großbrüstige Blondinen laufen durch Istanbul. Aber warum sollte das ein Grund sein, unfreundlich zu den Mädels zu sein? Weil man einfach rattenscharf wird vielleicht. Als und um die eigene Ehefrau. Hier ist der Test. Let me try this. Frag sie, ob sie, wie, was glauben sie, wie Costa Rica gegen Türkei spielt im Halbfinale? Hold on. Mit mir musst du nicht Englisch sprechen. Oh, hat er direkt wieder aufgelegt. Ja. Aber das okay. Hatten wir in Deutschland auch. Das ist möglich, dass man da sich erschreckt praktisch aufgrund, ich meine, man erkennt ja im Endeffekt die Präsenz, die man hier in dieser Sendung hat. Und ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere auch so ein bisschen vor, wie heißt der Vogel da in der Türkei? Arda Turan? Nein, der, oh, das ist ein toller Spieler übrigens. Hakan Calhanoglu? Nein, der Präsident Öztürk, Öttertürk oder Dr. Oetker. Ja, gar nicht so witzig, aber irgendwie trotzdem. Ja, ja, man muss halt dann. Mein Glas ist leer. Meinst du nicht? Achso. Muss ich eigentlich jetzt, ich muss schon wieder. Ah, du kannst am besten mixen. Oh, der ist waren ganz schlecht. Ja, aber wo so, Platz wir ist, wird auch reingewichst. Ja, Chama, Magnolia Palos Hotel. Hello, Lyoto Mishita is here on the telephone. I'm calling from Brazil right now. I got one question. I'm watching right now the football match of the Netherlands versus Costa Rica. And I want to know, what is your pick? Who win this match? Sorry, can you repeat again? Yes, no problem. Here is Lyoto Mishita. I'm calling from Brazil right now. We are a radio station here in Brazil. And I want to know from you, who win the game, Netherlands versus Costa Rica, the World Cup game? Do you watch the World Cup? No, sir. So sorry, I don't know who win it. Do you don't watch soccer at all? No, I'm not watching that. But what is your pick? When you must pick Netherlands or Costa Rica, what country is your pick? I have no idea actually. Choose one. It's not important. It's just for the radio show. Netherlands or Costa Rica? Sorry, sir? The Netherlands or Costa Rica? What is your pick? Choose one. It's not important. Netherlands. Okay. That's very nice from you. Thank you very, very much. Have a good one. And all the best for you. Thank you. You're welcome, sir. Netherlands, hat er gesagt. Und das ist der Beweis. Ja. Wir Deutschen sind die dümmsten, unfreundlichsten Drecks. Scheißschweine. Ich habe schon wieder vergessen. Oh, bis auf Riesenchance über Holland. Jetzt in die Runde. Oh, wieder der Torwart von Costa Rica. Der Torwart hält den Fall. Mein Glas ist leer. Ja, meins auch. Das gibt's ja gar nicht. Da kommt der Chance Costa Rica. Ich bin gerade geschockt. Das Spiel ist... Ich bin geschockt, wie was für dumme Schweine wir Deutschen sind. Wirklich, ich habe jetzt... Du kannst mir noch ein Land nennen. Überleg mal, ich habe jetzt in 27 Länder angerufen. Und seitdem mit dem Podcast machen. Ja, und in jedem Land habe ich eine Antwort auf diese Frage gekriegt. Und er war jetzt auch gerade nicht begeistert, dass er da gerade gestört wurde. Dennoch hat er sich die Mühe gemacht und mir geantwortet. Jetzt frage ich dich, Tobi, warum sind wir Deutschen so? Wir sind nur so, wenn die WM bei uns in Deutschland ist. Gibt es eine Stadt, von der du ausgehen würdest, dass die mit so einer Frage besser umgehen würde in Deutschland? In Deutschland? Ja. Gibt es eine Stadt? Ob es eine Stadt gibt? Also ich würde sagen, wenn, dann irgendwo im Osten. Oh, das ist nicht so schön. Würden zum Beispiel? Weil ich glaube in Süden Deutschlands, also Baden-Württemberg oder so, da wird so akribisch gearbeitet, da hat man keine Zeit für sowas. Ja, die sind alles Bayern, Arbeiter. Die Bayern reden nur mit Bayern. Mhm. Im Norden oben sind sie relativ kalt. Dann sag doch mal, dann sag ich mal da im Osten irgendwo. Ne Wöden. Sag mal einen Stadtnamen. Ja, dann ruf doch mal in Dresden an. Dresden, um das Klischee der Nazis zu erlöschen. Was für ein Klischee von den Nazis-Sendungen, um Gottes Willen. Ja, kennst du nicht die großen Nazis von Dresden? Die großen Nazis von Dresden? Da gibt's auch einen großen Film mit Roland Emmerich. Ich weiß nicht, ob du dich jetzt gerade muss ich dich jetzt gerade retten oder so? Oder? Von wem? Vor wem? Ich weiß nicht. Aber die großen Nazis in Dresden, das klingt für mich irgendwie so, als ob ich das nicht unterstütze. Ich finde, das hört sich wie Edge of Tomorrow in einem großen Film mit Tom Cruise an. Psst. Now I'm calling in Dresden. Wer soll ich jetzt sein? Sag mir meinen Namen. Neymar. Okay, okay. Ich hab schon einen anderen Namen. Du bist ein Arschloch. Okay. Gibt erstmal keiner ans Telefon, kann man schon jetzt sagen. Du kannst doch nicht in einen 2-Sterne-Hotel rufen. Shut the fuck up, motherfucker. Ruf dir eine Sempo auch an. Wie findest du es eigentlich, wenn ich mit dir immer Englisch rede? Ich frag mich immer, wenn du sagst, have a good one, ob das die meisten Leute in dem Land, wo du anrufst, verstehen, weil ich glaube, wenn du sagst, have a good night oder so, würden sie viel mehr. Ja, ich weiß aber nicht, wie viel Uhr es da ist. Und in Dresden kann ich schon mal sagen, da sind die Hotels jetzt zu. Ja, weil sie alle Fußball gucken, weil sie alle Gastgeber, also Ausländerfreunde sind. Weil sie alle zu Gast bei Freunden gerade sind. Ja, genau. Ja. Irgendwen was da regnet. Wenn schon bei irgendeiner NPD-Demo gerade stehen. Das ist so. Das hast du jetzt gesagt. Es ist auch wahnsinnig unfassbar. Ich bin jetzt wirklich enttäuscht von uns Deutschen. Also letzter Versuch. Ist aber keine deutsche Vorwahl, ist aber? Doch, glaube ich. 889 hinten ist doch keine deutsche Vorwahl. Du kannst ja schon mal überlegen, was du denkst, was das Schönste an der Welt ist. Schönen guten Tag und herzlich willkommen im Sorry. Lioto, my name. I'm calling from Brazil right now. I want to visit Dresden. Got one question. Do you speak English? Yes. Or Portuguese? No. English. Only English. Okay. Yes. I'm calling from Brazil right now and I got one question. Watching the game, Netherlands, Costa Rica. What do you think? Who win this match? Netherlands or Costa Rica? Hello? One moment, please. Yes. She's giving me away. She don't want to speak to me right now because I'm from Brazil, maybe. Warteschleife, oder was? I think Netherlands. Okay, thank you very much. Have a nice day. Bye. YouTube. Also jetzt, YouTube hat es im Schluss gesagt. Ich weiß nicht, was das egal. Die Antwort ist immer YouTube. Oh, der General, da ist er. Ja, nee, Louis van Raal ist er. Gar nicht der General. Tobi, mein Glas ist leer. Noch, ja. Aber gehst du jetzt bei mir das Flirt machen, oder was? Gehst du jetzt mal, oh, ja, okay, aber in den Torfeld musst du schreien. Ariane Robben ist wieder, Ariane Robben, sehr gut, gefällt mir. Sehr gut. Ist wieder unter Zugzwang gerade. Also, wir haben Ariane, jetzt, die Holländische Frau. Sie hat sich Mühe gegeben. Tobi überlegt sich jetzt gerade, was das. Neuen Witz. Nee, dein Lieblingsland. Da, wo Kuba. Du denkst. Immer noch Kuba. Kuba, okay, wenn du wieder da bist, Kuba und Florida. Naja, es gibt jetzt nur eins gerade, ja. Also, man kann sich nicht immer das Schönste raussuchen. Florida, auf Puerto Rico gibt's eine Stadt, die heißt Florida. Auch sehr schön. Weißt du, was ich gerne machen würde? Mit einem Kubaner Wrestling-Stadt-Landfluss spielen. Das wäre mein Traum. Wenn ich das, ja, also der Buttermann fragt gerade, wie schnell ich trinke. Es ist in der Tat jetzt, ich habe jetzt 1,5 Liter Cuba Libre getrunken in 2 Stunden. Ich weiß gar nicht, ob man das in 1,5 Stunden gewöhnlich trinkt, aber ich habe es auf jeden Fall geschafft. Aber nachher gehe ich übrigens noch duschen. Also da nehme ich euch alle mit. Findet ihr das auch so schade, dass der Chris heute nicht dabei ist? Sind wir mal ehrlich. Ich habe mich so drauf gefreut. Diese alte Truppe, Tobi, Icke und Chris. Und dann vielleicht noch mit ein paar Mädchen. Die Möpse wollten vielleicht noch mit dazukommen. Und dann war die Idee wirklich, dass wir nach Stuttgart gehen. Der Chris uns via Handy anruft und wir dann live in den Clubs dieser Weltstadt dann gastieren und mit euch und euch mitnehmen, wie wir in Stuttgart das Land unsicher machen. Aber es ging nicht. Jetzt bin ich eh so betrunken, dass ich gar nicht mehr laufen kann. Tobi, was ist passiert? Wie viel Krumm gibt's noch? Was? Wie, jetzt noch mal einen oder was? Also es gibt jetzt nur noch zwei. Wir haben eine Flasche Rum schon getrunken nach zwei Stunden. Aber wir haben noch Wodka, keine Sorge, geht schon. Aber da müsste man vielleicht noch Red Bull kaufen. Ich würde zur Tankstelle laufen, wenn du mich anrufst. Also wir würden eine Massenabstimmung drüber, also weil wir müssten bei unseren Zuschauer-Hörerzahlen immer von Massen sprechen, wir würden eine Massenabstimmung darüber laufen lassen. Oh, weißt du, was mir gerade einfällt, Tobi? Ich muss erst mal gucken, wann die UFC nachher beginnt. Was? Wenn das Event beginnt, wenn die Early Prelims beginnen. Ich bin so ein großer UFC-Fan. Ich muss euch allen, also wenn jetzt hier MMA-Radio-Hörer noch dabei sind, muss ich euch an dieser Stelle nochmal danken. Ohne euch wäre das alles 0:30 Uhr, Tobi, geht's los. Ohne euch wäre das alles nicht möglich gewesen. Da hätte der gute Ricky niemals in Berlin diesen Presseausweis bekommen. Also man fragt sich wirklich, warum. Und ich wünschte mir manchmal, ich würde so einen ähnlichen Typen wie mich noch kennen und wir würden zusammen MMA Radio machen. Ich glaube, es würde das phänomenalste Podcast-Projekt der Welt werden. Aber ich bin halt im Endeffekt auf mich allein gestellt. Ich muss sagen, den Potschow würde ich mir da gut vorstellen können, aber der ist ja nicht so MMA-affin leider. Ich weiß gar nicht, ob der noch zuhört, der Potschow. Aber Potschow ist ein netter Typ. Der wird auch immer vom Chris in den Stich gelassen, genauso wie ich. Ich finde es eine Frechheit. Also ihr merkt schon, hier ist wirklich ein bisschen... Also die Leute sind enttäuscht vom Chris hier im MMA Radio Haus. Ist jetzt was zum Trinken da, Tobi? The next one. Tobi, wir haben jetzt Folgendes. Ich werde nachher zur Tankstelle gehen. Und telefonieren wir dann ein bisschen. Du musst dir dann aber, es geht nur so, dass du mit mir telefonieren kannst, wenn du dir diesen Nippel reinsteckst. Oder du gehst zur Tankstelle. Ich weiß nicht, wo die Tankstelle ist. Na, da vorne. Über die Brücke drüber. Über die Brücke. Ich würde hinjoggen. Hast du ein Fahrrad? Nee. Dann ich würde hinjoggen. Dann jogg hin. Dann hole ich noch Red Bull. Ich brauche eigentlich kein Red Bull. Was machst denn du da rein? Wir haben Gatorade. Nee, Powerade. Nee, das kann man nicht nehmen. Das ist mein Trainingsgetränk. Das geht nicht. Das kannst du dir morgen an der Tankstelle kaufen. Dann. Nein, nein, nein. Nein, das geht nicht. Powerade geht nicht. Gelbe Karte für Costa Rica. Oh, und das in der 38. Minute. Dass ich das noch erleben darf. Was ist denn jetzt Kuba, hast du gesagt? Junior Diaz, der gute Mann von Mainz 05. Was glaubst du, wie die Kubaner... Alter, Julian Schieber ist nach Berlin gewechselt, hat mir heute mein alter Herr gesagt. Das ist richtig. Ich weiß es nicht, guck kein Fußball. Julian Schieber nach Berlin, ich muss sagen, der hat Potscher mich überrascht. Sag mal, ist dir der Potscher auch so positiv aufgefallen? Entschuldigung, dass ich das jetzt mal sagen muss. Also, was? Ich bin so enttäuscht vom Chris, dass der sich heute, der spielt wahrscheinlich immer noch Age of Tomorrow oder was er da immer spielt. mit PJ oder was? PJ, Philipp Jordan, meinst du? Nein, ich meine PJ. Ist halt jetzt sein neuer bester Kumpel gerade, muss man ganz ehrlich sagen. Merkt man eigentlich, dass ich ab und zu mal so einen kleinen Seitenhieb loslasse? Ja, und den hast du mir bevorzugt. Ich habe die letzten Wochen immer mit dir Fußball gucken wollen. Nein. Und immer kam, mache ich Podcast. Nein, ich habe überhaupt niemanden bevorzugt. Das hat er nur für die Hörer gemacht. Ich sitze ja hier nicht zu Hause und warte darauf, bis der Tobi mich anruft und fragt, ob ich zu dir zum Fußball komme. Genau. Du sitzt aber zu Hause. Oh, Riesenscheiße! Aber du sitzt zu Hause und wartest. Ich hab's gar nicht gesehen. Und wartest darauf, bis der Chris. Nein, aber es ist ja so. Nach jedem Deutschlandspiel machen wir einen Podcast. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir macht das auch riesengroßen Spaß. Ja klar, dann mach das doch weiter so. Ja, siehst du, dann haben wir das ja geklärt. Eben. Jetzt bist du aber ein bisschen enttäuscht. Ja, ich von dir, du vom Chris. Chris von mir, ich vom... Ich bin so vom Chris und enttäuscht. Und Pocho ist die Nummer eins. Ich bin so vom Chris enttäuscht. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Weil das ist wie letztes Jahr. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass es diesen großartigen Podcast Non-PG nur deswegen nicht mehr gibt, weil der Chris dann mir zu wenig mitgemacht hat. Aber er schaut noch Wrestling im Gegensatz zu dir. Ja, das ist ein Paradox an der ganzen Sache. Ja, mittlerweile habe ich mich ja damit abgefunden. Ich finde aktuell noch kein Hotel in Kuba. Gibt es in Kuba eigentlich Hotels? Ja, Hotel National in Havanna. National, natürlich. Ja, Hotel, da war ich zu Gast 3 Nächte. Das schönste, einer der schönsten Hotels, wo ich war. Welt. Heißt aber gar nicht Kuba, sondern Kuba, sagst du. Hotel National of Kuba. National de Kuba, genau. In Havanna? In Havanna, ein wunderschönes Hotel. Kostet zwar ein Schweinegeld, aber ja, hey, wenn ihr mal nach Kuba kommt. Jetzt rufe ich in Kuba an. Mal gucken, wie die Leute in Kuba so drauf sind. ¿Es una mujer o un hombre en la recepción? Grupo Hotelero Gran Caribe, gracias por elegirnos. Si conoce la extensión, hello? Marque la hora. Si desea consultar el directorio telefónico, marque este ahí. Si no, espere ser atendido por la operadora. Hello. Hello. Se le va a transferir a la operadora. Hello. Hello again. Gran Caribe, buenas tardes. Hola. Here is Lyoto Machida. I'm calling from Brazil. Do you speak English? Yeah. Oh, great. My name is Lyoto Machida. I'm want to visit Cuba. I'm calling from Brazil. I want to visit Cuba. I want to stay in your hotel. But I'm a famous MMA fighter, and I want to know, do you have a helicopter, space for a helicopter on your roof? What hotel? Yes, I'm now in the Hotel Nacional de Cuba. The number, the Hotel Nacional is 873. Yes. Yeah. No, I can't remember numbers. But my question is, do you have space on your roof for a helicopter? Helicopter. I'm from Brazil. My name is Rios Mishida. I want to land with my helicopter on your hotel roof. Do you have space for a helicopter on your roof? Helicopter. Oh, okay, helicopter, yes. You know helicopter? Flop, flop, flop, flop, flop, flop. Oh, yeah, fantasy! Yeah. Yes, yes. So, I want to visit your hotel, you know. I'm from Brazil, I want to visit your hotel. But one other thing, sorry, ma'am. One other thing. Do you watch the World Cup? The World Cup soccer? Do you watch soccer? Hello? Pardon, please? Yes. Do you watch the World Cup in Brazil? We in Brazil have the World Cup right now. Do you watch it? Soccer? Do you know football, soccer, Pelé, yeah. Ronaldo? Yes, yes. Yeah. Do you watch it? Do you watch it? What? Do you watch Pardon? It? Do you watch it on TV, the World Cup in Brazil? Yeah. And what do you think? Who won the World Cup? I feel fine. Okay, you feel fine. That's great. That's great. Okay, thank you very much, ma'am. Have a good one. Also, es tut mir wirklich leid, aber ich musste an der Stelle mal abbrechen. Ich habe ja jetzt, glaube ich, relativ deutlich erklärt, dass es um Fußball geht. Sie hat es nicht verstanden. Und ich frage sie, do you watch the World Cup? Und sagt sie, yeah, I'm fine. Entweder hat die wahnsinnig viel gekifft gerade. Oder, als ich damals in dem Hotel zu Gast war und gesagt habe, Entschuldigung, aber der Boden in meinem, Zimmer ist feucht. Yeah, I'm fine. Yeah, I'm fine. Kennst du das Lied übrigens? Entschuldigen I'm Sie. I'm fine again. Ja, ich sage einfach nur, I'm fine was again. Du glaubst wirklich nicht, aber ich kann Udo Lindenberg hier reinholen. Platz hier. Entschuldigen Sie, ist das der Sonderzug nach Kuba? Ich bin so fein. Ah, lass es sein. Aber ich setze mir ein bisschen rum hier jetzt immer mit dir eine Sendung. Kuba Libre, stoß mal an oder was hier. Ja, was geht denn ab? Ja, ich bin da ja in die Lay. Bin ich gar nicht. Das schwebe ich ja in die Lay. Das ist ein bestimmtes Schwein eigentlich. Ja, ein blödes Schwein. Ein blödes Schwein aus Langenhagen. Oh, versenkt. Drop off. Schau. Touché, sorry, Chris. Das ist ein Schwein, der Tobi. Also wirklich. Aber die Holländer haben geile Titten. Alle Holländer haben geile Titten. Joey Diaz, guck mal. Auch holländische Männer haben schönere Titten wie deutsche Frauen. Alter, mit dem Chris hat er keinen Wert. Ist eigentlich schon Halbzeit? Nee, eine Minute noch. Also was ich jetzt noch mache. Recht. Dirk Keut als Rechtsverteidiger. Also ich rufe jetzt noch in den USA an, weil ich glaube, dass die USA prinzipiell auch ein sehr unfreundliches Land waren sie jetzt unfreundlich oder freundlich im Hotel? Ja, sie hat sich bemüht. Das geht so. Welche Stadt in den USA hältst du für am bereisenswert? Oh, ey, weißt du was? Oh, nö. Werde. Las Vegas rufe ich natürlich an. Da ist ja heute MMA. Ruf doch im MGM an. Ist es überhaupt ein MGM? Wir haben zumindest die Glocke genommen im MGM. Jetzt pass mal auf. Jetzt rufe ich mal im MGM-Hotel an. Ob sie uns mit Chris Weidman verbinden? Nee. Der wird wahrscheinlich nee. Nicht mehr ich da stelle jetzt hier die alles entscheidende Frage. Pass mal auf. Jetzt Arjen Raufmann. Shut the fuck up, motherfucker. Your call may be monitored for quality assurance purposes. Nein, sie ist schon dran. Please remain on the line for the next available specialist. I must remain on the line for the next available man. Good afternoon. Thank you for calling. I'm Jim Grant. My name's Hanak. How may I direct your call? Yes, hello. My name is Reinaldo Vichau. I'm calling from Brazil right now. I hope my English is not too bad for you. Very good, sir. Okay, thank you very much, sir. Mm-hmm. I got one question. Tonight is the UFC event in your city. I want to visit the event and I need a hotel room. Do you got space in your hotel for me and my 15 cousins and friends for tonight? For tonight, I think we're almost sold out. Let me connect you to reservations and they can assist you, sir. Yes, thank you very much. Okay. You're welcome. You have a good day. Also für 15 Leute müssen sie mir jetzt erstmal verbinden. Ja, ist logisch. Wir können sie unsere Kreuzzeit aufstellen. Thank you for calling the MGM Grand Hotel room reservation. Your call may be recorded for quality assurance. For the lowest rates on rooms and free service, please visit mgmgrand.com. For general room reservations, press 1. For show reservations, press 2. For restaurant reservations, press 3. For general room reservations, press 1. Skyloft. Please note, there is a $10 processing fee for each reservation process over the telephone. For your convenience, you may avoid the fee by making your reservation online at www.mgmgrand.com. Please hold while we transfer you to a customer service representative. Thank you for calling MGM Grand Room Reservations. All of our representatives are currently assisting other guests. Please remain on the line and the representative will be with you. Hello? Thank you for calling MGM Room Reservations. My name is Dolores. May I have your last name, please? Hello, Dolores. My name is Joshua Zepalm. I'm calling from Brazil. No, not from Brazil, but I'm from Brazil. I'm tonight in the UFC event in your city. And I have 15 persons and myself. I need a hotel. Money is no problem for me. Do you have space for 16 persons and maybe some girls? We hook up tonight at the UFC event. Hello? I'm here, sir. Okay. Money is no problem. We can pay every price, but we need maybe a space for helicopter to Monday. Did I understand that you said there were 60 persons involved? Yes, minimum 16 persons. Maybe we got more. It depends on what the night is going on. You know, we wanna meet some girls. Okay, you know, I would have to transfer you to group reservations. Hold on just a second. Yes, but we're a special group, you know, yeah? One moment, sir. Yes. I'm now going to group reservation. Hold on. I put this game on the line, right? Do you need this? You must be put this on. Yes, and now you must go to Neuer Benutzer and then als Gast spielen. Yes, oh no, wäre es really enter gewesen. The only really enter. Hold on, you are too fast for the system. Also Leute, ich muss jetzt glaube ich nur mal sagen, dass wir jetzt gleich wieder on air sind hier. Noch höre ich eine tolle Musik. Jetzt werde ich zur Group Reservation übrigens durchgestellt, Tobi. Also ich bin jetzt schon 5 Minuten on the line hier beim MGM Grand. Ist die Veranstaltung frei, wie soll ich Es scheint aber wirklich nicht alltäglich zu sein, dass jemand im Helikopter da ankommt. Das ist auf Kuba. So. Hallo, ich lote ein Schieder. Wie findest du eigentlich einen brasilianischen Akzent? Kann man eigentlich nicht vom Original. Ich finde, das kann man schon dem, also wirklich durchgehen lassen, ne? Hallo, ich bin Schuder. Nee, warten. Was machst du denn da? Nichts machen. Gar nichts drücken, bitte. Herr Pocho hat mir gerade. For quality assurance purposes. Pocho please hat mir remain on the line for the next available specialist. The next available specialist, hat sie gesagt. So Leute, ihr könnt euch schon mal bereit machen. Dann thank you for calling MGM Grand Guest Services. All of our agents are currently assisting other guests. Please remain on the line and the next available agent. Also Leute, wir sind wieder auf Twitch. Wer zugucken will, muss jetzt halt dahin gehen. So, leck mir am Arsch. Wenn ich das bei YouTube jetzt nachschaue, wenn er gerade zu Hause sitzt, was ich mir nicht vorstellen kann. Du sitzt, glaube ich, mehr zu Hause, als du dir vorstellen kannst. Ja, aber ich meine, jetzt live gerade, vielleicht, aber es ist ja auch Samstagabend, da hatten wir nichts vor. Aber jetzt am Dienstagmittag oder so. Also wir sind jetzt wieder live on air, Leute, wie vorhin auch. Ihr müsst einfach nur auf den Kanal gehen, twitch.tv/60fps.de. Und dann könnt ihr wiederholst da... Wie nochmal? 60, einfach nur die Zahl, 60fps.de. So blöd kann da keiner thank sein. You for continuing to hold. All of our specialists are currently assisting other guests. Your call is important to us. So please remain on the line and the next available specialist will assist you. Schnellkampf. So, jetzt darfst du mal. Ups. Bist du immer noch in der Warteschleife eigentlich? Ja, oder? Immer noch. Ja, vom MGM. Ja, das ist ein sehr netter Rand. Jetzt darfst du mal eine Gewichtsklasse auswählen. Was ist denn hier Schwergewicht? Das ist Schwerste. Ja? Dann nimm das Schwergewicht. Dann du musst nach rechts drücken. Cain Velasquez ist der Champion. Sag mal, Mark Hunt gegen Bigfoot Silver nachstellen? Ja, definitiv. Okay, oder? Leute, wir müssen natürlich noch warten, bis die ganzen Leute sich auf dem Stream versammeln. Thank you for continuing to hold. Warte mal, du die Fresse jetzt, wir spielen ja gerade, du Schwein. Your call is important to us. So please remain on the line and the next available specialist will assist you. Silver gegen Sunnen, sagt der Patrick noch. Da guck mal natürlich gleich danach. Entschuldigung, Patrick, habe ich wahrscheinlich überlesen. Also Leute, alle wieder zacki-zacki auf dem Stream. www.twitch.tv/60fps.de für alle, die jetzt live zuhören. Es müsste eigentlich auch alles hervorragend funktionieren. Tobi, nichts drücken, du machst es sonst vielleicht kaputt. Ich tue erst, wenn wir kämpfen. Du hast dir deine Ecke bis nach rechts ausgewählt? Ja. Okay. Nee, ich glaube nicht. So. Hast du jetzt ausgewählt oder nicht? Ich glaube schon. Okay, los geht's. 0%? 0%? Thank you for continuing to hold. Ich hänge immer noch in der Warteschleife mit dem MGM Grand. Mal schauen, wie viele UFC-Fights wir bekommen, bis wir beim MGM. Also ich habe jetzt beim MGM aufgelegt, das war mir zu blöd. Also Leute, ich kann euch hier nur also davon kommen sagen, die Amerikaner sind die unfreundlichsten Arschlöcher? Auf jeden Fall, die das Geld abzocken. Zumindest die in Las Vegas. Jetzt geht's gleich voll ab, Alter. Jetzt mach ich die aber fertig. Here we go, motherfucker. Mark Hunt versus Antonio. Heißt der Antonio? Antonio Silva. What's the motherfucking up in the air? What's the motherfucking up in the air? Ist übrigens ein englisches Wort. Wer bin ich eigentlich? Ich bin der Rechte. Du bist der Rechte. Mark Hunt mit deinem Blatt. Na, los geht's, motherfucker. Here we go, motherfucker. Mark Hunt sofort natürlich sofort nur auf Striking aus. Mit seiner unfassbaren Power. Da kann man auch mal einen... Oh, schöner Clinch jetzt hier von Mark Hunt. Wie er es macht, weiß er selber nicht. Aber es gibt ein paar Knie. Antonio Silva auch mit ein paar irgendwas Knie. Aber Mark Hunt clincht hier erstmal. Und was macht er jetzt? Mark Hunt hält Antonio Silva fest, versucht den Takedown. Das ist eher unüblich für Mark Hunt, der natürlich im Striking seine Vorteile hat. Und er bringt Antonio Silva zu Boden. Und jetzt gibt's hier immer mal wieder die ein oder andere Hammerfist. Antonio Silva ist da. Er versucht sich zu wehren, aber kassiert jetzt schwere Treffer von Mark Hunt. Das könnte der erste Sieg für mich werden. Mark Hunt immer wieder mit schweren Treffern gegen Antonio Silva, der jetzt clever erstmal rausgeht. Und wieder kassiert Antonio Silva einen schweren Treffer. Die Deckung steht einfach nicht bei Antonio Silva. Ihm fehlt hier einfach auch so ein bisschen die Kreativität in seinen Schlägen. Und was für ein Ding! Oh mein Gott, was für ein kann sich aber wehren. Er kann sich wehren. Er kann durchhalten. Und es geht weiter. Es fliegen die Fäuste. Und das muss es gewesen sein. Gegen Bigfoot Silver. Durch Knockout. Der ist gegen den Zaun gelaufen, der Idiot. Guck dir das mal an. Jetzt auf, Pam! Schau dir das nochmal an. Nochmal die Zeile, drauf. Jetzt auf. Ein Haken, okay. Und jetzt? Nochmal ein Haken. Es ist ganz klar, es war outstriked. Der ist gegen den Zaun gerannt, der Idiot. Outstriked, motherfucker. Yeah! Get the bitch an! Antonio Silva sieht aus wie ein begossenes Dreckschwein. War bei Weitem nicht so ein großartiger Kampf wie im Original im Dezember, oder? I gotta kill you! Mark gonna kill you. Mark Hunt besiegt Anderson Silva, Antonio Silva. So. Der auch wesentlich schlanker wird in dem Spiel wie in Wirklichkeit. Jetzt kommt zum nächsten Kampf, den hat sich der Patrick gewünscht, und zwar Anderson Silva gegen Jael Motherfucker, heißt er, glaube ich, mit dem Spitznamen Sonnen. Das Spiel ist großartig zu zweit. So, da hat jemand gerade gerülpst eigentlich? Ich glaube, das ist ein tolles Mal. Der Kampf findet im Mittelgewicht statt. Wer willst du sein? Ist mir egal. Du musst ihre Ecke wählen? Ich nehme Chael Sonnen. Du nimmst Chael Sonnen, dann bin ich Anderson, the Spider Silva. Ich bin Außenseiter. Anderson, the Spider Silva. Ich finde, mein brasilianischer Akzent ist fast so gar gut wie mein so deutscher. Du hast Fernanda Brandão aber ganz genau zugehört die letzten 14 Tage. Ja, habe ich aber jeden, also wirklich. Also Herr Pocho bestätigt gerade, dass du wirklich gegen den Oktagon gelaufen bist. Siehst du? Also Pocho. Der Pocho, also das ist, glaube ich, einfach der IQ von Anderson Silva. Pocho ist das Herz von MMA Radio. Ich glaube, dass der Octagon mehr IQ hat wie Anderson Silva. So, Anderson Silva. Jael Sonnen. Einer der geilsten Rivalitäten, die wir in der UFC sehen durften. Aber Anderson Silva hat Jael Sonnen nach dem ersten Kampf und dem zweiten Kampf sich nach Hause eingeladen auf die Gewinnerparty, oder? Auf die Grillparty, aber er hat bislang nicht die Grillparty angetreten. Das muss man dazu sagen. Jael Sonnen kommt zum Ring. Sonnen says on the tricot. On the tricot, sagt man, glaube ich. Ja? On the T-Shirt. Shirt. On the shirt. Ja, so ist es. Machen wir gleich weiter. Ab geht's. Anderson Silva, we wanna see the Spider against Jael motherfucking Sonnen. Jael Sonnen übrigens wegen... Oh, und es geht ja gleich richtig zur Sache. Jael Sonnen, es ist eigentlich unüblich, dass Jael... Anderson Silva! Anderson Silva! Hast du gesehen, wie Anderson Silva macht die Job? Guck hier, den Uppercut. Und dann gibt's noch mal einen auf die Fresse. Here we go! Everybody knows Ricky is the best player in the town! Ich hab gewonnen! Und zwar, weil ich besser bin! So einfach ist es. Oh, ich hab mir in die Hosen geschissen. Jetzt musst du auch holen. Ich hab mir in die Hosen geschissen. Das gibt's ja gar nicht. So, Tobi, der nächste Kampf. Rückkampf? Ja, klar. Es gibt den Rückkampf. Auf Tobis Wunsch gibt es den Rückkampf. Es gibt den Rückkampf. Okay, hier geht's ab. Anderson Silva. Jetzt will er es natürlich nochmal wissen. Jetzt wird er vielleicht den einen oder anderen Trick zeigen. Das könnte natürlich sein, dass er jetzt den einen oder anderen Trick zeigt. Er versucht erstmal mit den Headkicks. Oh, das macht Anderson Silva gut. Jael Sonnen ist im Endeffekt völlig chancenlos. Oh, jetzt muss Anderson Silva aufpassen. Und zeigt dir, oh, das war zum ersten Mal so ein Dreher. Drehwurm habe ich gemacht. Ein Drehwurm. Der berühmte Drehwurm, den er von dem für. Jetzt kommt Jael Sonnen und der Kampf ist beendet. Bam, sag ich nur. Bam. Oder muss es natürlich jetzt die Entscheidung geben? Wäre ich Jael Sonnen, wäre ich Champion. Jetzt muss es eigentlich die Entscheidung geben. Best of three, oder was? Jetzt muss es Best of three geben. Auch einer Chance gelassen. Jetzt muss es... Das war natürlich jetzt toll. Zwei ganz, ganz kurze Kämpfe. Und wir sind natürlich gespannt, wer jetzt diesen Kampf gewinnt. Letzten Endes. Unseren Battle. Macht dir das Spiel auch so viel Spaß wie mir? Ja, ich glaube, wir können es überhaupt gar nicht. Wir stricken einfach auf... Also wir haben vier Knöpfe. Zwei sind für... Links, rechts, Fuß, anderes links, rechts, Arm. Und der, was schneller drücken kann und der, was den schnelleren Kämpfer hat, vor allem, der gewinnt. So, es geht wieder los. So, wieder geht's von vorne los. Und Anderson Silva immer mit den Kicks, das macht er gut, Anderson Silva, mit dem Haken. Es geht wirklich in die Kick. Und Tobi zieht sich aus. Anderson Silva gewinnt. Wie großartig. Er hat ihn doch wieder nicht getroffen. Er hat ihn getroffen. Tobi, du musst jetzt wirklich mal dem Ganzen auch... Ein bisschen Ernsthaftigkeit beipflichten. Nee, kann ich nicht. Selfie! Selfie! Ja, das ist ein Selfie. Oh, dieser Traum. Ich muss pinkeln. Musst du erstmal pinkeln oder sollen wir nochmal einen Kampf machen? Einen geht noch. Einen Rückkampf geht noch. Nochmal einen Rückkampf. Aber du weißt, die Gefahr besteht natürlich, dass wir jetzt die Mütze voll kriegen. Ja. Nehme ich einen Kauf. Warte, bitte. Oh, es geht schon wieder los. Anderson Silva gegen Jeff Sundin. Anderson Silva wieder mit seinen Kicks, die kann er natürlich. Oh, und wieder mit dem Kick. Steh doch auf! Ja. Guck mal, der Schwarze, steh doch auf! Oh, wie schade! Verteidige dich doch! Verteidige dich doch! Oh, wie schade! Oh, wie schade! Oh, wie schade! Am Arsch gelegt! Chesanen! Man muss auf dem Klo bitte sitzen! Ich, auf dem Klo wird gesessen! Tobi hat keinen Platz auf dem Klo. Ja, also man muss natürlich an dieser Stelle sagen, es war eine letzten Endes, es war eine taktische Meisterleistung von mir, wie ich den Tobi ja outboxt habe, muss man ganz ehrlich sagen. Was er natürlich nicht weiß, ist, dass Anderson Silva... Oh, jetzt kommt Bruce Buzzer mit dem offiziellen Urteil. Ich glaube, mein Selfie eigentlich so, wie ich es geschrieben habe. Oh, es macht so Spaß, wieder mit dem Tobi zu senden. Es ist der einzig wahre. Silva. Gleich geht's weiter mit der zweiten Halbzeit im großartigen Spiel. Ach so, er will Silva gegen Sundin, der Patrick. Ja, Patrick, diesen Wunsch erfüllen wir natürlich, ist gar keine Frage. Sobald der Tobi vom Scheißen fertig ist, werden wir diesen Wunsch erfüllen. So. Also ich muss sagen, dieses Spiel... Für alle, die einen Spielpartner haben für dieses Spiel, ist es super. Also da kann man das wirklich hervorragend spielen. Ich glaube alleine, ich bin mal gespannt, ob mir das da so gut gefällt. Oh, hier steht's gerade. Your Twitter-Account is no longer connected. Naja. Tobi! Eine Partie geht noch. Noch ein Rückkampf. Es gibt nämlich noch einen Wunsch aus dem Chat, und zwar Wanderlei Silva gegen Jailson. Wer ist Wanderlei Silva? Wanderlei Silva sieht ein bisschen aus wie... Also der ist der kleinste gemeinsame Nenner zwischen uns und einem Affen. Muss man ehrlicherweise sagen. Dann nimmst du den natürlich. Middleweight ist, glaube ich, müsste eigentlich auch... Wanderlei. Ja, ich habe Wanderlei. Hast du auch. Jail? Ich habe Wanderlei beide? Nee, du nimmst Jail. Dann nehme ich Jail. So, natürlich werde ich mich viel cleverer verhalten mit Jail Summon. Wo ist er? Rich Franklin, Francis Carmont, der in Deutschland... 12-1 heißt 12 Unentschieden oder 12 Niederlagen? Wo jetzt? Bei Wanderlei Silva, also wahrscheinlich Niederlagen, oder? Achso, 35 Siege, 12 Niederlagen, einmal hat er sich in die Hosen gemacht, glaube ich, während dem Kampf. Ich glaube, das ist diese 1. So. Okay, jetzt verstehe ich auch, was du mit diesem kleinsten gemeinsamen Nenner mit dem Affen meinst. Ja, jetzt verstehst du es. Und wir haben fast die gleiche Frisur. Jetzt geht's ab. Wanderlei Silva gegen Motherfucker, Jail Sullivan, Bitch. Jail Sonnen ist ein Schwätzer, was ich gerade gemerkt habe. Jail Sonnen ist ein Schwätzer. Being Jail Sonnen war ein Scheißfilm. So. So. Gib mir bitte... Oh, und hier geht's los. Jail Sonnen gegen Wanderlei Silva, denn das sollte heute übrigens stattfinden. Wanderlei Silva ist dann abgehauen beim bei einem Dopingtest. Warte, das muss ich erzählen. Drück nicht... Wenn du Lee Silva ist abgehauen beim Drogentest, er ist wirklich weggerannt vor dem Drogenkontrolleur, aber das Geilste ist, Jay Sunnen wurde auch für diesen Drogentest ausgewählt und hat sich darüber lustig gemacht, wurde später aber für... Auch positiv getestet. Für EPO, für AGH, für TRT, für, ich glaube, für alles. Ich glaube, er hat selbst ein bisschen Bleistift drin gehabt in seiner Dopingprobe. Und jetzt geht's hier schon los. Man muss ganz ehrlich sagen, zwei der Größten. Jetzt bin ich mal gespannt, wie sich dieser Kampf zwischen uns beiden, Wanderlei Silva, der natürlich bekannt ist für seinen aggressiven Kampfstil, und Jay Sunnen, ich mach's cleverer, geht sofort ins Wrestling. Jay Sunnen geht natürlich ins Wrestling. Oh, Footstamps hier von Wanderlei Silva gegen Jay Sunnen. Und Jay macht das toll, verpasst hier den Wanderlei Silva erstmal eine rechte, aber jetzt Wanderlei Silva. Bam, bam, Loser. Wanderlei Silva knockt Jay Sunnen in den Kochzeit aus. Das ist ja ein Monster, das ist ja ein Monster. Wanderlei Silva, in den Monster. Leck mich am Arsch, sieht der aus wie ich. Wanderlei Silva knockt Jay Sunnen in Rekordzeit aus. Ich muss ganz ehrlich sagen, der Fehler von mir war natürlich, dass ich vom Wrestling abgerückt bin. Und Tobi, ich erbitte mir jetzt ein Rematch. Jetzt sofort? Ja. Wir schauen noch ins Fußball weiter, habe ich gedacht. Ein Rematch. Okay, wir sind schon in der 52. Minute, glaube ich. Aber gut, ein Rematch kriegst du. Wenn du diesen Kampf jetzt natürlich gewinnst, ist natürlich ganz klar. Dann müssen wir nicht nochmal über einen Kampf 3 reden, aber wenn doch, wer weiß es schon. Boah, schöner Bodydriver. Oh, natürlich. Jay Sunnen hier mit dem Takedown-Versuch und wieder mit dem Takedown-Versuch. Und diesmal hat er den Takedown. Mach irgendwas. Jay Sunnen, jetzt mountet er hier Anderson Silva. Das macht er toll. Und Anderson Silva kassiert die Schläge, aber er kommt wieder hoch. Das hat er gut gemacht, Anderson Silva. Jay Sunnen, der im Striking keine Chance hat. Er muss wrestlen und wir wechseln ganz kurz das Spiel. Weiter geht's. Du bescheid ich mich doch, wo es noch geht. Ich weiß doch gar nicht, die Klappe. Ich hau dich trotzdem weg, mir egal. Und hier, der Takedown. Wir hatten noch nie eine zweite Runde, wie es halt auch in der UFC ist. Und jetzt gibt's hier dieses Duell zwischen Silva und BAM! Oh, steht drauf! Nein, der Kampf ist doch nicht beendet, jetzt sehe ich es auch gerade. Aber jetzt ist er, glaube ich, kann man sagen, beendet. Bam! Wanderlei Silva besiegt zwei Menschen. Ist einfach ein Monster, der Typ. Ist ein Monster. Ist ein motherfucking Monster. He's a devil in person. Motherfucking Monster. Wanderlei Silva fucks up Jay Sunnen. Look, Jay Sunnen. He's a bitch. Kannst du mir sagen, was du willst? So, jetzt Fußball wieder. Jetzt ist er mal gut auch. Es ist das schönste Spiel der Welt, glaube ich. Vor allem im Gegensatz zu, wenn wir jetzt FIFA spielen würden, das würde halt 8 Minuten gehen, das kann ja. Mich so interessieren irgendwann mal. Aber da geht's halt pam, pam, pam. Wer kann schneller drücken, wer hat den schnelleren Kämpfer? Und nach 10 Sekunden ist aus. So, und jetzt geht's weiter mit Fußball. Es steht 0-0 zwischen die Niederlande und Costa Rica. Wir haben 50 Minuten gespielt. Und der Diaz von Mainz 05 hat gerade den Ball zum Einwurf bereit und wirft ein. Es ist das schönste Spiel, glaube ich, der Welt. MMA ist es. Tobi, ich lade dich jetzt immer ein zu MMA. Wenn das blöde Schwein keine Zeit hat. Du bist also, MMA ist ein doofes Schwein, oder? Diese Hannover sind doofe Schweine. Hannoveraner sind Sprachnazis. Was ist mir aufgefallen? Hannoveraner sind Sprachnazis. Soll ich mal was zeigen? Jetzt gehen wir noch mal ganz kurz auf Spiele. Oh, jetzt willst du irgendjemand zeigen, der aussieht wie Chris? Nein, guck mal hier. Ein Freund ist online. Ach so, ist er gar nicht der. Aber hat er wahrscheinlich sich auf Stumm oder wie, was macht man da? Kann man ihm jetzt zugucken beim Spielen? Rein theoretisch kann man jetzt ihm beim FIFA 14 Spielen zugucken. Vielleicht ist es ja interessanter wie... Nee, kann man nicht. Was ist denn für eine Scheiße? Ich glaube, man kann das machen. Ja, geht bestimmt irgendwie. Aber wir wollen ja wissen, wer gegen Argentinien im Halbfinale der Weltmeister... Tobi, mein Glas ist leer. Ja, meins auch gleich. Ich habe zwei Liter Cuba Libre getrunken. Gutes Timing, wir haben nämlich nur noch eine Dreiviertel Flasche Cola und genauso viel für jeweils einen Cuba Libre. Aber da haben wir halt nichts mehr. Ja, wir können ja noch zur Tankstelle laufen. Nein, du. Pass auf, wir machen es so. Wir rufen uns an und laufen gemeinsam zur Tankstelle. Nein. Einer muss drin bleiben. Ich bleib nicht hier. Hier. Also, dieses Spray. Ohne Witz. Spray. Dieses Freistoßspray. Das ist, glaube ich, eine größere Behinderung für jeden Schützen wie für das für die fucking Mauer. Ich muss übrigens auch dem Chat bei Twitch mal danken, der ja auch relativ aktiv ist. Und ich muss nochmal sagen, Pocho, wir zwei, Pocho und ich, wir sind die kreativen Masterminds hinter MMA Radio und 4-11er. Was würde der Chris ohne uns tun? Ist der Pocho in MMA Radio auch aktiv? Oder? Leider nicht, er findet ja MMA nicht so geil wie ich. Ist mal ganz ehrlich, wenn du wählen müsstest zwischen Wrestling und MMA, eins müsste weg, was würdest du wählen? Kannst du ehrlich sein? Ey, dann geht MMA weg, weil MMA schaue ich halt gar nicht eigentlich. Und Wrestling schaue ich auf der App hin und wieder der alten Zeiten will. Okay, folgendes. Wenn dieses Spiel hier beendet ist, Niederlande gegen Costa Rica, dann gibt's aufs Maul und danach aber auch gleich nochmal ein MMA-Fight, hoffe ich. 0.30 Uhr gehen ja die Prelims los. Ach so, das könnten wir mal nebenbei machen. Ich könnte dich mal so ein bisschen auf diesen Pay-Per-View einstimmen, der da ansteht. Ja, ich meine, das sind ja alles MMA-Fans, die was hier zuhören, oder? Ja. Naja, eigentlich sind es keine MMA-Fans. Guck mal, der Zehner von Costa Rica sieht aus wie der junge Fernando Mera vom VfB damals. Fernando Mera, so heißt er. Also, alles geht natürlich, wir fangen unten an. So machen wir es mal. Oben. Nee, wir fangen unten. Das ist aber oben. Also Kevin Casey gegen Bubba Bush. Also Kevin Casey, den mag ich. Und der folgt übrigens auch MMA Radio auf Twitter. Das könnt ihr übrigens auch. @MMA Radio. Kevin Casey folgt MMA Radio. Auf Twitter. Ist der gekauft oder ist der? Nein, ist real. Ist a real person, motherfucker. Ja, okay. Kevin Casey. War der eigentlich in Berlin? Ich mag Kevin Casey. Nein. Ich mag aber Kevin Casey. Ist irgendeiner dabei, der in Berlin war? Das ist eine relativ kurze Zeit, deswegen weiß ich nicht, ob das so ist. Nö. Luke Zacharych gegen Guilherme. Wir haben uns gar nicht festgelegt irgendwie auf den Gewinner von dem Match. Ach so, wer gewinnt? Ja, also ich hoffe auf Kevin Casey. Gibt's eigentlich schon Arts? Motherfucker, Kevin Arts! Also Kevin Casey sieht auf dem Bild jetzt zumindest definitiv durchtrainierter aus. Ja. Aber ich glaube, dass Barbara Bush ihm dermaßen den Arsch versorgen wird. Kevin Casey ist der Underdog in diesem Kampf. Aber ich glaube, dass er gute Chancen hat. Mir hat Kevin Casey bei Ultimate Fighter mal sehr gut gewonnen. Ist ein Kämpfer. So, jetzt nächster Kampf. Luke Zacharych gegen Guilherme Vasconcelos. Luke Zacharych hat schon deutlich mehr Erfahrung wie Guillermo Vasconcelos. Wenn ich mich nicht richtig täusche, dann war Guilherme Vasconcelos bei Ultimate Fighter Brasil 3. Einer der Jason-Kämpfer. Und was heißt einer der Jason-Kämpfer? Ja, bei gespart mit ihm. Ultimate Fighter Brasil. Oh, Nachricht von der Front. Kampf, oder was? @MMA Radio, Tobi und Ricky Show macht auch die WWchen wieder unwichtig. Hab ich nicht verstanden. Oh, guck mal, da hat einer sich einen Arm gebrochen. Oh. Wer hat das geschrieben? Der Laszlo. Laszlo ist, glaube ich, auch schon ewig dabei. Oh, guck mal, wo der herkommt. Tobi, du darfst ihn jetzt im offiziellen MMA-Radio-Namen ihn zurückschreiben auf Twitter. Mach ich. Laszlo ist auch schon eine Ewigkeit dabei, kann das sein? Ich glaube, er war auch schon bei Non-PG dabei. Ja, ich glaube, er ist auch schon bei Call of Personality. Heute habe ich zwei Non-PG-Folgen gehört. Und ich sag euch ganz, liebe Zuhörer, ich weiß, es sind auch MMA-Hörer dabei. Aber ich sag euch ganz ehrlich, dieses Wrestling, ich vermisse diese Zeit, als Pocho und Chris und ich uns zusammengesetzt haben, diese Non-PG-Folgen gemacht haben. Ich vermisse diese Zeit, als wir beide, Tobi, die Tobi und Ricky Show gemacht haben. Die vermisse ich auch. Hätten wir die Tobi und Ricky Shows damals schon gemacht, so wie heute, dass ich keinen Knopf brauche und es mir egal ist, mit wem du telefonierst, hätten wir ununterbrochen gesendet. Oh, ist das etwa ein Angebot? Ja, das ist ein Angebot. Oh, ist das ein Angebot. Mal sehen, was sich daraus noch entwickelt. Aber ich muss ja meine Familie sonst immer in Urlaub schicken. Ich weiß gar nicht, ob das so finanziell ist. Das ist halt eine kostspielige Sache. Ja. Aber gut, das tut man nicht alles. Aber es ist halt, wie es ist. Ich kann mit Wrestling nicht mehr so viel anfangen. Und ich liebe dieses MMA. Ich liebe die UFC. Ich habe ja die ganze Woche jetzt diese International Fight Week verfolgt. Und das ist so schön, da freue ich mich auf jeden scheiß Dreckschnipsel von irgendwelchen Interviews. Und das ist, du weißt, dass es bei Twitter nur 140 Zeichen gibt, Tobi, ja? Ja. Also, defensiv Mittelfeld, der wieder. Tobi hat getwittert. Tobi hat im das war mein erster Twitter, mein erster Tweet, seit ich den Jungs vom Lichtspiel aus empfohlen habe, sich lieber World War Z anzuschauen, im Gegensatz zu Superman Man of Steel. Soll ich eigentlich oben ohne zur Tankstelle gehen oder mit oben ohne? Ich würde sagen, du kannst mal mit Tier loslaufen, aber wenn du so zwei Leute die Tankstelle betrittst, soll ich jetzt eigentlich gehen und sagen, I have lost against Tobi. Soll ich eigentlich gehen oder nicht? Also ich brauche keinen. Okay. Kein Wodka, kein Bull. Also diese zwei Kämpfe, die wir gerade angesprochen haben, beginnen um 0.30 Uhr deutscher Zeit. Und Kevin Casey, da freue ich mich, weil der mir auf Twitter. Alter Schwede, der hat gerade einen Ball angenommen. Ja, der hat gerade einen Ball angenommen und das können nur ganz, ganz wenige Profis auf diesem Planeten. Ich finde es so schade, dass ich kein Wrestling mehr gucken kann, aber gut. Also die beiden Early Prelims. Übrigens, ich weiß nicht. Ich habe dir gerade deinen Nippel angefasst. Aber weißt du, Goldust kam zurück. Kannst du dich noch an die Geschichte erinnern? Ja, dein Glas ist gleich leer, meins auch gleich. Goldust kam ja irgendwann mal zurück. Und Goldust ist mittlerweile ein Tag-Team mit Cody Rhodes. Das, was wir nachher machen. Und Cody Rhodes hat sich mittlerweile auch in Goldust verwandelt. Geil. Und der. Oh! Und dieser Cody Rhodes, ich habe gerade seinen Namen vergessen. Ganz kurz. Und Cody Rhodes hat seinen Namen mittlerweile geändert in irgendwas ähnliches mit Dust und hat seinen Stil geändert. Goldust Rhodes? Hat einen wahnsinnig geilen Kampfstil. Es macht wahnsinnig Spaß, zumindest auf der App, diese kurzen Kämpfe von Goldust und Cody Rhodes. Ich weiß nicht, wie heißt er? Kann das irgendjemand in den Chat kurz schreiben? Ich habe keinen Bock, an der App zu gucken. Wie heißt Cody Rhodes jetzt? Potche, du weißt es bestimmt. Potche, du weißt es hundertprozentig. Aber ziemlich, ziemlich cool. Finde ich gut. Der hat nichts geschrieben. Er hat geschrieben, ich habe es extra aufgerufen. Da steht nichts. Da steht nur mein Tweet steht da, aber nicht der. Guck mal hier. Ich wusste doch, dass er bei Call of Personality schon dabei war. Ja, kenn ich. Jetzt gib mal, ich weiß nicht, wie heißt. Cody Rhodes, also geh noch auf die App oder auf die Homepage von Stardust. Stardust heißt er genau, großartig. Also, lieber Chat, wenn ihr möchtet, dass ich hier zur Tankstelle laufe, was ist das, 2 Kilometer hin und zurück? Ihr könnt mich steuern, ihr könnt mich zur Tankstelle schicken. Schreibt es einfach in den Chat, mmaradio.de/live und dann einfach in den Chat schreiben oder ihr schickt uns einen Tweet. Ricky muss einfach jetzt loslaufen oder wie auch immer. Also Butterman schreibt yes. Stardust! Tobi, was sagst du? Ja, wie gesagt, ich brauche keinen Cooler, aber wenn du hier draußen noch, werden wir nicht mehr viel. Wir können es noch einen kleinen machen oder danach einen kleinen machen und danach aufhören oder wir trinken den kleinen, du gehst zur Tankstelle und danach kriegen wir noch ein paar große. Das liegt ganz an dir. Gibt's keinen Lieferservice, der uns noch mehr. Was denkst du eigentlich, ist mein Single? Gibt's einen Lieferservice, der uns noch Bullen liefert? Nee. Was denkst natürlich du, ist mein gibt es. Wo denn? Jeder Lieferservice. Guck mal in deine Lieferservice-App. Und auf Klingelton. Was denkst du, ist mein Klingelton? Wenn wer anruft. Habe ich jetzt auch mich angerufen? Wenn mein Erzfeind Daniel Essen ruft, kommt bei mir die Musik von Halloween. Ich glaube, ich habe nicht mich angerufen. Ich bin mal gespannt, wer jetzt dich gleich anruft. Lass mich bitte gerne zurückschreiben, aber der gute Ricky hat jetzt alles wieder geortet, weiß ich. Und ich wusste, dass du schon länger dabei bist. Was denkst du, ist mein Klingelton? Mia San Mia. Das ist von dem Audio, oder? Ja. Das ist von einem Sandau. Hello, motherfuckers! Du musst ja aber deine Stimme reinmachen. Also. Hörst du mich jetzt? Ich höre dich, ja? Okay, ich gehe jetzt. Was tust du jetzt? Ich gehe jetzt zur Tankstelle. Du musst mir aber noch einen rumbringen und noch eine Cola. Und als mir noch einen machen. Nein. Jetzt gehe ich erst. Hast du nicht noch ein Bier? Ich habe doch nichts zu trinken da. Das ist. Oh mein Gott, ich weiß nicht. Vorne runter. Der Vollpfosten. Bring mir was zu trinken oder ich leg auf. Bring mir was zu trinken oder bring mir eine Flasche Wasser. Wenn es dir sowas zu trinken gibt, dann möchte ich einfach trinken. Und loslaufen. Ich höre dich gerade doppelt. Geh und hol mir was zu trinken. Ich weiß doch gar nicht wo. Wie, du weißt gar nicht wo? Wo soll ich denn gucken? Bring mir einen Eiswürfel und den Rum, die Rumflasche. Moment, du gehst jetzt selber, Mann. Jetzt leg ich nochmal auf. Jetzt trink mal erstmal das aus, was noch da ist. Das ist ja eine Katastrophe. Nein, das gibt keine zwei mehr. Ich gehe erst los, wenn es kein... Ich trinke jetzt erstmal einen noch Schnaps. So. Ich rufe jetzt erstmal an der Tankstelle an. So, jetzt mach's mal auf. Jetzt gucke ich mal die Tankstelle aus. Ich nutze natürlich, natürlich nutze ich die Nike-App, sonst würde ich natürlich nicht loslaufen. Das ist ja logisch. So, wie freut sich schon. Ich rufe jetzt erstmal an der Tankstelle an, wo ich jetzt gleich hinlaufe. Ich muss ja abklären, ob es da einen Energy-Drink gibt. Es steht übrigens immer noch 0-0. Als Kohldust verkleidet. Ja, geht keiner ans Telefon. Das ist aber eine tolle Tankstelle. Hallo? Tobi, da geht keiner mehr ans Telefon. Kann ich nicht wahr sein. Ist ein reiner Unterdrückungsstaat, ist das. Es ist ein Unterdrückung. Oh! Die Costa Ricaner mit einer guten Chance, muss man ganz ehrlich sagen. Ach ja. Tobi, gibt es jetzt noch was zum Alkohol? Ja. Wie findest du eigentlich das The Shield Theme? Echo India. Wie findest du es deine Musik, Tobi? Ja, schon, ja. Das ist geil. Also das Schierziehen finde ich immer noch geil. Übrigens, Seth Rollins sieht wahnsinnig bescheuert aus mit seinem neuen Outfit. Ich mosch voll ab. Roman Reigns hat einen geilen Move mittlerweile. Was ist das? Roman Reigns hat einen geilen Move. Was nicht? Der sieht schnupper aus von Peter. Nein, den musst du dir mal anschauen. Der Gegner hängt am unteren Seil mit dem Kopf außerhalb des Rings und er verlässt den Ring, rennt um den Ring herum und springt dann quasi außerhalb des Rings auf den Kopf seines Gegners. Stößchen, Müsschen. Stößchen, Ricky. Stopp, Hammer Time. Also ich laufe auf jeden Fall noch zur Tankstelle, Leute. Ihr braucht überhaupt nicht abschalten. Ich laufe zur Tankstelle, ganz klar. Du bleibst ja in Verbindung mit uns. Das ist ja kein Problem. Ich muss es ja nicht alleine. Ich bin weiterhin da. Ich gehe davon aus, glaubst du mittlerweile auch, dass es hier eine Verlängerung gibt? Übrigens, wenn irgendjemand anruft in der Zeit, wo der Woody Ricky unterwegs ist, gehe ich ran, weil ich bin ja hier alleine. Sollen wir eigentlich Open Lines machen? Sollen die Leute hier anrufen? Aber ich habe ja keinen Knopf im Ohr. Ja, Tobi will keinen Knopf im Ohr haben. Okay, ich nehme einen Knopf ins Ohr, wenn jemand anrufen möchte. Also Tobi würde wirklich einen Knopf ins Ohr nehmen, wenn ihr hier in dieser Sendung anruft. Jetzt fragt ihr euch natürlich, was ist der Account, den man anwählen muss? @MMA Radio. Müsst ihr anrufen. Jetzt, Tobi, ich kann dir nicht sagen, du bist mir der liebste Podcast-Partner. Nicht schon wieder. Kannst du dir noch vorstellen? Hast du Indikator? Nein. Pass mal auf. Weißt du noch, als wir es bei... Wir haben jetzt echt eine Flasche rumgedrunken, wa? Ja, natürlich. In 2 Stunden, wa? Während eines Fußballspiels. weißt du noch genau, wo wir angefangen haben? Ja, mit einem Live-Zero. Ich glaube, das war Geronimo. Geronimo und... Hallo, Dobby. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, dieser eine Junge. Das hast du voll gesagt. Ich weiß nicht, wen du meinst. Aber ich sag dir... Dobby war eine Figur bei Harry Potter. Das war der Erste, der angerufen hat bei uns. Der hat gesagt, hallo, Dobby. Weißt du, warum ich das weiß? Weil ich mir neulich wieder Best of Cult of Personality angehört habe. Okay. Liebe Zuhörer, und ich weiß, es was, sind... Wir haben einen Anrufer. Warte, glaube ich, unsere Reaktion. Ja, genau. Es sind nicht so viele. Was hat er für eine Nummer? Ich muss da ganz ehrlich mal sagen, so Leute wie so ein Patrick Stork, der hat uns halt bei Cult of Personality schon verfolgt und auch andere, die jetzt bestimmt zuhören. Und ich muss ganz ehrlich sagen, liebe Leute, wenn ich das irgendwie wieder, wenn ich diese Zeit zurückdrehen könnte. Oh, ich würde gerne Patrick fragen, jetzt nachdem er, weil er ja so halb Spanier ist und so Spanien-affin war, ob er jetzt, für wen er denn jetzt ist. Oh, schön, Patrick, schreib das mal. Im Verlauf der Weltmeisterschaft, weil... Patrick, auf Twitter... Ich meine, ich gehe davon aus, dass du sagst für Deutschland, aber vielleicht sagst du auch, nur gerade für Deutschland nicht, weil nicht... Patrick, schreib mal auf Twitter... Ich habe eine Riesenchance für Holland! Bleib da mal ruhig. Patrick, schreib doch mal auf Twitter oder in den Chat, für wen du jetzt für die Weltmeisterschaft bist. Aber ich möchte es jetzt kurz noch fertig machen. Ich sag dir ganz ehrlich, ich würde gerne die Zeit zurückdrehen. Wenn jedes Mal, wenn du sagst, ich sag dir ganz ehrlich... Dann fühle ich mich, habe ich ein, wie nennt man das, höre ich ein Echo von ungefähr 40 Sendungen von allen, die du hier gemacht hast, im Wolfshof. Ich sage, nein! Polcio, du bist der Größte. Chris, du bist der Größte. Nein! Philipp, ich mag dich. Und Roman, du bist echt der Größte. Tobi, mit dem mag ich nächsten Podcast. Du steckst dir, wenn der Polcio jetzt anrufen würde, würdest du dir einen Schnippel in den Schnäppel stecken? Oder ja, nicht? Natürlich. Polcio, wenn du jetzt mal kurz, also jetzt noch nicht. Ich muss erstmal kurz was klären. Sobald der Ricky unterwegs wenn ist. Wenn ich unterwegs bin, dann kann der Polcio anrufen. Aber ganz kurz, Pocho. Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich zu, wie heißt die Sendung? Reality Check drehen. Ich muss ganz ehrlich sagen. Reality Check? Ja. Diese Zeit. Was ist denn Reality Check? Jetzt hörst du mal auf! Diese Zeit, wo ich mit diesen ganzen Leuten gesprochen habe. Mit dem Manu Thiele und mit Dennis Retzler. Mit dem Typ von Hamburg Berlin, der so, die arme Sau. Mit dem Merze Schwarz und mit dem genau. Patrick, wie ist der Patrick Skrepp? Und mit dem gesprochen habe. Patrick Skrepp ist Christoph Storck, ich weiß. Mit dem, wo ich mit diesen Leuten gesprochen habe. Da habe ich, dieses war die geilste. Stopp, Breaking News, Tobi. Da zwitschert's. Patrick, ich höre euch auch sehr gerne. Ja, du musst das wieder machen. Du bist da der Mädel-Wiedel-Beauftragte. Ich bin der Tweeter. Der Mädel-Wiedel-Lieber. Weißt du, wie man tweetet? Hier auf diesem Knüppel hier. Ja, hab ich ihn. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, das war so eine tolle Zeit. Und dieses MMA-Radio ist auch schön, aber kein Mensch wird mir jemals wieder Cult of Personality herbeibringen können. Tobi, mal ganz ehrlich, war das für dich nicht auch die geilste Podcast-Zeit? Ganz kurz, Patrick, ich bin für ein gutes Spiel. Habe ich gerade irgendwie einen Hänger? Wie für ein gutes Spiel? Reden wir jetzt hier von Holland gegen Costa Rica oder reden wir jetzt von MMA oder reden wir jetzt Nein, von... Nein, wir reden natürlich von Dings. Er hat absolut recht. Das ist die eine Zeit. Er muss es anhören. Tobi, du kannst... Schreib's im Chat, Patrick. Ich kann nicht switchen. Ich kenne die Musik, ich muss mir gar nicht ein Stück mit ausstecken. Sie empfangen jetzt nicht mehr dabei. Look in my eyes, what you can see. The kind of personality. Weißt du doch bei meinem Jährigen die Musik, The Dreams. Oh! They don't really wanna be. Oh, I'm the cult of personality. I know who's a needy. Kennedy. Riesenchance für Costa Rica. Personality. Oder noch nicht. The cult of personality. Hamburg, the cult of personality. Unsere, also meine Lieblingsfolge eigentlich war, als wir live in Stuttgart waren bei der WWE-Veranstaltung. If you listen to non-PG, you are a good motherfucker! Das hat man auch. When I need a space, then I need a... Oder so ähnlich. Ich you listen to number two, you're a good motherfucker. Sell. Be free. You. Sell. Wo treibst du die Frauen auf, die sowas sagen? Dass Holland so viele Probleme mit Costa Rica hätte ich nicht gedacht. Ja, ganz ehrlich, das war so schön. Wenn du aber zur Tankstelle gehst. Ich höre gar nichts. Eins hört ihr jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Programme gleichzeitig offen. Da würde ich auch die Hälfte nicht hören. So kann man das jetzt nicht hören. Ah, weil der Ton aus ist. Da ist kein Ton aus. Du jammerst schon die ganze Zeit und die hören gar keinen Ton, die Leute da zu Hause. Ja, doch, die hören. So, jetzt aber. Ich fand es übrigens großartig, als die Oranjes noch diesen Fanclub hatten mit diesem Orchester, das er dabei hatte im Stadion, wo halt mal 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Leute mit Trompeten und Co. einfach 90 Minuten lang irgendwelche Melodien gespielt haben und für Stimmung gesorgt haben. Das war noch zur Zeit, wo Dennis Bergkamp, die meisten von euch kennen wahrscheinlich Dennis Bergkamp gar nicht mehr, aber Dennis Bergkamp noch für Holland gespielt hat. Dennis Bergkamp, dessen Name ja eigentlich auch schon ein bisschen, ja eigentlich gar nicht dänemarkisch. Warte, jetzt musst du ruhig sein, jetzt kommt die wichtige Stelle. Hier sind die Non-PG WWE News. Leute, kennt ihr es noch? Die Non-PG Motherfucking WWE News. Das war so eine tolle Zeit. Aber alles hat sein Ende. Und ich sag euch jetzt auch ganz ehrlich, das, was hier intern gehandelt wird. Pocho. Intern? Nein, pass auf, jetzt mache ich klar einen Tisch. Ja, klar. Jetzt ist es halt, Tobi, und du weißt, in einem Raum mit zwei Tischen kannst du nie reinen Tisch machen. Es gab eine Tobi und Ricky Show, die nie veröffentlicht wurde, auf meinem Balkon. Erinnere dich an letztes Jahr. Wurde die nie veröffentlicht? Die gab es nur für die Leute, die CD gekauft haben, oder? Nicht mal da. Und jetzt bin ich ehrlich. Halt mal die Fresse, Steffen Simon. Jetzt bin ich ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Der Grund, warum es Non-PG nicht mehr gibt, war, dass wir zu dritt waren. Oh nein. Ich hab mir erst vor 2 oder 3 Wochen die Weihnachtsfeier angehört. Es geht nicht darum, wer die dritte Person ist. Es geht darum, dass bei dreien immer einer zu viel ist. Man muss zu viert sein. Und es war einfach so, dass ich mich als Außenseiter gefühlt habe und als derjenige, der das Projekt vorantreibt. So hatte ich Pocho auch gefühlt bei dem Podcast, wo ich gehört habe, jetzt mit Philipp, mit dir, mit Chris und mit ihm. Und das ist nicht richtig. Nach dem Spiel gegen Algerien. Der Pocho war so ruhig, hat nichts gesagt. Das ist seine Art. Hat nur zugehört. Weil er, gut, ich meine, aber es wäre auch schlimm, wenn er auch so einer wäre, der die ganze Zeit dazwischen quatschen muss. Ich laufe jetzt im Schlüpper nach der Tankstelle. Nein, zieh dir einfach eine Hose und ein T-Shirt. Okay. Aber ich sag's ganz ehrlich, ich finde den Pocho als Gesprächspartner toll. Es hat damit überhaupt nichts zu tun, aber eine dritte Person ist immer scheiße. Ich mag an Pocho genau das Gleiche, was ich an Octavio L. mochte. Der war der toll, ist toll. Der mit uns früher Fußball gespielt hat. Der hat nämlich auch über jeden Scheiß gelacht. Das ist nicht ausgedacht. Aber Pocho, ich habe mir so einen anderen Podcast angehört. Oh Gott, da gibt es so viele Lacher deinerseits, wo ich denke, das war doch bestimmt nur so. Pocho ist ein guter Mann. Pocho ist ein guter Mann mit einem guten Charakter, dass ich denke, okay, ich lache einfach auch mal, wenn es ein Scheißwitz war. Hauptsache, es zerstört die Stimmung. Tobi, mal ganz ehrlich, sollen wir heute nicht mal im Puff gehen? Ach, Ricardo, gehen wir lieber ins Tahiti, da ist Isabella. Die tanzt dir auf dem Schenkel. Pass mal auf, wir machen für einen Fuffi. Tobi, pass mal auf, wir machen Folgendes. Wir fahren jetzt, es ist gar nicht so weit. Kannst du noch Auto fahren? Nein, definitiv nicht. Dann fahren wir mit dem Taxi nach Zell und laufen dadurch einmal durch den Puff. Arsch, da geht doch nicht ins Eros. Wir können auch einmal durch den Puff laufen. Und dann, wegen was? Wir zahlen 25 Euro im Taxi, genau. Und denken sie vom Laufen einmal durch. Wenn wir Pech haben, wird einer von uns reingezogen. Nee, wir müssen uns ficken. Zahlen dann noch. Wir gehen ficken. Wir gehen ficken im Puff und lassen das Telefon eigentlich. Ey, das ist doch für den Podcast. Ich gehe zu Isabella und lasse für mich tanzen live im Podcast. Oh Mann, ey. Wir könnten doch im Puff ficken lassen. Ja, genau. Ich ruf mal da an. Ich hatte das gestern, weil ich brauche es heute nicht schon wieder. Er hat gestern. Hast du gestern im Puff? Nein, aber ich hätte gestern beim Vögeln zugehört werden können, aber es wollte ja keiner. Jetzt muss ich dich eine intime Frage stellen. Nein, mir. Ja. Hast du noch regelmäßig Sex mit deiner Partnerin? Ja. Ist es noch richtig geiler Sex? So ja. Videos, echt? Leider zu wenig, aber ja. Wie macht ihr das? Wir haben keine Kinder. Ja. Ich habe keinen geilen Sex mehr. Wir haben zwar einen Hund im Haus und auch im Bett, aber hey, die Wohnung ist groß genug, man braucht es mir nicht. Im Bett ist die letzte Rückzugsmöglichkeit, um miteinander zu schlafen. Meiner Meinung nach. Also ich habe irgendwie das Problem, dass der Sex zu average ist mittlerweile. Scheiße, was heißt denn average jetzt? Also zu durchschnittlich. Weißt du, ich stelle mir dann so vor, dass ich nach Hause komme und mir jemand die Arbeitshose aussieht und einen bläst. Und wo liegt der Strom? Ich habe das mal neulich gesagt. Nicht zu ihr, sondern so. Weil wieder, warum liegt denn hier Stroh? Ich habe das einfach so benutzt als Ausrede für, das ist mir jetzt hier zu langweilig gerade. Ja. Weil vorgestern Nacht hatte ich einen erotischen Traum. Da habe ich von einer kurzhaarigen Frau... Ich war ja auf... Pass mal, das klingt jetzt erstmal ein bisschen verwirrend. Du stehst auf kurzhaarige Frauen, das weiß ja, ich ja, ich weiß. Ich mag sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr gerne kurzhaarige maskuline Frauen. Ich liebe auch immer noch Christina aus Ungarn. Ich weiß, ja, die war aber auch, also... Die liebe ich immer noch. Aber du weißt immer noch, wie ich mit der umgegangen bin einmal. Als ich sie einfach weggeschickt habe und gesagt habe, was willst du eigentlich? Der zweitgrößte Fehler deines Lebens. Was war der größte, dass ich geheiratet habe? Ja. Nein, aber Christina... Du hast eine tolle Frau geheiratet. Ich bin mal ehrlich. Gibt sie noch bei Facebook? Ich bin mal ehrlich bei dir. Bei mir bist du mal ehrlich, das ist ja großartig. Ich gehe mal im Gegensatz zu allen anderen. Dann meine euch. Guck mal, das bin ich hier. Ricky, das ist natürlich alles nur gelogen, ist klar. Du warst nie in New York, ich weiß. Ich war nie in New York. So, deine Freunde suchen. Guck mal, wer da ist. Ist er das? Nein. Na, oh, wie ist er? Die linke oder die rechte? Und es gibt sogar ein Bild von ihr, wo sie so aussieht wie damals. Warte mal. Also da ist es schon nah dran. Na, der hat ja dunkle Haare gehabt, oder? Das ist ja doch dunkle Haare. Ja, aber es gibt auch noch ein Bild aus der Zeit. Ja, genau das. Das war Christina. Ja, das war Christina. Und was sagst du? Lecker Mäulchen. Hat im Flirt, nicht im Flirt gearbeitet. Doch, warte mal. Nee, die hat ja nicht gearbeitet. Ich habe sie nur da getroffen und da war sie bekokst. Und da habe ich zu ihr gesagt, sie soll sich verpissen. Weil ich geil war auf die Bedienung, auf die Schwarzhaarige. Oh ja, ich erinnere mich. Ich war so geil auf die Bedienung, dass ich die wollte ich unbedingt ficken. 15 Jahre ist das schon, ja. 15 Jahre. August 99. Heute habe ich über Ungarn geredet, beim Friseur. Ich war heute beim Friseur und habe über Ungarn geredet mit Sarah. Und ich habe Folgendes gesagt. Huch, jetzt habe ich meinen Arschloch gefickt. Pass auf, jetzt mal tippen auf dem Tisch. Was hältst du davon, wenn wir eine Reunion machen? Noch einmal nach Ungarn. Wir zwei. Nee, von mir aus mit dem Costa und so. Was hältst du davon? Costa war damals nicht dabei. Ist scheißegal. Schumann war dabei und Pfeffer war dabei. Schumann laden wir noch mit ein dazu. Von mir aus hier ein Gottsmann und so. Was hältst du davon? Hättest du Bock? Einmal Skifahren und ficken. Und saufen. Sag einmal. Noch einmal ins Flirt. Ich hätte noch einmal Bock aufs Flirt. Einmal Eginär Flirt, Ben. Martini trinken für 4,50 €. Das war doch mal das Wahnsinn, wenig. Leute, ich meine, alle die Jünger. Live-Podcast aus Schiofog. Es war unfassbar, oder? Oh, riesen Freistoßchance. Jetzt für Hamburg. Groppen holt einen Freistoß raus. Der Abwehrspieler von Costa Rica behauptet, dass es eine Schwalbe war von Robben, was ja nicht so ganz unüblich wäre, weil Robben ja bekannt ist. Tut mir aber, sag mal ganz ehrlich, war nicht in meiner besten Fußballdokumentation Moderation werdig unterbrochen wegen irgendeiner Schierfock-Geschichte. Sterbinski, ja genau, ich kenne auch noch Sterbinski. Es war eine geile Zeit. Das war die Musik, die wir damals gehört haben, liebe Zuhörer, jetzt an der Stelle. Jetzt höre ich Onkels. Jetzt hörte. Du hast damals auch böse Onkels gehört. Nur die Schwestern sterben, ja. Apropos Onkels. Ganz große Empfehlung. Hört euch den letzten Podcast an von Sanft und Sorgfältig mit Olli Schulz und Jan Böhmermann. Ich als Onkels-Fan muss sagen, ich fand es wahnsinnig witzig, aber wenn sie sich wahnsinnig lustig gemacht haben über das Reunion von den Onkels. Aber hört euch diese Folge an, die war großartig. Keine Ahnung, ob mich gerade bestellt. Ich sag's nachher nochmal, weil ich glaube, es kommt gerade zu viel Musik von Sterbinski und der Ricardo zieht sich noch mehr aus und ich will das gar nicht hin, weil er muss ja noch zur Tankstelle laufen, um er hat aber einen ganz schön großen Penis, muss ich sagen. Mach mal die Live-Cam aus. Ich muss die Live-Cam aus machen an der Stelle. ich weiß nicht, Holland. Wir machen ein Foto. Oh, Pfosten! Pfosten für Holland! Pfosten, tschüss, nach. Wir machen mal ein Foto. Ah, alles klar. Ah, ist gut geworden? Weiß nicht, was, ja. Was hast denn du gemacht hier? Großartig? Großartig, ja. Beste Foto der Welt. Neues Facebook-Profil. Und Twitter. Und. Arjen Robben ist gerade dermaßen gut. Robben kam fresh rausgeholt an der Ostsee hier. Oh, war das schön. Und ich muss schon sagen. Was hast du eigentlich damals von mir gedacht, als ich die Christina nicht gekickt habe? Die Kellnerin im Flirt war ja auch eine dermaßen heiße Schnitte. Die war auch nicht so ganz abgeneigt. Die war nicht abgeneigt, aber damals, muss man ganz ehrlich sagen. Mein Ziel damals war es einfach nur, den Stefan loszuwerden. Das habe ich geschafft. Ich habe ungefähr 24 Martinis getrunken an einem Abend. Wir sind mittags um 12 Uhr so aus dem Club rausgegangen. Das war unser letzter Abend. Wir hatten eine tolle Zeit. Tobi, jetzt frage ich dich nochmal. Machen wir Eginär Flirtband 2015? Oh, jetzt geht's ab hier. 2015? Vielleicht. Warum nicht? Riesenchance in Holland. Wieder. Also, ich muss sagen, mittlerweile das 1:0 für Holland. Ich habe einen fahren lassen, weil du mich fragst, warum es so stinkt. Dermaßen flink der Costa Rica, was er in der 8. Minute nicht mehr rein dürfen. Wir sind jetzt schon in der 83. Minute. Also, wenn ich gerade was sage, das ist gerade so in Musikfieber. Ich hab's mal getwittert. Warum tut er sowas? Okay. Vor 6 Monaten, als er im gleichen Gewichtsklasse war, ich hätte das noch nicht gemacht. Aber jetzt mit seinen 90 Kilo macht er sowas. Ich will doch wissen, was ich da mache. Ich zieh mir da meine Jogging-Sachen an. Schick's doch Chris Weidman, der denkt sich ein bisschen, oh, den brauche ich als neuen Fitnesstrainer. Ich mein Penisbild an Chris Weidman. Ich will die AF-Zeichen. Die schönste AF der MMA. Das ist das schönste Bild der Welt. Das ist einfach das schönste Bild der Welt. Unglaublich. Also wenn Holland in diesem Viertelfinale ausscheidet, ich weiß gar nicht, dann kann man nur sagen. Wir kriegen Costa Rica vor allem. Naja, sie machen eigentlich fast alles richtig. Sie setzen Costa Rica seit mittlerweile 85 Minuten unter Druck. Chance um Chance, aber halt, ihm fehlt einfach ein James Rodriguez. Das ist so geil. Hat schon jemand gezwitschert oder geretweetet oder sonst irgendwas? Ja, die ganze Welt retweetet das, glaube ich, gerade. Damit könnte man rein theoretisch auch, wie nennen wir das, Tweet Nummer 1 werden? Damit könnte man Tweet Nummer 1 werden. Worldwide Trend. Waren wir ja auch schon. Könnten wir rein theoretisch damit mit diesem Bild wiederholen. Also ich muss ganz ehrlich sagen. Ist Pocho eigentlich noch im Pocho ist da, Pocho ist da. Sobald ich zur Tankstelle gehe, ist Pocho für dich dein Ansprechpartner. Aber dann musst du halt ja auch den Nippel ins Ohr stecken. Dann nehme ich den Nippel ins Ohr, ich muss davor nochmal pinkeln und dann... Tobi, jetzt mal ganz ehrlich. Machen wir Eginär Flirtband 2015? Ich würde schon sagen, wir könnten mal 4-5 Tage runter nach Schierfork fahren. Schierfork war so toll. Und würde. Guck mal, ich habe ja mit Christina, das muss ich dir jetzt erklären. Pass auf, ich sag dir jetzt mal ganz ehrlich was. Mach mal Scherbinski kurz aus. Boah, danke. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja mit Christina schon häufig jetzt geschrieben. Also soll ich Christina vielleicht auch nochmal kurz auf Twitter dann? Ich schreibe, keine Sorge, Leute, auf mmaradio.de kommt auch gleich ein Bild von Christina. Ich habe ja mit Christina ein paar Mal geschrieben. Und dann war es ja so, dass wir schon noch geil aufeinander sind. Das konnte man. Die wohnt übrigens mittlerweile in Kanada. Motherfucker! Die Kanadier sind sehr freizügig. Und du weißt, als ich mit dem Costa in den USA war, das hat sie mitbekommen. Und dann hat sie gefragt, Ob wir uns da treffen sollen. Weil die wohnt nicht so weit weg von New York. Also nicht so weit die weg, fliegt halt mit einem Flugzeug. Und ich habe natürlich gesagt, nein. Das ist großartig, oder? Wenn du in einem Land mit jemandem dich unterhältst, der aus dem Land kommt, wo es kein Problem ist, sich 2 Stunden an den Flieger zu hocken. Ich meine, wer fliegt denn heute von Stuttgart aus freiwillig nach Palma de Mallorca, um eine Urlaubsbekanntschaft von 1999 zu treffen? So was gibt's doch gar nicht. Nein, habe ich nicht. Und buchen einfach einen Flug. Nein, habe ich nicht. Okay, also auf jeden Fall. Aber vielleicht stirbt mein Hund diese Woche und dann habe ich Zeit. Ich habe mit ihr, ich wäre so traurig drüber, ich habe mit ihr intime Botschaften geschrieben. Ich möchte nicht ich möchte meine Frau nicht verlassen und auch nicht mein Kind, nie im Leben. Aber ich habe mit Christina damals sehr intime Botschaften geschrieben. Und sie hat mir erzählt, sie hat extra auf... Sie war damals 16 oder so. Ich war 18 und oder 19 und sie war 16. Sie hat gesagt, sie wollte unbedingt mit mir... Du warst 20. Okay. Sie wollte unbedingt mit mir mein erstes Mal haben. Und hat sich für mich... Alles war das Jahr vorher, wo wir uns gar nicht kannten. Und da wollte sie unbedingt mit mir mein erstes Riesenchance Mal... Riesenchance für Holland! Und wieder kein Tor, das gibt's doch überhaupt nicht. Van Persie hat den ersten Kampf nach 88 Minuten. Robert van Persie, genau. Robin. Ja, und hat sich dann aber dafür entschieden, weil ich sie sitzen lassen habe, mit irgendeinem so Arsch zu ficken. Das hat sie mir auch geschrieben. Und sie hat sich schwängern lassen. Was weißt du, was die mir geschrieben hat bei Facebook? Damals? Sie liebt mich bis heute wie keinen anderen. Aber sie hat verstanden, dass sie mit dem Thema abschließen muss. Ich habe auch meiner jetzigen Liebe gesagt, ich werde immer ein Herz haben für meine erste Liebe. Wer war denn die erste Liebe? Meine erste Liebe war meine Fastnachbarin. Von der aus. Was ist eine Fastnachbarin? Ja, ein Haus weiter. So hast du sie auch gesehen, oder? Oh, das ist 15 Jahre her, Rico. 15 Jahre her. Christina. Welches Bild soll ich schicken? Das? Ich muss sagen, ich kann mich so gut wie jetzt, wo ich mehr drüber nachdenke, ich kann mich mehr. Oder das? Welches Bild? Ich kann mich Bild immer weniger an sie, sondern mehr an die Bedienung vom Flirt. Soll ich das schicken oder das? Die Bedienung vom Flirt war schon. Sie war eine 7 von 10 und die Bedienung war eine 9 von 10. Das? Oder das? Das andere. Das sieht ja aus wie 11. Die war 11. Ja, Christina war eine tolle Frau. Ich gehe jetzt nochmal pingeln, dann ist nämlich in 89. Minute. Oh, da passiert nichts mehr. Was so, liebe Zuhörer, ihr bekommt jetzt auf Twitter das ultimative Christina-Bild zu sehen. Und ich kann euch ganz ehrlich sagen, das war die härteste Entscheidung für mich, mit Christina nichts anzufangen damals. Aber man weiß ja immer nie, warum es eigentlich dann gut war letzten Endes. Ich bin, kann man sagen, fast schon betrunken. Das war meine Jugendliebe damals. Eine Frau, die ich fast mal, die habe ich kennengelernt in Ungarn, muss man dazu sagen. Ich war aber früher häufiger in Ungarn. Also früher war so 2000 rum. Und da war ich sehr oft in Ungarn. Und da war das mein Liebchen, sagt man, glaube ich. Und ich habe mich sehr in Christina verliebt damals. Und es gab dann einmal einen Samstag, das weiß ich noch ganz genau, da hatten wir Besuch aus München und Christina war ein Thema und ich habe dann aber, wir waren kurz davor, von Stuttgart nach Budapest zu fahren, wo sie gewohnt hat. Ich war so verliebt in die Frau, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Und es sagt ja auch einiges darüber aus, dass ich 20 Jahre oder 15 Jahre später noch mit ihr auf Facebook schreibe. Und sie hat wirklich geschrieben... Sie wollte mit mir unbedingt ihr erstes Mal haben. Und sie liebt mich bis heute. Und ich bin ehrlich, ich sie irgendwie auch. Aber natürlich nicht so sehr wie meine Frau und meine Tochter. Aber sie war eine besondere Frau. Christina. Ich kann den Nachnamen nicht sagen. Tobi. Ich bin ganz ehrlich, ich würde ihr gerne jetzt auf Facebook was schreiben. Meinst du, das ist unangebracht? Okay, Tobi hat wahrscheinlich recht. Tobi ist meine moralische Instanz und hat immer recht. Soll ich mal an Philipp schreiben, ob der Lust hat, mit uns zu reden? Oder willst du lieber mit wem willst du lieber reden? Mit dem Philipp oder mit dem Philipp und mit dem Pocho? Fangfrage, oder? Ja, sag's mal. Du schreibst eh schon mit Philipp, oder? Noch nicht. Ich kann's abschicken. Sag's. Ich wüsste nicht, was ich mit Philipp reden soll. Also nicht mit dem Philipp, nur mit dem Pocho. Ich rede gerne mit Pocho, ich rede auch gerne mit Philipp. Also. Ja, was denn jetzt? Mach doch, was du willst. Nein, du sagst das. Ich nehme dir Stöpsel ins Ohr. Mir egal, mit wem ich rede. Aber also, Pocho, du rufst mal bitte jetzt an. Pocho, ruf mal bitte an. Sei mal so gut. Ruf mal uns an. Das ist, aber du musst beim Pocho den Stepp. Wir haben jetzt keinen Rum mehr, wa? Mm-mm. Pocho, ruf mal bitte an. Jason! Oh! Ja, 100 Chance! Oh! Der war doch drin! Motherfucker! Pocho muss jetzt anrufen. Bei mir war es auch, Leute. Wir machen Musik, bis der Pocho anruft, Leute. Let's get ready! Das ist Stepinski, Eginär Flirtband, Tobi! Muss ich den Stöpsel ins Ohr nehmen? Nee, muss nicht. Ich höre es für mich. Und dann gab es ja auch diesen Moment. Daran erinnern, als ich mir von der Simone einen runterholen lassen habe. Oh ja, das war auch eine geile Aktion. Simone, die eine Woche, die eine Stunde später mit Stefan zusammen war. Ja, die hat mir einen runtergeholt und einen geblasen. Während sie sich am Stefan hat ficken lassen. Während sie, ja, und dann hat sie sich aber, ich habe mich dann ja auf den Bauch gewichst und da hat sie mit ihrer Hand die ganze Zeit so in der Wichse rumgemacht. Das war Hammer. Pocho! Ja, Tobi, Pocho ist rein. Warte mal, ist der falsche Knopf. Warte. Du musst jetzt mit dem Pocho reden. Ich gehe jetzt zur Tankstelle. Pocho! Ja, Tobi, hi. Ich grüße dich. Wir haben uns ja, glaube ich, schon seit... Oh, weißt du, wann wir das letzte Mal Kontakt hatten? Das war ungefähr, nachdem ich 3 Wochen nach Neujahr dir ein frohes neues Jahr gewünscht habe, glaube ich. Dieses Jahr? Ja. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, unser letzter Kontakt bestand darin, dass wir uns über Nicolas Cage Filme lustig gemacht haben, während wir Dortmund gegen Real Madrid beim 4:1 beachtet haben, uns angeschaut haben. Ja? Du gehst wirklich jetzt? Ja. Der gute Ricardo verlässt mich jetzt. Ich muss kurz umziehen. Ja, okay. Was muss ich jetzt machen? Muss ich jetzt annehmen? Hola, hört ihr mich? Multimedia ist das einfach nur. Unglaublich. Ricardo steht neben mir und telefoniert trotzdem mit mir. Das ist ja Wahnsinn. So. Einzige Problem ist, dass ich nur 16% Akkumulatoren habe. Das dürfte für 2 Kilometer ein bisschen flat werden, oder? Ein Jammer für uns alle. Ich gehe aber. Alter Schwede. Genau, geh genau so aus. Platz in seinem Schießerschlüpper für ein bisschen Portemonnaie, oder? Er hat sie noch ein Over, wie nennt man das? Bauchfreies, bauchfreies schwarzes Oberteil angezogen und ist mal losgerannt. Mittlerweile ist er ja so schnell und so schlank, dass er, schätze ich mal, in 1 Minute und 12 Sekunden wieder zurück ist. Er ist wie Flash sozusagen, ne? Ja, genau. Ja. Pusche, wie geht's dir? Ach, mir geht's so ganz gut, nicht so. So kann ich nicht klagen. Ich hatte mal ein richtiges Wochenende. Ich hatte mal heute den Samstag frei. Das war mal sehr entspannt. Normalerweise ist deine Arbeitszeit samstags wie von 8 bis 4? Das kommt immer drauf an. Das kommt halt drauf an, ob ich früher Spätschicht mache. Ne? Aber so, wenn ich Spätschicht mache, bin ich bis 9 Uhr da. Da kriegst du nicht mehr viel mit. Ja, deshalb 9 Uhr heißt dann 12 Uhr Arbeitsbeginn oder was heißt es dann? Nö, 10 Uhr. Das heißt, da ist auch Samstag, Freitag nicht so viel mit um die Häuser ziehen, weil. Naja, da ist aber auch ein Faulheitscharakter, der dahinter steckt. Also wollen wir das nicht immer alles auf die Arbeit schieben. Mein Gott, ist ja nicht so schlimm. Rico, bist du noch da? Im Chat wird gerade gefragt mit dem Sensationsteam Costa Rica. Ja, ich habe es ja von Anfang an gesagt, aber naja. Ich schweige und genieße darüber. Wenn die heute wirklich Holland rausschmeißen, kaufe ich mir, glaube ich, ein Trikot von Costa Rica. Ja, ich muss ja sagen, ich muss ja gestehen, dass ich mir diese 4 Ecken, 2 Elfer-Podcasts. Hörst du auch dieses Rauschen im Hintergrund? Ja, das wird das Hardware von Ricky sein, ja. Ja, genau. Oh Gott, ich hoffe, ich drücke jetzt hier. Hört ihr mich eigentlich? Ja, sehr gut sogar. Überraschend. Hallo, Leute. Ich laufe jetzt mal zur Tankstelle, wa? Was ist es denn für eine Tankstelle? Welches Franchise? Durch den Tobis Auto gerade. Tobi, ich glaube an deinem Mustang vorbei. Schön, gell? Ist schön, schön. Immer noch gleich grau, wie vorher auch. Es ist der schönste Mustang der Welt. Ich laufe jetzt hier durch meine Stadt übrigens heute. Es ist dunkel. Da vorne sehe ich ein paar Lichter. Pass auf, dass dir nicht gleich ein Hörer entgegenkommt oder so. Das wäre natürlich toll. Pocho, du musst den Hörer kann auch nicht so fahren jetzt. Nee, das geht nicht, Ricky. Das schaffe ich Pocho, nicht. Pocho, bist du auch so enttäuscht vom Chris? Ach Quatsch, komm jetzt, nee, komm mal auf. Du weißt, dass ich darauf irgendwie nicht eingehe. Dafür machen wir das zu lange zusammen, dass ich darauf nicht eingehen werde. Ricky, wie kann ich denn hier in den Chat aufrufen? Der ist auf dem Laptop, aber scheiß auf den Chat. Ich weiß jetzt auch nicht, wie du den aufrufen kannst. So, ich bin ja jetzt. Ich habe ein Problem. Ich hätte vorher pickeln gehen sollen. Hast du nicht so einen Stadionkumpel, den du dir ans Bein binden kannst? Was? Ja, so einen Beutel, den du dir ans Bein binden kannst. Steht noch 0-0? Jetzt gleich Verlängerung, fängt gleich an. Ich laufe gerade hier. Hallo Leute, steht noch 0-0? Alles klar. Hier sitzen Leute auf der Terrasse und trinken was und saufen. Geil. Und saufen. Das ist wie bei uns, nur ohne Terrasse. Ihr habt also eine Flasche Rum weggemacht. Was gab's denn Rum, wenn ich fragen darf? Wir haben leckeren, also wenn ich zu Gast bin, es ist ja nicht so. Ja, eben, darum frage ich. Da kommt ja was rüber, ne? Es kommt ja nicht so oft vor, dass ich zu Gast bin. Und also ich trinke ja nur Havanna Club. Nur Havanna Club. Für den Fall, dass es mal keinen Havanna Club gibt, muss ich sagen, ich war letztes Jahr auf Puerto Rico im Urlaub. Auf Bacardi kann ich mich in gewissen Sorten auch mittlerweile einigen. Der O-Card ist super. Der O-Card ist der billigste Rum, den ich kenne, den ich pur trinken kann, ohne irgendwelche Zusatzstoffe, mit Ausnahme von Eis. Nein, der geht sogar ohne Eis, meiner Meinung nach. Ja, aber wenn er kalt ist, hat er seine Vorteile. Soll ich mal irgendwo hinschiffen? Ja, genau, schiff mal genau dahin. Ach, doch, Wein geht raus. Ihr müsst jetzt leise sein, ich pinkel jetzt hier in den Baum. Die Tankstelle, wo der Ricky. Ich höre daraus nicht auf zu reden. Die Tankstelle, wo der gute Ricky jetzt übrigens hinläuft, die kenne ich zu gut. Das war die Tankstelle, wo ich im Alter von, ich glaube, 16 Jahren mal zu Gast war und mit einer Zigarette reingelaufen bin in den Tankstellen-Shop. Ja, das ist mir auch schon passiert. Weil ich nicht wusste, dass man, das war schon 15 Jahre her, weil ich nicht wusste, dass man mit einer Zigarette nicht um die Tankstelle rumlaufen sollte. Ich bin in die Tankstelle reingelaufen mit der Zigarette im Maul und die Frau, vor 15 Jahren, da war das ja noch kein Problem, da konnte man ja überall rauchen, selbst direkt neben der Tankstelle, dachte ich, aber ich habe dermaßen einen Rüffel bekommen und ich wurde ausgelacht von Freundinnen und Freunden, weil ich es mir doch erlaubt habe, in diese Tankstelle mit einer angezündeten Zigarette reinzulaufen. Pocho? Ja, bitte. Hast du das Bild gesehen von Christina? Ja, habe ich gesehen, ja. Was sagst du so? Ja, ich meine, ich bin ja auch ein Fan von osteuropäischen Frauen. Das muss man ja mal ganz klar auf den Tisch legen. Und ich habe mit Ungarn auch eine Vergangenheit. Ich war nämlich mal 3 Wochen am Plattensee. Als Prostituierte? Auch. Aber ich bin dann als... Ein blöder Sack. Nein, du musst... Weißt du, ich hatte jetzt 2 Möglichkeiten. Ich hatte jetzt die Möglichkeit, nicht anzurufen und zu sagen, ja, ich bin halt hier und gut ist. Oder ich hatte die Möglichkeit, anzurufen und einfach dir in die Stirn zu bieten. Und das tue ich ja hiermit. Und das macht ja Spaß. Wenn es mir zu bald geht, dann halte ich den Mund. Das habt ihr ja eben gut festgestellt. Na, ist es jetzt eine geile Sau oder nicht? Ja, also wenn du sagst, das Bild ist 15 Jahre alt, möchte ich sie gerne auch jetzt mal sehen. Also die sieht echt immer noch gut aus. Das bezweifle ich nicht. Das bezweifle ich nicht, aber es gibt viele schöne Frauen. Ja, natürlich. Ich habe sie alle gehabt. Ja, das bezweifle ich nicht. Soll ich mal joggen eigentlich? Ich jogge jetzt mal los. Ja. Hört man, dass es ein Jockey ist? Du sollst die Rückseite GoPro anschauen. Das wäre echt geil. Jetzt jogge ich. Soll ich mal ins Pegasus gehen? Guck mal. Ich gehe mal ins Pegasus, dass das noch offen ist. Also, ich nehme euch mal mit ins Pegasus. Wenn er nicht so impulsant wäre, hätte ich echt Angst um ihn, dass er noch eins auf die Fresse kriegt auf dem Weg. Hallo. damals. Wollte nur kurz gucken. Steht noch 0-0, oder? Wer ist besser? Er ist der Beste. Er ist, also das ist unschlagbar. Das ist einfach unschlagbar. Er ist klar, dass er, ja. Kann man gar nichts machen dagegen. Okay. Ich wollte irgendwie eigentlich zur Tankstelle. Ich bin so betrunken. Ricky. Ich habe hier jemanden noch im Ohr, der ist. Ricky, hör mir doch mal zu. Ja, ich höre dir zu. Geh zur Tankstelle. Geh zum Pegasus und frag nach einer Frikandel. Nach was? Einer Frikandel. Nee, das freut mich nicht. Das ist eine holländische Spezialität. Ich versuche mal noch bis zur Tankstelle zu kommen. Vielleicht komme ich nachher nochmal. Tschüss, Leute. Frikandel! Wir werden Weltmeister Deutschland. Jawohl. Wann ist ein Feierabend? Scheiße. Naja, gut. Beim Pegasus ist jetzt Feierabend. Hallo? Beim Pegasus ist jetzt Feierabend. Ja, und jetzt? Was jetzt? Ich wollte nur mal sagen. Na ja gut, der Holland ist auch Feierabend. Die spielen ja schon. So, soll ich noch in meinem Kaffee? Also Leute, jetzt bin ich jetzt hier gleich beim Kaffee. Ich kann es doch nicht lesen, aber. Kaffee ist toll. Im Black Tea. Kaffee Black Tea. Da gehe ich jetzt das nächste hin. Oh, ich hoffe, man muss ja investigativ sein. Hört ihr mich noch? Ja, wir hören dich bestens. Hey Leute, steht's noch 0-0? Wer ist denn besser? Holland. Frag nach einer Frikandel. Die Frikandel des Grauens. Ich hab noch jemanden im Ohr, der telefoniert mit mir. Was hast du? Ich bin für Costa Rica, auf jeden Fall. Ricky, hör mir mal kurz zu. Ja, Tobi. Ja. Siehst du den Bildschirm? Ich sehe den Bildschirm, ja. Was für eine Zeit wird da gerade angezeigt? 94. Minute und 30 Sekunden. Alter, die sind uns 40 Sekunden im Voraus. Wir sind 30 Sekunden hinterher. Ja, ich nicht. Ich gehe mal zur Tankstelle. Ich komme nachher mal. Riesenchance. Deutschland, okay. Also hier ist auch die Meinung, Deutschland wird Weltmeister. Ich laufe mal weiter. Ist es Sabine Sauer, der was da gerade unterwegs ist? Ja, furchtbar. Ich jogge weiter, Leute. Über die Brücke jetzt. Jetzt über die Bahnbrücke. Über die Bahnbrücke, Leute. Ich kann nicht mehr. Ich hab auf. Ich denke, mich ist alles schon gesoffen. Tobi! Ricardo, wie sieht's aus? Hier steht ein Zug. Wo? Nach nirgendwo. Nach unter der Bahnbrücke. Dann lauf dran vorbei. Wo ist die Tankstelle? Die Tankstelle? Die Trinkstelle. Trinkhalle. Ja, bin ich noch leicht behaftet, weißt du? Ja, das kommt vor. Das kommt vor. Warte mal kurz, ich kann immer. Hey Leute, wie steht's denn? Ich auch nicht. Wir haben alle keine Ahnung. Potscher, du musst dir vorstellen, aber Deutschland, der Weltmeister, wa? Potscher, du musst dir vorstellen, der rennt gerade. Ja. Da rennt gerade einer durch einen See, durch ein Dorf mit ungefähr 6.500 Einwohnern, nur in kurzer Hose bekleidet und Flipflops und rennt von einer Kneipe zur anderen und schreit: Leute, wie steht's denn? Jetzt stell dir mal vor, du hast heute Nachtdienst, Spätdienst, dich interessiert Fußball ein Scheißdreck und da kommt irgendeiner, du musst den ganzen Abend schon irgendwie zuerst Argentinien gegen Belgien ertragen, danach Holland gegen Costa Rica. Es ist dir scheißegal und dann kommt einer mit wappeliger Haut angerannt in sein A6 Turnschuhen, nur mit einer kurzen Hose, mit einer rot-weiß karierten und schreit: Hey, wie steht's denn? Und wer ist besser? Wappelige Haut? Wappelige Haut? Das alles. Ich glaub, du hackst. Das ist alles, was du dir merken konntest von allem, was ich erzählt habe. Wabbelige Haut. Ich bringe es von Eisenbahnbrücke. Aber bring erst den Wodka bei dem Smulder vorbei. Tobi, ich kann vermelden, ich habe die Tankstelle voll im Blick. Hey, Tankstelle, ich bin auf dem Weg. Wie steht's denn, fragst du? 0-0. Ach so. Pocho? Ja, bitte. Vermisst du manchmal auch die vier Ecken? Nee, warte mal. Die vier Non... Nee, die Non-Pizzi-Zeit. Vermisst du manchmal auch die vier Non-Pizzi-Zeit? Ich gucke ja auch kein Wrestling mehr, nur noch so teilweise im Moment. Von daher wäre es schwer, darüber also sehr viel zu sprechen. Ich finde das so schade, dass der Chris uns immer hängen lässt. Ach, Ricky. Der könnte sich ja auch mal Mühe geben, Mann. Ey. Wir geben uns voll Mühe, wir sind immer da und telefonieren mit dem. Glaubst du eigentlich, dass das arbeitslos ist? Wie kann man denn so viel Zeit haben als arbeitender Mensch? Das geht ja gar nicht. Der muss ja arbeitslos sein, mal ganz ehrlich jetzt. Ach, Ricky, lauf doch, guck doch erstmal. Wie leuchtet denn die Tankstelle? Welche Marke ist es denn? Ich hab's ja eben schon gefragt. Das ist eine Shell. Eine Shell? Tobi? Ja, Ricardo? Brauchst du eigentlich auch noch was von der Tanke? Ich hab eine Flasche Wodka hier, ich muss nur irgendwas zum Mixen herbringen. Na was denn, Alter? Lass uns die Fresse auf, Alter. Was? Du kannst auch eine Tiefkühlpizza mitbringen, die gibt's bei der Shell-Tankstelle auch. Obwohl, wenn ich dem Podcast sagen würde, dass wir das Sky-Wodka da haben, dann würde er auch sagen, Leute, warum rennt ihr irgendwie durch ein 6.500 Seelendorf? Ihr habt Sky-Wodka da, den trinken wir pur, das Zeug. Ja, eben. Ja, ich habe den Muschel. 40.000 Einwohner. Ja, im Umkreis von ganz Baden-Württemberg vielleicht. Jetzt pass mal auf, Tobi. Ich bin jetzt bei der Tankstelle. Ich muss jetzt wissen, möchtest du noch irgendwas haben? Ich bringe mir jetzt sonst zwei Flaschen Jack Red Bull mit, sonst nichts. Nogger. Ich brauche. Du bekommst keinen Alkohol mehr. Wir haben nur noch eine Flasche Wodka da. Also entweder bringst du. Ja, Alter, ich frage dich doch, ob du noch Red Bull oder irgendwas brauchst, kann. Ja, bring einfach eine Flasche Big Pump oder zwei Flaschen mit. Das ist billig und das knallt genauso. Jetzt ist eh egal. Was für ein Zeug soll ich mitbringen? Big Pump. Was ist das für ein Scheiß? Big Papa Pump. Das ist Red Bull für Arme. Ich habe jetzt einfach eine Tür aufgemacht, aber das war die Haustür. So. Also es gibt ja Red Bull mit einer großen Flasche oder was? Ja, genau, Big Pump heißt der. Es gibt, bringt doch mal einen Rockstar mit. Irgendwas, was man mit Wodka mischen kann. Rockstar. Ist doch wurscht. Frag den Chris. Ey, da geht mir jetzt am Arsch vorbei. Pocho, ich stehe jetzt hier am Regal. Was soll ich mit? Ich kann dir mal sagen, also es geht oben los mit Rockstar, dann kommt Monster, unten drunter ist Red Bull. Und der Monster Grün geht. Monster Grün. Tobi, was brauchst du? Ist egal. Powerade würde ich auch trinken. Powerade, das gibt's nicht. Das ist für mich fürs Training. Ich nehme jetzt drei Monster mit, okay? Vollkommen ausreichend. Ey, du musst nur noch die Hälfte von der Pizza bezahlen, weil ich glaube ja auch nicht abhängen. Hi. Kannst du für eine Pizza gehabt? Wie steht's denn? Fragt er das gerade uns? Weißt du das? Okay, mach nicht. Du bist nicht so der Fußballfan. Das verstehe ich. Was ist denn der Preis? So, habe ich. Mehr habe ich nicht. Achso, mein Schlüssel. Wie kommt denn der hier her? Nein, ich weiß. Ich bin ja jetzt ja gerade vom Pegasus bis hierher gelaufen. Kennst du Pegasus? Es ist da unten in Wendlingen hinter der Brücke. Und jetzt laufe ich wieder zurück. Hast du eine Tüte oder sowas? Nee, ich meine, was zum Kiffen. Alter, wenn er das noch organisieren könnte, dann wäre er echt der Größte. Dann wäre er mein Held. Dann, scheißegal, was jetzt noch kommt. Ich habe noch jemanden am Moor. Sorry. Sorry. Frag ihn, wie stark das Zeug ist, was er hat. Nach der Frikandel. Frag ihn nach der Frikandel. Ja. Ey, braucht ihr jetzt noch irgendwas, oder was? Frikandel mit Ketchup und Mayo. Ja, und ehrlich, also was? Zwiebeln. Oh, Zwiebeln, ganz wichtig. Hab ich ganz vergessen. Also, ich habe zwei Möglichkeiten. Entweder ich laufe unter der Eisenbahn durch oder über die Brücke. Was wollt ihr? Unter der Bahn. Lieber drunter wie drüber. Ich habe noch eine extra Tüte gekriegt. Soll ich da mal reinkacken? Nein, du sollst ja rauchen. Das kann ich dir dann zeigen, Tobi. Wo ist eigentlich dieser scheiß Chat? Ich finde diesen Chat nicht. Ich hab das ja furchtbar. Tobi, das muss was hältst du davon, wenn wir nachher. Sein. Tobi, was hältst du davon, wenn wir nachher noch ein. Ja, Potscho, was du nicht weißt, vom Tobi liegen ein iPhone, ein iMac und ein Apple. Wie heißt das? Riesenchance für Holland! Riesenchance für Holland, die Robben verkackt! Sag mal, Tobi, wenn wir nachher noch ein bisschen durch die Gegend spazieren? Nein, Ricardo, wir trinken ich noch ein paar. Ich habe 10 Euro bezahlt für den Scheiß hier. Ja, ist selber schuld. Hättest du vorgesorgt, müsstest du nicht zur Tankstelle gehen abends um 12. Was habt ihr denn für eine Pizza gehabt? Als ich gerade rausgegangen bin, dann kam eine geile Frau rein. Ja, gemischt, Pocho, gemischt. Gemischt, okay. Partypizza mit 4 verschiedenen Sachen. Partypizza, yeah. Ja. Pocho, was würdest du sagen, wenn du verheiratet wärst? Oh Gott, stell dir mal vor, du bist verheiratet und hast ein Kind. Nur mal hypothetisch angenommen, du bist verheiratet und hast ein Kind, bist in New York und eine Alte will mit dir vögeln. Würdest du sie ficken oder nicht? Wo ist denn deine Frau währenddessen? Sie ist 8000 Kilometer weit entfernt von mir. Ja, dann let's go. Aber das ist nur meine Meinung. Also von daher. Ja. So deswegen bin ich auch wahrscheinlich Single und du bist verheiratet. Ey, nee, ich habe mich natürlich fürs Richtige entschieden. Das ist weißt du, ich muss mal ganz ehrlich sagen, letzte Nacht, nee, Sonntagnacht, lauf gerade durch eine Unterführung durch übrigens. Durch Unterföhringen, glaube ich, dadurch. Vor einer Woche habe ich ja meine Frau zum Bahnhof gefahren, nee, zum Flughafen hat mir das wohl Flugzeug gestartet, und bin dann nach Stuttgart gefahren, um mir da so ein bisschen die Mädels anzugucken. Sind geile dabei. Tobi, können wir nicht nachher noch nach Stuttgart gehen? Na klar, ich will auf jeden Fall zu Lolita. Tobi, hast du noch nie deine Freundin betrogen? Nö, bis heute Abend noch nicht. Ich auch noch nicht. Ich auch noch nie. Würde ich nie drauf kommen auf so einen Scheiß. Du hast meine Karre auch noch nie betrogen. Das ist gut. Also jetzt weiß ich gerade gar nicht, wie es steht. Frag mal. 5-1? Klingel doch einfach mal. Ich gehe jetzt nochmal zum Pegasus. Da lasse ich mich auf nichts ein. Die wissen, wie es steht. Frag mal. Ich wollte eben schon Feierabend machen. Dann gehe ich zu dem Kaffee irgendwas. Tobi, wir müssen nachher nach Stuttgart laufen irgendwie. Laufen? Oh ja, klar, natürlich. Warum nicht? Sind wahrscheinlich nur 2-3 Kilometer, ne? Ja, ich glaube so 8, nein, ich glaube 34 oder so. Ja, gut, herrlich. Wäre also so, wie wenn ich von hier nach Düsseldorf laufe. Na, Pocho, wie findest du das eigentlich, dass der Chris vor einem Jahr zu dir gesagt hat, hey, wir gucken uns zusammen den Supercup an in Gladbach? Und dann nicht mal gekommen ist. Ach, wirklich nicht. Aber bin ich doch auch traurig. Das macht man doch nicht. Das ist mir doch alles viel zu anstrengend, mich über irgendwas hier zu, ne? Guck mal mit dem Berlin-Ding, ey. Dann haben wir die Chance, nach Berlin zu gehen und Akkreditierung zu bekommen. Und dann kommt so ein Scheiß mit der Hochzeit. Ja, da kann er doch nichts für. Da war er doch nur wirklich. Ach ja. Scheiße, Hochzeit da. Alter, jetzt mal ehrlich, Dana White oder Hochzeit? Ja. Der Ballade. Ich habe beide noch nicht so oft mitgemacht. Hier sitzen Leute draußen auf der Straße. Das finde ich total schön. Ich finde die wohnen da, du Idiot. Die haben kein Zuhause. Du Idiot, habe ich gesagt. Zu Hause. Ja, genau, die Straße. Du weißt schon, dass ich gleich wieder zu Hause bin. Dann gibt es erstmal, also hau ich dir mit so einer Dose in die Fresse. Mir egal, Hauptsache, sie füllt vorher mein Glas. So, jetzt bin ich wieder beim Kaffee. Beim Kaffee Black. El Pocho, bist du eigentlich, ich muss noch fragen, bist du eigentlich beim Aldi oder beim Lidl? Beim Aldi. Im Aldi. Mhm. Okay. Ich war mir nicht mehr so ganz sicher, weil wir seit ein paar immer Wochen. Immer noch 0-0. Und wie lang schon? 12 Jahre. Es ist Halbzeit hier gerade. Also Halbzeit in der Verlängerung. Ich komme nach Hause jetzt. Ja, wirklich. Ich freue mich. So wie du bist, viel zu unbetrunken. Ja, ich warte halt auf meinen Stoff. Ich komme ja nicht weg von diesem scheiß Computer mit diesem Stöpsel im Ohr. Im Kühlschrank steht eine ganze Flasche Sky Wodka und ich stehe hier. Ich gehe nur noch kurz ins Pegasus, okay? Ja, du willst ja nur kurz ins Eros gehen, das weiß ich schon. Und kurz von Lolita, die auch einmal den Eros zeigen lassen. Ich würde mir von Christina, ich habe ja mit der mal bei Skype so. Ach, ist ja wirklich alles. Ja, wenn du meinst. Warte mal, ich bin jetzt wieder beim Pegasus. So 0-0? 0-0. Aber ihr habt jetzt zu, wa? Oh, scheiße. Ich frage mal, kann man denn noch Fußball gucken? Weiß auch nicht, wa? Ich weiß gar nicht, wo ich hin. Nee, da möchte ich nicht hin. Ich habe das Gefühl, da bin ich nicht willkommen. Verstehst du, wa? Ja, gut, ich laufe weiter, wa? Hey, bleib mir gut zu uns. Das sind keine Amerikaner, du Idiot. Sag doch einfach, schönen Abend noch, du Vollpfosten. Ich habe mir auch seinen ganzen Geist angeguckt. Ich glaube, der schickt jetzt eine Drohne auf mich. Also die Polizei einfach. Ihr röhrender Golf. Wie steht's denn? Wisst ihr das? Ein röhrender Golf. Keiner weiß, ich sehe jetzt einen Golf 2 Fire on Ice vor mir. Nein, das ist ein Baujahr 91. Mein erstes Auto war übrigens ein Golf 2 mit Jetta-Front. Das war ein tolles Auto. Das ist ein Golf 3. Oh. Ja, Golf 3 ist ja schon Hipster. Tobi, weißt du noch, dass ich auch mal einen Golf 3 hatte? Einen roten, ich weiß. Er hat einen Unfall damit gehabt. Dann war er kaputt danach. Weil er nichts mehr. War ein schöner Golf. Er hat nichts ausgehalten. Wie fandst du es eigentlich, dass ich Stefans Freundin gefickt habe? Nein, sie hat dir nur einen runtergeholt, oder? Stimmt, die hat mir nur einen runtergeholt. Verwechsel ich immer. Aber parallel dazu hat sie sich vom Stefan ficken lassen und ist danach mit ihm zusammengekommen. Ja, aber sie hat sich von mir ins Gesicht ficken lassen. Ja, kannst du heute noch damit prahlen? Nee, nicht so sehr. Die hat ja so ein Mondgesicht gehabt. Das war einfach nur so. Es war unverfehlbar, ich weiß. Ey, bist du eigentlich der Meinung? Ich bin ja der Meinung, ich hätte Stefanie Habermann ficken können. Und hab's verpasst den Moment. Wenn es so sein sollte, dann war es der größte Epic Fail deines Lebens, weil diese Chance wirst du nie wieder kriegen. Die ist mir immer zum Knutschhügel gefahren. Ständig. Ich habe mich mit ihr mehrfach alleine getroffen. Und immer wieder hat sie mich zu irgendeinem scheiß Knutschhügel gelockt. Und ich dachte, nee, die ist ja mit dem Franco zusammen. Aber mal ganz ohne Scheiß. Bist du nicht der Meinung, wenn eine Frau mit dir immer zu so einem Hügel fährt, wo man dann ganz Nürtingen oder weiß der Zukunft was unter einem sieht, dass die dich. Die will ficken. Das kann er nicht. Ich kann er mit dir nicht hin, um über irgendwas anderes zu reden. Naja, ich meine, ich vergleiche das mal damit. Du gehst in einen Stripclub und eine Stripperin geht mit dir in einem Privateck und sagt dir, hey, umsonst ficke ich mit dir, hier vor allem. Schönen Dank. Ja. Jetzt habe ich halt das Problem, dass ich damals nicht gemacht habe und ich bin der Meinung, dass ich hätte damals machen können. Lolita wollte mich damals auch ficken. Ich war nur zu betrunken. Ah, du bist auch so eine arme Sau. Ja. Hast du so Momente auch mal durchlebt? Ich habe nur positive Momente erlebt. Einer der wenigen Menschen. Ich habe nur... Sind die Bullen. Warte mal, ich muss mal wegrennen. Ich komme nicht vor den Zwei. Das ist eben gesagt. Ja, du darfst weg. Du, Potto, hast du schon mal jemanden gefickt? Das hast du im Nachhinein bereut dann? Ja, wer hat das denn nicht? Ich nicht. Also ja, gut, dann war die Auswahl vielleicht noch nicht so groß. Ich habe eine Auswahl, bin zufrieden. Ja, siehst du, okay. Aber ich laufe ja bei den Jungs vorbei, die gucken, glaube ich, Fußball auf der Terrasse. Steht doch 0-0? Alles klar, 0-0 steht's noch, Leute. Wir gucken so viele Leute auf der Terrasse Fernsehen. Das ist echt schade, dass man sich selber auf der Terrasse setzt und Fernsehen guckt. Da vorne steht ein Auto und hat die Tür. Tobi, hier ist mehr los, als du dir vorstellen kannst. Es ist Weltmeisterschaft. Überall. Es ist WM. Weltmeisterschaft ist der Blockbuster. Ne? Ja. Das ist unfassbar. Wie, egal, welches Spiel. Wie ist denn das Wetter bei euch, Pocho? Schwül, warm. Also. Aber auf jeden Fall trocken. Nee, heute Abend hat es sehr geregnet. Ja, würdest du es draußen hocken, wenn du die Chance hättest? Um ehrlich zu sein, nicht. Ja, okay, dann sind wir doch im Süden doch besser. Ja, gesagt, ich habe meinen Schlüssel habe ich da in dieselbe Tasche gesteckt wie mein Telefon. Das hat natürlich zur Folge, dass das ein bisschen verkratzt ist, oder? Oh. Wie sollte es solchen Schlüssel nicht verkratzt sein? Du hast doch jetzt 5C, oder? 5C habe ich da heute. Ja, das dürfen wir nicht durch den Schlüssel zerkratzen. Das tut weh. Ich komme jetzt. Ja, ich bin hier und warte halt auf irgendjemanden. Komm halt. Es ist alles da. Ich habe eine Tüte voll Monster. Wie heißt denn diese Party, du mit Dreckschwein? Ich? Bin ja halb auf der Straße. Ja gut, Wendlingen gehört mir, mein Freund. Ja, ich war auch ein Bitch, ey. Du hast doch so ein Schild vorne, ne? Arzt im Einsatz, ne? Sie wünschen, weißt du, was das für ein Auto hat? Sie wünschen, wir spielen. Weißt du, was das für ein Auto hat? Wer heißt du? Pocho, weißt du, was das für ein Auto hat? Ja, Mustang, hast du doch eben gesagt. Das ist fucking Batmobile, Alter. Batmobile. Aber in Grau. Ich bin zu alt für Batman. Ein Batmobile. Bestehst du? Wen fragst du das jetzt? Ja, also die sind nicht in der Leitung. Im Tor hättest du sicher mitbekommen. Also ich muss wirklich sagen, ich kaufe mir wirklich ein Costa Rica Trikot, wenn die Holländer rausschmeißen. Also das ist. Du musst ja. Ja, ich muss, ja. Oh, da klingelt's. Das kann ja nur der Pizzaservice sein. Muss ich jetzt aufmachen? Hast du keinen Schlüssel? Ja, ich habe einen Schlüssel, Alter. Ich habe einen Schlüssel für alle. Auch zu meinem Herzen. Oh, da kommt er. Oh, ich hör mich doppelt. Yeah, ich hör mich doppelt. Ich hör mich doppelt. Ich hör mich doppelt. Ich hör mich doppelt. Yeah, what's going on? So, können wir das hier mal ausstecken? Du alte Drecksau. Was bringst du denn das zu mir? Du musst wichsen. Immer her, den Scheiß. Oh. Pocho! Yeah. Yeah, yeah, I'm back in town, motherfucker! Was ist denn los mit dem Chris und dir? Krieg im Asyl? So, was machst du eigentlich hier, Tobi? Pocho? Ja. Jetzt mal ganz ehrlich. Diese Tobi und Ricky Shows. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich da mein Gesicht verliere. Mein Journalist. Du musst das differenzieren. Du musst das mal so sehen. Jemand, der das vielleicht zum ersten Mal hört, der muss eingewiesen werden. Aber der hält halt daran fest und denkt ja, dann hörst du nochmal rein. Wenn er dann aber nochmal das hört, dass es so ist, dann entscheidet er sich ja irgendwo dazu zu hören und dann gibt er ja seine Meinung dazu ab. Ich war jetzt gerade beim Pegasus und muss dir sagen, beim Pegasus ist jetzt zu. Ja, aber warum? Das ist die Frage. Ich bin gejoggt die Hälfte der Strecke ohne Erfolg. Klopft. Nee, ich habe Jogging-Schuhe angezogen. Ist echt so. Sag mal, ich muss den Tobi irgendwie überreden, dass der mit mir nachher da joggt. Irgendwie nach Stuttgart oder so. Meinst du nicht, dass er so ein Stückchen weit? Ich will Christina nochmal ficken. Ja, aber dann will doch. Ja, aber das ist die in Stuttgart vor Ort, ja? Nee, die ist in Kanada. Ja, dann könnte es mal ein bisschen weiterer Lauf werden. Das Ding ist ja, Christina und ich schreiben regelmäßig auf Twitter. Ja, aber du weißt doch, du musst doch auch wissen, dass Schreiben und in die Tat umsetzen völlig zwei Paar Schuhe. Pass mal auf, die hat zu mir geschrieben, sie würde sich wünschen, mit mir nochmal Sex zu haben. Da habe ich gesagt, hallo, ich habe ein Kind, habe ich ihr dann geschrieben. Ich habe ein Kind und eine Frau. Und hat sie gesagt, sie hat immer auf mich gewartet. Was sagst du so einer Frau? Es ist ein schlechter Freifahrtschein zu haben, aber ihn in die Tat umzusetzen, ist das Zweite, was du machen musst. Nee, ich würde sie auch nicht ficken, ganz ehrlich. Ja, siehst du, also. Dann gibt es doch gar keine Stoßrichtung der Diskussion. Es geht nicht. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich keinen Bock hätte, sie zu ficken oder so, aber es gibt halt so eine moralische Verpflichtung, dass du kannst nicht... Ja, du bist ja auch eingegangen, da fällt es dich ja auch richtig. Ja, hast schon recht. Ja, ich schreibe mal Maria. Was hältst du eigentlich von Maria? Vom Mopscast meinst du? Ja. Super. Willst beide. Du die ficken? Du, hör mal, ich bin nicht so wederlich. Ja, shocking Fragen, shocking Antwort. Kommt besser. Ich denke immer so, bei der stimmt was nicht. Ja, bei uns allen stimmt was nicht, sonst würden wir unseren Exhibitionismus ja nicht so ausleben, oder? Ja. Das tun wir ja schlussendlich. In einer gewissen Hinsicht bin ich irgendwie traurig. Ja, das ist ja auch nicht die schlechteste Stimmung, um über irgendwas zu reden. Nee, ich denke mir immer so, es ist so schade, dass man dieses Non-PG und Cult of Personality so willkürlich und leichtfertig über die Wupper gehen lassen hat. Aber andererseits denke ich mir dann wieder, ja, was war deine Wahl? Also, was hattest du für eine Wahl? Ey, Tobi, ist 0.30 Uhr, Fight Night beginnt gleich. Tobi, mix noch einen Wodka. Du musst ja mal so sehen, dass du deine Meinung doch dazu klar auch eben nochmal dargestellt hast. Und das ist ja auch völlig legitim. Aber ich möchte, dass du weißt, dass es nicht an dir liegt, sondern es geht. Das weiß ich doch, das habe ich dir doch auch oft genug gesagt. Ja, es geht mir halt immer um diese dritte Person. Ich glaube, das funktioniert nie. Drei Personen sind immer eine zu viel. Und ich finde es halt schade, dass. Also ich glaube, wenn wir uns auf das Wesentliche konzentrieren würden, sprich du und der Chris sich auf. Oh, Costa Rica hier nochmal, ey. Du und der Chris auf 4Ecken211er, ich und der Chris auf MMA Radio, dann wären das tolle Podcasts. Aber dieses, ich brauche mehr Attention, das zerstört dieses Momentum immer so ein bisschen. Weil wenn ich eins gelernt habe aus der Zeit mit dem Tobi, ist, mach das, was dir Spaß macht. Und irgendwann hat man damit aufgehört, das zu machen, was einem Spaß macht. Und man hat versucht, das zu machen, was anderen Spaß macht. Weißt du, was ich meine? Ja, na klar. Und da liegt der Knackpunkt. Und wir brauchen, glaube ich, nicht darüber zu reden, dass halt der Chris zum Beispiel schon sehr attention-mäßig. Ey, hast du jetzt was zum Saufen oder was? Gib mir mal einen Wodka oder was? Ariane Robben steht am draußen rum. Vielleicht bist du aber auch zu verbissen. Ich bin zu verbissen. Ich bin in einer gewissen Hinsicht zu verbissen, weil ich immer wieder merke, dass da Potenzial vorhanden ist, das nicht abgerufen wird. Und ich denke mir dann immer, ey, komm, ey, weißt du, am Riemen. Aber dann denke ich mir auch andererseits wieder, und ich glaube, das meinst du mit verbissen, warum am Riemen reißen? Also, es soll ja Spaß machen. Ja, natürlich, klar. Ja, aber da bin ich einfach. Das ist halt immer ein sehr, sehr schmaler Grat. Du musst dich entscheiden, Entweder machst du ein ernsthaftes Produkt, wo du wirklich was mit vermitteln willst, oder du machst ein Produkt, das dir Spaß macht und was eigentlich nur so nebenbei herläuft und was gegebenenfalls sogar mehr Audience anzieht als das Ernsthafte, was du machen willst. Das Problem bei der Sache ist immer nur, dass du irgendwie dein eigenes Alpha-Männchen-Getue, und damit meine ich mich selber auch und so weiter, in den Hintergrund stellen musst. Ich sag dir ganz ehrlich, so ein Abend wie heute mit dem Tobi und dann hier mit dem Dia und so, das ist für mich, das macht für mich so viel Spaß. Und dann zockt man, Tobi, na, zock mal nochmal eine Runde, oder? Auf jeden Fall. Er ist eben wirklich voll in den Oktagon gelaufen. Was habe ich noch nicht gesehen bei dem Spiel. Er ist wirklich voll in den Oktagon gelaufen. Was machst du jetzt? Ich muss nur das Arschloch ausziehen. Poccio sagt nichts. Keiner hört dich gerade, weil wir gerade alle. Jetzt höre ich dich. Jetzt hörst du mich? Ja. Wo bin ich denn gerade? In Wendlingen. Habe ich mal ausgezogen? Ja, du bist schon nackt. Ja, bleib einfach genauso, wie du bist. Cremst du ihn noch ein später? Bitte? Cremst du den Ricky noch ein später? Je nachdem, wenn er sich 6-7 Stunden in die Sonne legt, dann werde ich ihn erstmal vorsichtig dabei eincremen. Jetzt hat er sich erstmal an meiner Schulter angelehnt. Das passt schon. Also, das Selfie eben war sehr schön. Du hast das Selfie gepostet? Ich habe das Selfie gepostet. Ich liebe sie. Naja, mein Schatz. Es ist fast wie Böhmermann und Schulz. Böhmermann, Schulzi, weißen die? Ja, haben sie. Kennst du? Ich habe halt immer das Gefühl, Poccio, wir sind nur die. Ich höre die auch regelmäßig. Poccio, wir sind nur die Steigbügel für eine ganz andere Person. Letzte Folge großartig. Hast du die gehört? Die habe ich noch nicht gehört, aber du hast ja eben gesagt, dass es über die Onkels geht und so weiter. Und das ich als Onkel, ich kann nur sagen, es war so groß. Also ich habe selten so viel gelacht. Aber diese Onkelschwitze macht Schulz auch schon ewig. Ja, aber ich meine, Hast du irgendwas von dem Onkels Reunion mitbekommen? Ja, weil der Bruder meiner Ex-Freundin, also ihr habt das eben mal so angebracht, dass man die erste Liebe immer irgendwie noch in Erinnerung behält. Und bei mir ist es sogar so krass, dass meine, würde ich sagen, beste Freundin, meine langjährigste. Warte mal ganz kurz. Riesenchance für Costa Rica in der 117. Minute, unglaublich. Ja, erste Liebe, ja. Ja, und der nette Mann. Das ist immer noch die beste Freundin. Und die, wo waren wir jetzt dran? Ja. Mhm, genau. Das ist das Problem. Es ist Samstagabend, 12:30 und irgendwo da ein bisschen Ratsch daneben. Sonst hätte ich aber auch nicht angerufen. Das war aber genau das erste Mal bei Non-Titi angerufen. Was ist denn jetzt los, Ricardo? Was macht der für einen Scheiß? Das ist Ronda Rouseys Musik. Pocho, das ist Ronda Rousey ficken, Pocho? Ja, definitiv. Entschuldigung, ich mach's hier rein. Können wir das hier irgendwie ein bisschen anders haben? Du bist mir nee, nimmst du. Was machst du? Ich hole einen scheiß Arschloch. Alles klar. Nochmal, Pocho. Jetzt ist Ricardo wieder unterwegs. Mal gucken, wollen seine Wohnung genauso lang braucht, um zurückzukommen, wie wenn er durch sein Heimatdorf läuft. Aber, Onkels, erste Liebe. Onkels? Bitte nochmal, weiß nochmal. Erste Liebe Onkels, was für eine Verbindung gibt's da? Das Problem ist halt, das war bei uns im Dorf, war das so, das gibt's nicht. Cool. Ich bin ein bisschen voraus. Ich höre dich jetzt schon wieder, wenn der Rick wieder irgendwas in seinem scheiß Computer bestellt und ich leider ein absoluter Wurst-Nerd bin und keine Ahnung habe von Technik. Jetzt, warte mal, was macht er denn jetzt? Pocho? Ja. Jetzt, ich höre dich wieder. Erzähl weiter. Ja? Ja, ja. Es wird gleich eine große Chance noch für Holland kommen bei dir. Wo bist du denn in welcher Spielzeit? Ich bin jetzt bei 118, genau. Ich bin bei 118,52. Ach, es wird nichts passieren. Ach, das ist ja verdammt kacke. Du bist ja uns nachher auf Meter schießen um 52 Sekunden voraus. Das können wir doch abgleichen. Wie denn? Ich mach Pause bei mir im Fernsehen. Bad Reputation! Oh, was denn? Ja gut, der Pocho ist uns 50 Sekunden voraus. Da war gerade ein Pfostenschuss für Holland. Wenn der ein Tor gefallen wäre, hätte es der Pocho bestimmt gesagt. Ich bin so dermaßen deprimiert, dass ich hinten dran bin in dem Fall, weil ich sowas nicht gewohnt bin. Ich bin nie der was hinten hinhalten. Ich bin immer noch aktiv. Ich bin nie der passiv, wenn es um mich geht. Pocho, ich möchte, dass du weißt, ich liebe dich. Ja. Wieso haben wir jetzt eigentlich sehr großartig verschiedene Stöpsel? Und ja, guck mal, Alter, so geht's. Ja so großartig. Geht's, meiner Fucker. Ist ja großartig. Pocho, meinst du wirklich, ich bin zu verbissen? Ja. Okay, ich verstehe das. Ich finde, mir ist es mehr wert, wenn einer das mal auf den Punkt bringt, so wie du jetzt, als wie wenn einer mir ständig irgendwas erzählt, was ich nicht hören will. Gut, das ist ja jeder meint eigene Meinung. Nein. Nur, weil du bist dann immer, du sagst auf der einen Seite, dass du etwas lockerer angehen willst, aber an der anderen Seite bist du der Perfektionist. Und das weißt du selber auch. Ja, ja. Ja, leck mich am Arsch, oder was? Was war das? Das ist mir total egal. Nein, das ist nicht leck mich am Arsch. Der Pocho hat recht, aber guck mal, Pocho, du bist doch auch der Meinung, dass der Chris... Oh, das ist der Chris, diese Chris-Geschichte. Ja, mich ärgert das immer so. Ist der Chris denn noch irgendwie online? Kann man den irgendwie noch erreichen? Warte mal, ich rufe mal an, okay? Ja, ich habe mit Chris, glaube ich, auch schon seit Dortmund gegen Real Madrid nicht mehr mich kommunikativ auseinandergesetzt. Haben wir einen Live-Zuhörer? Ja, wir haben noch 25 Live-Zuhörer. 25, das sind 24 mehr wie einer, wie bei unserer ersten Show. Er geht nicht ans Telefon, er möchte nicht mit uns reden. Ja, aber klar, hallo, es geht um V-Box von 01. Ja, ich find's so schade halt. So. Pocho, mir ist wirklich so... Geh doch mal entspannt an die Sache ran. Das denke ich doch auch, ist doch wurscht, echt. Du bist doch sonst auch tief und entspannt. Dann weißt du jetzt auch mal. Meinst du, ich bin die Ronda Rousey? Oh, jetzt kommt ein anderer Torwart. Was geht denn da ab? Wechselt Holland gerade sein Torwart aus? Guck mal, ich zieh mir jetzt die Hose aus. Nein. Nein. Okay, lass es. Okay. Die Hose. Alles ja, aber die Unterhose nicht. Okay, dann die Socken. Aber so, Ja. Jetzt sind wir gleich beim Elfmeterschießen, dann müssen wir gleich mal die Zeiten abgleichen. Dann mache ich gleich mal Pause. Ja, das ist ja, glaube ich, gar keine schlechte Idee, weil also bei uns, läuft, bei uns läuft Tim Krul gerade. Ich bin gerade gewaschen. Lecker. Ist da, ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, ist das nicht unfassbar, dass dieses Spiel ins Elfmeterschießen geht nach einem 0:0? Nach einem Torschussfeldes von ungefähr 29:4 oder so. Ich das Geile ist, ich dachte, wir spielen ja noch ein bisschen. Pocho, wie ist denn eigentlich die Qualität, wenn wir da spielen? Super, super. Da, super. Ja, okay. Das war auch klasse mit dem, ich habe den Podcast halt nebenbei laufen lassen. Und das funktioniert wunderbar. Also da bräuchst du noch nicht mal theoretisch einen Voice-Over, da könntest du das als Tonspur benutzen, wenn du das auch mit aufnehmen könntest. Liebe Zuhörer, ich möchte an dieser Stelle auch noch mal eins loswerden. Ist Geronimo noch dabei? Ich möchte, weiß ich nicht, aber ich möchte eins loswerden. Ob wir wie früher 400 Hörer haben, oh, es gibt Elfmeterschießen, oder wie jetzt, keine Ahnung, 100 oder so, ist mir scheißegal. Ich liebe jeden verdammten Hörer. Ich liebe sie alle! Ja. Ja. Übrigens, Pocho, wir haben 700 Abonnenten bei MMA Radio Fit Workout Beat. 700! What? Ja, da höre ich sogar rein. Und ich höre so Musik eigentlich gar nicht. Aber ich würde Christina, glaube ich, nochmal ficken. Pocho, wen möchten wir jetzt als Halbfinale, wen möchte Argentinien als Halbfinale gehen? Wen möchten wir als Halbfinale gehen mit Argentinien? Ich glaube, dass egal wer da weiterkommt, einen ziemlichen Kraftakt hinter sich hat. Und das ist ausschlaggebend, glaube ich. Willst du jetzt mit dem Philipp sprechen? Aber es, Tobi? Ist, ja, wenn er rangeht. Aber es ist Samstag und die haben noch Zeit bis Mittwoch. Ich glaube, dass sich Costa Rica mehr geschont hat, weil Holland offensiver gespielt hat, würde ich mal jetzt behaupten. Aber ja, aber das ist halt auch ihre Art. Ja, also ganz ehrlich. Wenn mir jemand vor der WM gesagt hätte, dass Deutschland gegen Brasilien und Argentinien gegen Holland im Halbfinale gegeneinander spielen, hätte ich gesagt, okay, unterschreibe ich, will ich genau so sehen. Ja, ja. Aber jetzt Deutschland gegen Brasilien und Argentinien gegen Costa Rica, da allein schon die Tatsache, drei südamerikanische Mannschaften. Wer ist denn das? Die will ich aber auch ficken. Vor allem wäre es jetzt schade für Holland. Weil Holland gut, aber du musst sehen, dass das Holland es auch verpasst hat, das Tor zu machen. Und Fußball bleibt nur halt ein Ergebnissport. Ja schon, aber Costa Rica hat nicht mal versucht, ein Tor zu schießen, so richtig. Ja gut, das ist aber, damit ist Chelsea sogar Champions League wieder geworden. Ja, und Griechenland Europameister, ich weiß ja, schon. Ne? Aber das hat uns allen nicht gefallen. Nee, aber ich habe ja auch, wie gesagt, in der ersten Aufgabe gesagt, das, was Costa Rica in letzter Zeit gezeigt hat, war nicht so schlecht. Und das bestätigt sich jetzt weiterhin. Du hast schon vor dem ersten Spieltag gesagt, dass Costa Rica weiterkommt in der Gruppe? Ja. Ja, hat er gesagt. Aber, aber ich mache extra für Holland jetzt noch eine Musik. Ja, jetzt kommen wir zu unseren großen. Wenn irgendwas. Und allererst geht kein Kind, die hier aufgetreten ist, mit leeren Händen. Pocho, hörst du mich? Ja, ich höre dich. Wenn irgendwas Extremes passiert und du sagst, genau hier wäre die Möglichkeit, Pause zu machen, ja, dann sagst du mir, was das ist, und dann sage ich dir, jetzt. Und dann kannst du auf Start quasi auf Weiter drücken und dann sind wir gleich. Wir bringen vor der Mini-Playback-Show. Ich schaue mir gerade auf einem Bildschirm geil an, wie sich irgendwelche Holländer gegenseitig streicheln und auf dem anderen Bildschirm, wie Mareike Mercados mit kleinen Kindern feiert. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, ganz ehrlich. Sieger und gleichzeitig gewinnen kann. Hallo, aber hallo, hier kommt jeder, der was kann, auch dran. Hättet ihr auch Mareike Amado mal gern gefügelt? Nein, die war immer schon zu alt. Oh, mit 14 aber schon. Ich hätte sie gefickt. Mit 14 oder mit 5, wo ich masturbieren angefangen habe, da habe ich mir auch schon. Nein. Hättest du nicht Pocho Mareike Amado gefickt? Du bist Jahre 81, Pocho. Ja, richtig. Ich hätte Mareike Amado sofort gefickt. Also Mitte der 90er, da war ich schon, da war die Anfang, Johann Cruyff und da war die Anfang 40, da war das schon ein feines Mädchen. Ich habe den Penis dabei, Herr Dier. Guck mal. Ja, okay, ja kenne ich den Penis. Habe ich schon ein paar Mal gesehen. Ja, und Stiepel an. Können wir mal ein Foto machen? Pocho, wir sind immer noch dabei. Du musst sagen, wenn du... Oh, der Torwart küsst gleich den Ball in einer Zeitlupe. Mega Torwart. Der holländische Torwart mit der Nummer 23. Ich bin dafür, dass wir jetzt nochmal ein Rematch machen. Jetzt, dann drückst du auf Start. Lyoto Machida gegen Ronda Rousey. Ronda Rousey. Ricardo, überbrück mal. Solange oh, die holländischen Frauen sind so geile Schlampen, ey. Generell, also selbst die brasilianischen Mädchen mit Belgien. Kannst du mal was zum Trinken machen, bitte? Feine Mädchen. Das ist mein Getränk, ist alle. Ja, er muss ja erstmal abstimmen hier. Also pass mal auf, wir gehen nachher kommt schon Zeit, nach Stuttgart. Diese, ja, das kommt in der Zeit. Okay, wenn in dem, wo bist du denn mit deiner Pause? Direkt am Anfang der Zeiten. Okay. Ich sag dir, wenn die Zeitlupe kommt und dann, wenn der Kuss kommt, okay? Ja, wenn okay. Der, wenn jetzt, der jetzt kommt der Kuss, Kuss, Kuss, Kuss, Kuss, Kuss! Ja. Okay, jetzt geht's weiter. Jetzt sehe ich einen Torwart. Ja, der Torwart geht auf die Kamera. Ja, genau. Hervorragend. Toll, ne? Wunder der Technik. Alle, die jetzt live zuhören, die sind uns jetzt natürlich leicht voraus, aber das ist ja schade drum. Für die. Was kommt denn jetzt? Chicago Bulls Intro. Spannung, Alter. Spannung! Awesome! Awesome, baby, awesome! Oh, das Fire Beast sieht auch schon sehr angeschlagen aus. Das stimmt, ja. Also, ich muss erst noch mal gucken, ob die Frisur sitzt. Welche Frisur? Vom Trainer der Costa Rica. Ja gut, ich sehe jetzt gerade den Torwart von... Den Torwart von Costa Rica. Jetzt sehe ich beide. Ja, genau. Alle drei mit Schiedsrichter. Jetzt. Okay. Aber der Torwart von Costa Rica hat auch schon eine geile Optik, muss man sagen. Ne? Ja, und ich... Die Frage ist, ob die Taktik von Holland aufgeht, dass sie jetzt den Torwart-Killer quasi eingewechselt haben. Sie haben den Killer eingewechselt, den Elfmeter-Killer. Nürnberg wurde 2007 Pokalsieger, weil sie im Viertel und Halb, Achtel und Viertelfinale okay, jetzt jeweils, Leute. Die knien. Den Torwart eingewechselt haben in der 118. Minute und der Torwart jedes Mal der Elfmeter-Killer wurde. Mal schauen, ob die Taktik von Holland jetzt genauso aufgeht. Wir sind alle gespannt. Costa Rica fängt das Elfmeterschießen an. Im Viertelfinale. Costa Rica gegen Holland. Beim Stand von 0-0. Jetzt kommt der Erste. Und er verwandelt. Der Mann von Costa Rica steht 1-0 für Costa Rica. Aber der Torwart war in der Richtung. Wie groß ist dieser Torwart? War ich da 50? Wow. Die Spannung ist greifbar. Ich glaube, gegen den Torwart musst du dermaßen platziert schießen, weil ja. wenn er die Ecke ahndet, dann hat er den Ball. Nächster Elfmeter. Wenn er einigermaßen unplatziert ist. Van Persie schießt den Elfmeter. Oh. Doch, der schießt den gegen die Latte. Ich glaube, dass er verschießt. Ja. Aber das darf nicht sein. Oh, aber er hat Angst. Oh! Haarscharf! Und der General, der feiert. War doch. War doch viel Qualität. Also von Persien wäre eigentlich auch ein Mann für den letzten Schützen. Wäre ein Mann für den letzten Schützen und wäre irgendwie. Aber auch wichtig, dass der Erste reingeht. Nachdem der nächste Elfmeter für Costa Rica. Costa Rica hofft auf Arjen Robben. Oh. Mal schauen, ob Robben die Eier hat zu schießen. Glaub schon. Oh, Held! Unfassbar! Ausgerechnet die Nummer 10, der Spieler dieser Weltmeisterschaft, Hans-Jürg Klopp, stillt seinen Mann nicht! Er verwandelt den Elfmeter nicht! Was ist denn hier los? Meine Fresse! Und als nächstes, meine lieben Zuschauer, als nächstes steht Arjen Robben auf dem Podest und schießt! Tor! Ausgerechnet Arjen Robben, der dreckige Müssack aus Holland! Ja, der hat die Passbar. Aber genau so muss den Elfmeter schießen. Das ist natürlich jetzt schwierig für den Jungen. Also, der Nächste. Das sind ja das ist ein richtiger Mindgames, die der Torwart da macht. Was soll denn das? Warum läuft denn der da noch rum und spricht mit dem? Das ist geil. Ja, so läuft's halt. Alles, was nicht illegal ist, hilft dem Torwart. Wenn er trifft, kann der Torwart nichts dafür. Aber alles andere. Costa Rica muss treffen. Links unten! Oh! Ja! Rika! Ich hoffe, das hören alle über Kopfhörer. Also ganz ehrlich, wer sollte sowas nicht über Kopfhörer hören? Wer hört denn sowas in der Art und Weise, dass er Nerviano hört? Oh, souverän, aber ganz souverän. Jetzt kommen die Bandenhäuschen, bestimmt. Ja, da, da, da, da. Hat die alle tätowiert? Mein Bierglas ist leer. So, jetzt muss er treffen, oder? Ja, jeder muss treffen. Jetzt muss er treffen, der Costa Ricaner. Nicht unbedingt. Wenn der jetzt verschießt und der Holländer auch, dann... Also wenn er verschießt, geht's weiter. Absolute Ruhe. Ein bisschen jetzt leiser machen, zählt. Ein bisschen leiser machen. Jetzt zählt es. Costa Rica muss diesen Elfmeter machen. Es tritt an der Siebener, Hans Hahn. Mit seinem Scheiß. Mit seinem Scheiß. Und er trifft! Also irgendwie gefällt mir die Kamera aber nicht, wenn er den Elfmeter schießt. Der kommt ja im Stehen oben an die Dache da nicht dort. Das ist ja riesig. Ich verstehe dich leider nicht, weil die Musik so wahnsinnig laut ist. Ich verstehe dich. Okay, der ist ja nicht so schlimm. Der, richtig der, der, der gute Ricardo meint so gut mit uns allen und ich verstehe. Wow, aber ganz stark. Aber ganz stark verwandelt, ganz stark. So, und jetzt zählt's, Tobi. Jetzt zählt jeder noch ein. Verschießt er, ist vorbei. Trifft er, muss Holland noch einen abnehmen. Wie muss man sich jetzt fühlen? Tobi, du hast auch mal so eine Situation. Wer wird denn schießen? Hat Snyder schon geschossen von Holland? Snyder hat schon geschossen, ja. Snyder hat schon. Er muss treffen. Wenn er jetzt nicht trifft, ist es Costa Rica raus. Wer ist denn der letzte Schütze von Holland? Trifft Costa Rica oder trifft Costa Rica nicht? Oh! Wow, vorbei! Ganz schlecht, Chef. Ganz schlecht. Glückwunsch, Holland! Glückwunsch, Holland! Einzug ins Halbfinale gegen Argentinien. Ein Traum, würde ich sagen. Knallerspiel, Knallerspiel. Leider der einzigste schwarze Fleck im Halbfinale wird sein, dass. Der einzig schwarze Fleck im Halbfinale wird sein, dass Brasilien nicht in bester Besetzung antreten wird. Das ist leider sehr, sehr, sehr, sehr schade. Ach ja. Solange uns das den Weg ins Finale ebnet, ist mir das egal. Ja, ja, einerseits. War das da? Geh aufs Ganze in Costa Rica, Zong? Ja, das war Costa Rica, Zong. Ey, Tobi, wir müssen jetzt ganz schnell wieder... Leute, ihr müsst jetzt ganz schnell wieder zurückgehen auf... wie heißt die Sendung? Wer ist denn das da? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. UFC. Wir spielen wieder UFC, Pocho. Echt jetzt? Können wir nicht schon UFC gucken? Ein Spiel noch schnell. Pocho, hast du auch diesen Fight Pass? Nein. Schaust du auch? Ich hau mich dann auch raus. Ich muss auch langsam mal mehr... Ins Bett musst du? Ja, nicht ins Bett, aber ich muss noch ein bisschen... Okay, tschüss. So, also Tobi, jetzt... Ey, was soll denn das jetzt? Jetzt auf mal. Jetzt ruft du eine Potsch... das kannst du nicht machen. Jetzt geht's los. Der letzte Kampf für heute... Oder willst du gleich UFC gucken? Potsch, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Ich ihm auch, aber er muss ins Bett. Ja, aber dann kannst du doch einfach nur dich von ihm verabschieden. Tschüss, Potsch. Und mich einfach jetzt auflegen, nur weil du besoffen bist, das knallt. Jetzt mein Getränk ist leer. Dann, jetzt bist du mal dran. Jetzt ist keiner mehr da, jetzt kann ich das Ding hier abnehmen... Verdammt, Potsch ist nicht mehr da, jetzt kann ich den Kopf verordnen. Jetzt kannst du mal nachfüllen. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Da ist ein 2,5 Dosen Monster und eine Flasche Wodka. Und, ich kann's nicht. Und im Tiefkühlfach ist... Komm, Eis. Wir machen noch einmal... Oh, scheiße. Potscho. Was denn? Entschuldigung. Ist so gut. Wir nehmen mir den Nippel ins Ohr, Tobi. Also, ich hab furchtbar echt. Also ihr müsst jetzt alle wieder auf Pocho? 60 FPS ja. Ah, ich hab dich wieder. Pocho, ich muss ja ganz ehrlich sagen, es tut mir leid, ich war gerade ein bisschen voreilig. Ich nehme jetzt J.S. Sunnen. Tobi, du nimmst bitte Lyoto. Tobi, Pocho, sorry. Ja, schon gut. Alles gut. Ich muss ganz ehrlich sagen, Pocho, ich fühle mit dir. Hast du Lyoto Machida jetzt genommen? Wen soll ich nehmen? Wie fandst du eigentlich unsere kämpferische Leistung, Pocho? Bitte was? Wie fandst du bis jetzt unsere kämpferische Leistung bei diesem Spiel? Naja, ich glaube nicht, dass es Sinn des Spiels ist, dass alles nach 30 Sekunden zu Ende ist, aber ansonsten sehr entertaining. Der eine sagt so, der andere sagt so. Ja, das ist richtig. Das guckst ist du jetzt gerade zu auf 60fps.de bei Twitch? Die sind noch offline. Wie offline? Ach so, ja, da muss ich mal was online machen, wa? Kann man was sagen. Ja, das stimmt. Ich habe jetzt alle... Jetzt habe das Moment, der Pocho ist jetzt quasi live auf Leitung, aber der Livestream ist ungefähr 60 Sekunden hinterher, genauso wie hier auch PSN. Mein Twitter-Account wurde übrigens von der PlayStation getrennt, weil ich wahrscheinlich zu oft... Kannst du nicht noch was zum Trinken machen, schnell, Tobi? Nee, jetzt nicht. Jetzt sag mal erstmal. Nee, ich lasse den Einzug laufen und so. Komm, wir machen doch schnell noch was ein Getränk. Du musst nur den Pocho verrollen. Los, jetzt mach doch schnell ein Getränk. Ich rede mit dem Pocho. Ich werde, bis der wiederkommt. Los, mach mal nochmal einen Wodka mit Red Bull. Pocho, ich lasse dich hier allein. Ich habe keine Ahnung, was jetzt von dir kommt, weil der gute Ricardo mir dein Mund aus meinem Ohr gezogen hat. Du bist, glaube ich, der erste Mensch, der... Pocho, ich sag's dir so, wie es ist. Bitte. Ich kämpfe jetzt mit Raymond Weidman gegen Lyoto Machida. Ja, mit Chael Sonnen. Nee, mit Xiaomi Mo Weidman. Ich sag mal ganz ehrlich eins. Pocho, ich find's so schade, dass wir... Ich bin so... Wenn ich mit dem Tobi zusammensende, dann denke ich immer wieder an diese tollen alten Zeiten. Und dann denke ich immer, wir haben viel falsch gemacht bei Non-PG, oder? Wir haben aber auch viel richtig gemacht. Ja. Wir hatten auch eine Zeit lang sehr viel Spaß. Ja. Also wenn du da an die Shows denkst, an die Call-In-Shows. Weißt du, wo ich gerade bin? Ich höre gerade diese ich bin gerade Mai 2013 bei meinen Podcasts. Okay. Und höre praktisch die News, als der Chris mit mir zusammen die News gemacht hat. Und dann denke ich mir immer so schade, dass das enden musste, aber ich konnte es damals nicht mehr ertragen. Ich habe mich so außen vor gefühlt und habe das Gefühl gehabt, ich gebe so viel für das Projekt und krieg von, ich weiß nicht warum, von dir habe ich nie das Gefühl gehabt, dass ich nichts zurückkriege, aber vom Chris kriege ich nichts zurück, habe ich damals das Gefühl gehabt. Ich kriege vom Chris nichts zurück. War aber auch mit Sicherheit niemals die Absicht. Ja, das glaube ich auch. Also übertragen. Der Putterman schreibt gerade Top 3 Ricky-Sätze dieses Abends. Nummer 1, have a good one. Nummer 2, boah, ich will Christina ficken. Nummer 3, boah, mein Glas ist leer. Also übrigens geht jetzt gleich der... Pocho, siehst du jetzt eigentlich was? Ja, ich sehe das, ja. Ja, also Leute, alle, ihr müsst auf, wie heißt das? twitch.com/60fps.de. Genau. Wie findest du, guck mal, zum Beispiel, das ist auch so ein Ding. Ich habe dann ja mit dem Chris gesprochen, komm, wir machen einen Twitch-Account, wir machen einen Twitch-Account, 60fps.de war die Idee, also 60 frames per second. Und dann hat er da wieder gar nichts gemacht. Erst ist gar nicht durch. Ja, dann gib mir das doch. Mein Glas. Ja, du kannst doch hier nicht aufs Laminat draufschütten, das Zeug. Das muss man dann reparieren. Ist nur auf dem Teppich. Ist es jetzt nur auf dem Teppich oder war auch was auf dem Laminat? Aber das ist doch doof, oder? Er hat doch zu dir auch gesagt, komm, wir machen einen Filmpodcast und hat nie dich auf einen Filmpodcast angesprochen. Ja, aber ist doch alles gar nicht so. Aber das ist doch scheiße. Nein, das ist scheiße. Der muss doch mal irgendwie kapieren, dass wir nicht seine Affen sind, die auf ihn warten. Er hat zu dir gesagt, komm, wir machen einen Filmpodcast, mach die Seite fertig und alles. Und du hast ja mit Sicherheit dann auch dich darauf gefreut und hast dich darauf vorbereitet. Ja, aber wenn sich's doch dann nicht ergibt, dann ist es doch egal. Es ist doch nicht so. Er sucht sich dann einfach wieder die bessere Möglichkeit. Jetzt ist halt der Philipp gerade seine bessere Möglichkeit. Ja, aber ist doch alles easy. Und dann gab's halt Zeiten, da gar nichts. Nee, das ist scheiße. Wo MMA Radio plötzlich die bessere Möglichkeit war. Als wir mit Dave Schöller und so geschrieben haben per Mail. Und mit der Tussi, die Deutschland macht, MMA Radio und so. Das finde ich immer so scheiße. Ich denke mir dann immer so, ey, behandle doch alles, als wäre es ganz normal. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass wenn ich mit dem Tobi... Prost. Reg dich nicht so auf, Ricky. Also jetzt geht's los. JS Sonnen gegen Lyoto Machida. Ich bin JS Sonnen übrigens, Tobi. Pocho, was denkst du, wer gewinnt? Ja, ich glaube, jetzt hat Tobi die Nase vorn. Oh, das sieht wirklich so aus. Lyoto Machida hier gleich mit harten Treffern. Lyoto Machida mit harten Treffern. JS Sonnen findet keine Möglichkeit, hier rauszugehen. Und geht nach 15 Sekunden. Das kann nicht Sinn des Spiels sein. Pocho, wie weit bist du denn? Ist es schon K.O.? Ja, jetzt ist er K.O., ja. Ich glaube nicht, dass das Sinn des Spiels ist, aber es funktioniert ja irgendwie. Aber ich glaube, die Block-Taste, Ricky, vielleicht hast du die Block-Taste noch nicht. Du entscheidest jetzt. Gucken wir jetzt UFC 175 oder spielen wir nochmal ein Match? Ich würde sagen, der Pocho ist ja noch online und Pocho kann UFC nicht gucken, aber er kann uns im Zocken so gucken. Er kann es entscheiden. Tobi, nein, guckt auf den Event, meine Güte. Und, was haben wir? Also Pocho, mich interessiert dieses Event ein Scheißdreck, ganz ehrlich. Ja, der Ricky muss es ja gucken. Da freut er sich doch die ganze Zeit drauf. Der ist doch so, mich so sehr. Der ist Pocho, ich sag dir ganz ehrlich, ich würde so viel mit MMA Radio machen. Mir fehlt einfach nur der Partner. Ach Quatsch. Ja, Chris ist halt einfach Quatsch. Nicht so into deep. Nein, das denkst du morgen wieder anders, ist gut. Ja, aber sag mal ganz ehrlich, wir hatten diese tolle Möglichkeit, nach Berlin zu reisen und wirklich... Es ging doch nicht, es war doch wirklich nicht möglich. Es ging, er hatte die Möglichkeit, aber er hat gekniffen. Ach Quatsch. Wen nimmst du? Ketsengano, die sieht geil aus, also bei dem Spiel nicht, aber in echt schon. Ja, ich nehme Ketsengano. Erwähnt von Cube. UFC muss geguckt werden, schreibt Jack Cubic. War schon geguckt worden. UFC 175. Mhm. Soll ich meinen Penis mal fotografieren, Pocho? Nee, lass das mal lieber. Was meinst du, Tobi? Der sieht aus wie alle anderen auch. Kenn ich schon. In jeder Größe. Wie viel Wodka gibt's eigentlich noch? Oh, Wodka. Am Wodka sollst du da haben, nicht viel. Sollen wir nachher mal einen MMA-Fight machen? Ich glaube, dass der Wodka gegen dich halt gewinnen wird. Wie machst du das eigentlich heute Nacht? Schläfst du hier oder was? Ja, ich schlaf bei dir, ich schlaf hier auf der Couch. Du schläfst heute bei mir auf der Couch. Dann schläfst du aber mit auf der Couch, oder? Ich schlaf mit ihm auf der Couch. Ab geht's, Alter. Ronda Rousey gegen Ketsengano. Ein Kampf, den wir alle sehen von Ketsengano, deren Mann... das war gar nicht Ketsengano. What? Ketsengano schlägt Ronda Rousey hier mal einfach so K.O. Wie geht denn das? Tobi, was drückst du eigentlich hier die ganze Zeit? Oh, was für ein Knie von Ronda Rousey gegen Ketsengano. Steh auf, du Meso! Ich muss jetzt mal wieder einen Kampf gewinnen, sage ich dir ganz ehrlich. Ronda Rousey jetzt erstmal in der Defense-Position. Aber sie geht... Der Kampf ist noch nicht beendet. Ronda Rousey ist mit ihrem Crown Game. Kann wieder aufstehen. Erstmal mit dem weiter geht's. Erstmal mit dem Takedown-Versuch. Und Ronda Rousey jetzt mit dem Ground and Pound. Werden wir es jemals in die zweite Runde schaffen? Fragen Sie auch die MMA Radio. Fünf Minuten im Leben nicht. Was ist denn das jetzt hier? Was auch immer das ist. Was ist das denn? Also jetzt ist irgendwas, wo man drücken muss, aber wir wissen nicht was. Das ist bestimmt das Touchpad. Ja, was macht Ron? Das ist der rechte Knüppel, den in die Richtung muss. Was muss man denn machen? Ich weiß es nicht. Was muss man machen eigentlich? Ich weiß es nicht. Jetzt. Sie tappt! Ja! Ronda Rousey gewinnt, ich bin so glücklich. Oh, ich bin so glücklich. Du weißt gar nicht, was du gedrückt hast, oder? Du. Ja, aber ich wollte schon mal einen Backenknutsch haben. Ronda Rousey gewinnt dieses Match gegen Ketsengano. Das sind Momente, die man so die war doch schon K.O., die war doch schon am Ende eigentlich. Die konnte gar nicht mehr aufstehen. Aber mit den Füßen tappt, mit den Füßen tappt sie. Mit den Füßen. Was eine Scheiße. Also, die nächste Entscheidung steht. Tobi, was jetzt? UFC? Wenn du heute arbeiten musstest, musst du ja dann nächste Woche auch von Montag bis Samstag oder hast du dann einen Tag frei? Nächste Woche Samstag habe ich auch frei. Nächste Woche Samstag hast du frei. Also musst du nur Montag bis Freitag ganz normal arbeiten. Für ja, das, nee, es kommt immer drauf an. Ne? Ich baue jetzt im Moment wieder ein bisschen Stunden ab. Ich habe noch so 130 Überstunden, von daher. Für Tubocho, was jetzt? UFC weiterspielen oder Event gucken? Ja, mach doch mal den Event an. Pocho, oder was läuft denn jetzt um 1 Uhr? Sind da noch die Prelims? Jetzt gehen die Facebook-Prelims los. Was meinst du? Jetzt ehrlich, mir ist egal. Ich würde auch FIBA zocken. Ich hätte so Bock auf. Es gibt kein FIBA. Mit dem Pocho FIBA zocken, aber das geht ja nicht. Nee, geht. Was mache ich ja bei UFC an? Hm. Boah, ich freue mich so. Auf was? UFC. Ja, jetzt läuft sie hier. Jetzt hat er seine Unruhsaschen runtergezogen. Ja, genau. Als ob ich genau auf sowas stehe. Bück dich genau vor mir. Ja, wo er genau auf sowas steht. Ja, ja, warte mal, ganz kurz. Ja, ist mir nur nicht knackig genug. Ich muss doch was eingeben, mein Passwort. Sag ich zu meiner Freundin auch immer. Nein, nein, nein, ist mir noch nicht knackig genug. Komm in 3 Monaten nochmal. Hast du noch ein bisschen Bauch, Beine, Po, ne? Titten hast du ja genug. Ja, ja. Darfst du nie hören, was ich gerade gesagt habe. Nie. Nie. Du hast eine wundervolle. Ja, aber es ist doch auch so, dass die Leute, die im Real Life mit dir zu tun haben, doch nie auf dieses Produkt kommen wird. Die Leute, die jetzt glaube ich das hier gerade hören und das in den nächsten Wochen und okay, das in den nächsten Wochen, ich sag nicht Monaten und Jahren, weil es wird nächste Monate und Jahre nicht geben, aber die das in den nächsten Tagen und vielleicht Wochen hören. Jingle, Motherfucker, Brim Down! Die werden. Oh, ach du Scheiße. Deren größtes Problem wird sein, die Lautstärke zu regeln, wenn der Ricardo seinen Bruderspruch bekommt. Ja, ja, genau, genau, genau. Und jetzt leck's ab. Ja, genau, wunderbar. Ach.